Thomas, was ist heute für ein besonderer Tag? Läuft die Aufnahme? Ja, was ist denn heute für ein besonderer Tag? Bonjour, Armbanduhr. Ja. Heute ist ja ein ganz besonderer Tag. Ja, und zwar der besondere Tag, an dem Mirko vergisst, das Fenster zuzumachen und draußen ganz viel Verkehr ist. Ich mache jetzt gerade hier bei mir wieder Fenster auf, weil es hat jetzt aufgehört zu regnen. Es hat vorhin mal ganz kurz geregnet, aber richtig heftig. Was fängt das schön ungeplant wieder an? Nicht Sonntag. Heute haben wir Drocky Drama Nr. 100. Ja, das ist ja ein Ding. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ja, Mirko, hättest du dir das mal vorgestellt, dass du 100 Folgen von deiner Radiosendung machst? Nee, ich mir ja sowieso nicht. Anfangs hatten wir ja noch Probleme, die Sendung überhaupt hochzustellen. Das wurde früher ja schon zu dem großen Problem überhaupt. Ja, aber das klappt ja mit diesem Archive-Ort ganz gut. Ja, früher hatten wir da erst Probleme mit, da überhaupt irgendwas zu finden, wo wir das hochstellen konnten. Nur als Podcast so richtig im iTunes zu abonnieren, das hast du nie hingekriegt. Nein, das ist auch recht schwierig. Also das habe ich bis heute nicht hinbekommen und ich glaube, in den nächsten 50 Ausgaben werde ich es auch nicht mehr schaffen. Das ist wirklich schwierig. Also ab Folge 151 als iTunes-Abo. Podcast es würde mich freuen, ja. Es würde mich freuen. Das wäre nicht schlecht, aber... Ja, mal gucken. Nicht einfach. Ja, Mirko, nachdem du jetzt die ersten 100 Folgen fast hinter dich gebracht hast, was denkst du denn, wie lange du brauchst, bis die nächsten 100 Folgen fertig sind? Anfangs haben wir ja sehr viele Folgen gemacht. Anfangs habe ich ja immer noch alleine aufgenommen. Ich erinnere mich da an tolle Wochen-Specials, jeden Tag eine Folge. Jede Folge 10 Minuten. Ja, das weiß ich auch noch, zu deinen Ferienzeiten. Ja, da wir solche netten Dinge heute nicht mehr machen, wird es bis zu der nächsten 100 wohl. Wir machen durchschnittlich wöchentlich eine Sendung, normalerweise. Ja. Jetzt bei der 100. und wegen Urlaub und so ist es halt mal anders. Aber, ja, 100 Sendungen, geteilt durch ein Jahr, da müssten wir alle 3,5 Tage eine Sendung machen. Das, also ich denke, so 2 bis 3 Jahre werden wir dafür schon brauchen. Ich hoffe, dass wir das bis dahin schaffen und dass das durch schulische Anforderungen und so dann auch möglich ist. Aber da gehe ich mal von aus. Sonst machen wir sonst halt immer nur noch in einem Monat eine Sendung. Du musst in der Woche dann fleißiger für die Schule sein. Und nicht alles aufs Wochenende verschieben. Dann klappt das auch. Nee, das mache ich doch sowieso nicht. Muss ja auch arbeiten. Korrekt. Also 2 bis 3 Jahre. Ich hoffe, dass wir das dann noch schaffen. Also ich würde mich über eine 500. Sendung sehr freuen, aber das ist in sehr weiter Zukunft. Vielleicht gibt es dann schon gar keine Internetradiosendung mehr. Nee, dann bei der 500. Sendung werden wir live in der Köln Arena unsere 500. Sendung verhalten, natürlich. Ja, live in der Köln Arena, während da WWE auftritt? Oder ist das dann live, weil du die Halle dann gebucht hast? Aber natürlich. Deinen eigenen Auftritt. Dann sind wir so toll, dann so bekannt und toll und so, dann werden wir in der Köln Arena auftreten. Ja, das ist gut. Oder in New York im Madison Square Garden. In der Köln Arena im November? Was? Ist das im November? Ist richtig, ne? Ja, das ist das in Köln? Ja, das ist in der Köln Arena. Ja, ich glaube schon. Lanxess oder war die wieder umbenannt? Nee, Lanxess Arena. Lanxess Arena, Köln Arena heißt die ja nicht mehr. Nee, schon lange. Ja, ob das mit SmackDown so gut dann wird, das wird sich zeigen. Ach, das glaube ich schon. Also Live-Sachen sind eigentlich immer gut, egal wie die Sendungen sind, aber das ist, da mache ich mir keine Sorgen. Ich bin mal gespannt, ob die von NXT irgendwelche Leute mit dabei da haben dann. Nicht bei SmackDown. Bei den Raw-Touren kommen die mit, aber nicht bei SmackDown. Bei SmackDown treten die ja nicht auf. Aber ich dachte, die NXT-Sendung wird immer zusammen mit der SmackDown aufgenommen. Also zumindest die Fernsehsendung. Es ist auch so, am Dienstag sind doch immer die SmackDown-Tapings und NXT ist, glaube ich, sogar eine Live-Show. Ja, ich weiß aber von den Berichten wohl, dass die NXT-Leute bei Raw, bei den Raw-Touren mitkommen und da dann auch auftreten. Da gab's was im Madison Square Garden, da sind die im Main-Event da eingegriffen. Das ist mir wohl bewusst. Ja, aber das sind die NXT-Leute von der ersten Staffel. Ja. Also die Nexus-Leute. Die Frage ist ja jetzt von von der laufenden zweiten Staffel. Achso, das meinst du? Da habe ich noch nichts von gelesen, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich interessant. Die müssten eigentlich, weil die, glaube ich, zusammen, zumindest die Fernsehsendung wird, glaube ich, zusammen mit SmackDown aufgenommen. SmackDown als Taping und NXT als Live. Das könnte sein. Also dann hättest du zumindest mal den Vorteil, dass du mal, obwohl neben November ist ja die Staffel schon wieder abgelaufen, dann weiß ich gar nicht, ob es dann eine dritte Staffel gibt. Ja, bestimmt. Oder ob die Sendung, nee, das ist gar nicht so ganz klar, ne? Weil SmackDown wechselt ja dann demnächst auf Sci-Fi und es kann sein, dass dann Sci-Fi sagt, nee, dann haben wir mit 2 Stunden SmackDown genug Wrestling, dann brauchen wir das NXT-Zeug nicht mehr. Es könnte sein, dass denen 3 Stunden in der Woche zu viel ist. Ja, mal sehen. Oh, mal gucken, wie sich das weiter. So, Mirko spritzt sich hier jetzt wieder sein Zeug. Was machst du? Du spritzt? Ja, ich spritz mir hier was. Bist du drogenabhängig geworden, oder was? Ja, du, bei 100 Sendungen kann das wohl mal passieren. Ja, das ist nicht gut. Wo wir gerade bei 100 Sendungen sind und bei Podcasts und sowas weiter, wir haben ja vor langer Zeit mal Ringside abonniert gehabt, Ringside Radio oder Radio oder wie auch immer. Ja. Das war also, als wir die erste Sendung hatten, ich glaube, da war die Glanzzeit bei Ringside und die Glanzzeit bei Ringside war, als sie gerade auf Premium gewechselt hatten und die ersten Sendungen noch immer alle free waren. Und, ja, Ringside an sich gibt es noch. Die letzte Sendung, die war Mitte letzten Monats und es gibt jetzt in dem Forum auch mehrmals schon so Meldungen, dass da die Leute, die da wirklich lange schon mit bei sind, die man auch vom Namen her so kennt von den Sendungen, da Tschüss sagen, weggehen, RIP, Ringside schreiben und sowas, also... Das war's ja, wohl. Das ist schade, aber wenn die Sendung natürlich, wenn Mitte letzten Monats die letzte Sendung war, dann ist es natürlich klar, dass die Leute dann kein Premium-Abo bezahlen. Bei mir ist das ja so, ich bin ja ein Abonnent von 2 amerikanischen Podcasts, die ich auch wirklich bezahle. Das ist ja das Figure 4 Weekly, der Podcast von Brian Alvarez und Dave Meltzer, die auch auf jeden Fall die Besten in dem Bereich sind. Und dann habe ich ja jetzt noch den Pro Wrestling Torch und von Wade Keller und da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch, aber da habe ich heute auch wieder 2 Ausgaben gehört. Das gefällt mir immer besser. Es ist nur sehr viel, weil die haben ein ganz interessantes Konzept. Das kann man sich übrigens dann auch kostenfrei abonnieren. Die haben verschiedene Shows und eine Show ist eine, die findet von Montag bis Freitag jeden Tag statt. Die kann man sich kostenfrei auch abonnieren. Das heißt, da kannst du unter PW Torch auch mal gucken. Die kannst du dir auch abonnieren. Und das ist so eine Call-In-Show. Das heißt, da sind dann jeweils 2 Leute vom Pro Wrestling Torch, also 2 Redakteure von dem Newsletter, die machen dann am Anfang so einen Blog, wo sie sich über aktuelle Neuigkeiten und so weiter unterhalten. Und dann können Leute da anrufen und dann irgendwelche Fragen stellen oder irgendwelche Kommentare abgeben. Und dann ist das quasi so eine Talkshow mit Anrufmöglichkeit. Und was dann bei dem VIP, wo man dann extra bezahlt, noch dazu kommt, ist, dass die dann häufig noch 20 Minuten länger machen. Das ist dann bei der kostenfreien Sendung nicht dabei. Und dann haben die zusätzlich noch andere Shows. Zum Beispiel macht der Wade Keller fast täglich so 20 Minuten diese Wade Keller Hotline, wo er über die News berichtet und Berichte von Impact und so und so weiter hat. Also die beiden, und wenn man das da sieht und vergleicht mit Ringside, die machen halt täglich mehrere Sendungen. Und wenn Ringside dann irgendwie einen halben Monat braucht, um mal eine neue Sendung zu machen, da ist das natürlich schwer, dann das Geld dafür zu rechtfertigen. Korrekt. So ist das. Finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, dass der Christian Bruns und der Markus Holzer wirklich in Deutschland die beiden sind, die das am besten eigentlich können. Natürlich hinter uns. Das ist klar. Die können das auch noch besser als wir. Weil die technisch natürlich besseres Equipment haben. Ja, das ist klar. Wir machen das hier non-budget. Also, wo nichts kommt, da kann nichts rauskommen. Ja. Und man merkt denen das an. Ich weiß nicht, ob das dadurch kommt, dass sie das einfach so lange machen oder ob die auch mal irgendwie eine Ausbildung als Radiomoderatoren oder so hatten. Die machen ja auch oder früher haben sie ja auch diese Fanfeste moderiert. Die sind dann natürlich sehr, sehr sicher und sehr gut so im Erzählen und gegenseitig. Ja, das stimmt. Also ich hab mir Ringside auch immer gerne angehört, aber als es dann schon weniger wurde, dann habe ich das Abo natürlich auch nicht mehr verlängert. Nee, das ist sehr Schade. schade. Also ich hoffe, dann werden sie wieder free for all und dann kann man sich das ja anhören, auch wenn es denn nur zweimal im Monat kommt oder sowas. Ja, wundere mich. Ich weiß nicht, ob sich das einfach nicht rentiert, ob zu wenig abonniert haben, sie damit kein Geld verdient haben. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie es bei denen weitergeht, auch mit der Zeitung selber, mit der Power Wrestling, weil dann natürlich durch das Internet sterben diese Magazine natürlich mehr und mehr aus. Also da musste schon ganz gute, irgendwie ganz, ganz großartige Interviews und Sachen haben, die du sonst nirgendwo zu lesen bekommst, weil die ganzen Pay-Per-View-Berichte und Weekly-Berichte, das liest du natürlich schneller und aktueller alles im Internet. Das sind natürlich die ganzen Druckzeilen, nicht? Also wenn dann die Radiosendung nicht mehr läuft und die Zeitung, die Leser zurückgehen wegen Internet, ich hoffe, dass die sich trotzdem halten können, weil die sind fürs Wrestling in Deutschland schon Sehr sehr, sehr wichtig. wichtig. Sehr, sehr wichtig. Zumal es die Power Wrestling nun ja auch schon wirklich sehr, sehr lange gibt. Ja. Also die war ja auch schon in der Krise. Also es gab ja Zeiten, da war es, glaube ich, tatsächlich so oder kurz davor, dass die dann auch gar nicht mehr im Bahnhofshandel verkauft wurde, sondern man musste die dann direkt abonnieren und hat die nur dann als Abonnent quasi direkt zugeschickt bekommen. Und aus dieser Krise sind sie ja zum Glück wieder rausgekommen und das Wrestling in Deutschland ist ja, sag ich mal, jetzt mittlerweile wieder ganz gut etabliert mit den ganzen Touren und so. Von daher wäre das schade, wenn die gerade zu so einer Zeit dann nicht mehr so gut laufen würden. Das ist richtig. So, ich habe mir ein bisschen Aber neue. dafür läuft es mit Dropkick Drama wunderbar weiter. Ja, wir machen ja auch hier kein Geld, also wir verlangen nichts und Ja, aber wir haben ja die Werbespots jetzt. die Werbespots. Welche Werbespots haben wir denn jetzt? Ja, wir werden ja nachher, haben wir ja mehrere Einblendungen von Werbespots, die sich dann die Hörer anhören müssen. Und für die kriegst du ja, habe ich gehört, pro Werbespot, glaube ich, 5.000 Euro, ne? Ja, aber natürlich, also ich habe hier unter anderem Werbespots von Mediamarkt, die werden dann zwischendurch ja mal eingespielt. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Mediamarkt, ist mein Laden. Oh, das durften wir jetzt gar nicht sagen. Das musst du hinterher rausschmeißen, schneiden. Ich schmeiß das gleich raus. Genau. Dann müssen wir, wenn wir Mediamarkt schon erwähnen, dann müssen wir auch mal erwähnen, Saturn kann man auch Sachen einkaufen. Was haben die denn jetzt für Jetzt ein. ich habe jetzt in Saturn zum ersten Mal diese Download-Karten getestet. Und Ach, zwar dieses iTunes-Karten mit. Ja, ich hab mal für 4,99 habe ich mal, da gab es das ein Angebot, habe ich mir mal bei Saturn.de habe ich mir mal ein Album gedownloadet. Das war hier, wie heißt das? Das mit den goldenen Zitronen. Ein sehr gutes Album. Ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich bei Amazon nicht gefunden, das hatten sie da aber. Also die Auswahl an Downloads, ist sehr gut bei Saturn, aber ich habe hier keinen Saturn. Ja, was mir nicht gefällt, die Bezahlweise geht da ja auch dann über Kreditkarten zum Beispiel. Und da gibt es ja einige Hinweise, dass die das nicht alles so richtig gut und sicher haben. Aber es gibt da auch eine Möglichkeit, du kannst dir im Laden bei Saturn so eine Plastikkarte, sieht auch aus wie eine EC-Karte, kaufen mit Download-Guthaben. Bezahlst das dann quasi im Laden schon, gibst dann 20 Euro denen und kannst dann für 20 Euro mit dieser Karte einkaufen. Musst also keinerlei Kreditkartennummer oder Bankkontonummer oder sonstiges angeben. Das heißt, dementsprechend sicherer ist das dann. Musst dann halt diese Kartennummer und die PIN-Nummer angeben. Ja, das ist natürlich auch eine praktische Sache, aber wie gesagt, hier ist kein Saturn. Ich habe mir jetzt Das heißt, allerdings, ich hatte ja mein erstes iTunes, Konto, hatte ich ja mit Kreditkarte, und dann haben wir jetzt die Kreditkarte, nicht mehr und das ist abgelaufen und man kann da sich keine Gratis-Sachen mehr kaufen, wenn man da nicht eine neue Geldquelle angibt. Jetzt habe ich mir einfach einen zweiten iTunes-Account dazugepackt, da downloade ich mir jetzt Gratis-Sachen und wenn ich mal was will, was kostet, dann hole ich mir halt so eine iTunes-Karte. lade ich da nicht gern runter, weil das Nee, also Musik höchstens bei Amazon, aber generell kaufe ich mir Musik eigentlich auch lieber. Ich habe allerdings mal wieder eine Ausnahme gemacht, denn ich konnte nicht widerstehen, als ich gesehen habe, auf Spiegel Online hat diese CD die vollen 10 Punkte bekommen. Auf laut.de die vollen 5 Punkte. Arcade Fire? Genau. Hast du dir die gekauft? Die habe ich mir direkt mal gekauft. Da bin ich dann abends gegen 10, als ich das gesehen hatte, kurz vor Elden vs. Simon, bin ich noch schnell am PC gerannt und dachte, ja, jetzt downloadest du dir die mal schnell. Und schon. Ja. Hast du eigentlich gestern Elton versus Simon jetzt endlich mal gesehen? Du, ich habe mir das, ich sag mal so 10, 15 Minuten angeguckt und dann habe ich das wieder abgeschaltet. Okay. Also, das ist eine Sendung, die, da kann ich so gar nichts mit anfangen. Und ich habe in dem Moment da habe ich mich bei einem Spiel, habe ich mich dann sogar sehr geärgert und da habe ich dann auch Ja, ich abgeschaltet. weiß, wo welches. Das fand ich auch ausnahmsweise nicht so gut. Welches denn? Ja, da, als sie mit dem Kopf da auf diese Dingens geschlagen haben. Genau, das fiel mir nicht in den Kopf, wie die sowas machen können. Ja, das Weil machen die das aber eigentlich nicht. Also diese Folge. natürlich schädlich ist. Also vieles, was die machen, ist ja wohl gefährlich, aber das ist wirklich, das hat ja Langzeitschäden. Und Ja, das deshalb. stimmt. Also sowas machen die normalerweise eigentlich eher nicht. Also normalerweise sind das alles Sachen, da kannst du sagen, okay, die sind witzig, die tun vielleicht ein kleines bisschen weh, aber die machen jetzt keine Langzeitschädigung. Das ist einmal kurz was und dann ist weg. Ja, aber also auch die anderen Spielchen, da waren schon so ein paar bei, da habe ich mich jetzt nicht so geärgert, aber die haben mich auch nicht so vom Hocker gehauen. Also dieses da mit diesen komischen Schwämmen, was sie gemacht haben, ja, das war zwar witzig, aber weiß ich nicht, das muss ich jetzt nicht unbedingt gucken. Okay, nichts für Thomas. Nee, das ist nicht meine Sendung, muss ich leider sagen. Mir ist auch ehrlich gesagt wie heißt der andere da, Simon? Gosejan oder so? Simon? Der ist mir unsympathisch. Der Elton ist mir sehr sympathisch, aber der Gosejan, der ist mir irgendwie unsympathisch. Ich kann gar nicht sagen, warum. Tja, so ist es. Bin ich dir sympathisch? Also ich finde, dann sollte lieber Elton gegen Stefan Raab antreten. Ja, Showpraktikant gegen Chef, das wäre natürlich auch was. Übrigens, ich vermisse Schlag den Raab. Also diese Sommerpause ist ganz extrem. Ich habe auch seit Wochen kein TV Total mehr gesehen. Also das ist Ja, schon brutal. TV Total ist für mich sowieso zu spät. Da muss ich schon, weiß ich nicht, das kommt ja mal erst um 11 oder so. Da muss ich schon ins Bett dann. Muss ja am nächsten Tag arbeiten, im Gegensatz zu den ganzen Arbeitslosen, die sich die TV Total angucken und die Schüler, die ersten 2 Stunden in der Schule immer erst schlafen. Naja, wenn es denn keiner merkt, macht das ja nichts. Ja, ja. Das merkt man dann in den Zeugnissen. Wie sieht's denn aus mit deinem Notenschnitt? Bist du jetzt bei 2,3? Klar, das habe ich mir jetzt irgendwie in den Ferien erarbeitet, Thomas. Ich habe in den Ferien die Lehrer irgendwie mit Geld so ein bisschen, ne? Ja, wenn du die Themen schon weißt, dann kannst du ja schon mal in den Ferien vorarbeiten. Hast du denn in den Ferien jetzt die Arena von Stephen King durchgelesen? Du hattest ja jetzt genug Zeit. Dazu gebe ich kein Statement ab. Ich glaube, du liest das Buch nicht mehr. Hast du das überhaupt noch? Ja klar, das steht bei mir immer noch im Regal. Nee, also ich habe jetzt, Hast du denn dieses andere komische Dicke durchgelesen? lass dich überraschen. Ich habe jetzt Ostseeblut, habe ich hier jetzt meinen Ostseekrimi. Da bin ich jetzt auf den letzten zwei Kapiteln. Das sind noch 20 Seiten. Das lese ich nach der Aufnahme durch. Das ist ein sehr guter Krimi. Ja, ich Und habe das danach auch. habe ich mir geholt als Taschenbuch Taxi von Karen, du, weh, doofe. Das habe ich mal als Hörbuch gehört, habe mich aber jetzt nicht so absolut vom Hocker gerissen. Ist aber, glaube ich, ganz gut, weil das mal was anderes als immer nur Krimis ist. Richtig, das kaufe ich. Ich kaufe mir momentan gerne mal was anderes. Hier habe ich auch noch einen John Grisham liegen. Ja, ich habe ja, was hatte ich denn gelesen? Ich hatte den Benjamin von Stuckrad-Barre. Hatte ich dann auch noch so zwei, drei Nicht-Krimis. Und dafür habe ich mir dann jetzt wieder zwei Krimis gekauft. Ich mache das dann immer so ein bisschen abwechselnd. Im Moment lese ich jetzt gerade Mädchenfänger von Gillian Hoffmann. Ja, das hatte ich auch in der Hand. Von der habe ich mal vorher ein Buch gelesen. Das gefiel mir nur nicht so fantastisch, aber das Buch hatte ich auch in der Hand. Das gefiel mir auch ganz gut. Ja, das ist solide. Also es ist bisher so, ich habe so 150, 160 Seiten jetzt gelesen. Das ist solide, das ist jetzt nicht, wo ich sage, das muss man unbedingt lesen. Also da kann man auch ruhig warten, bis das Taschenbuch kommt, aber das ist okay. Und dann habe ich Das jetzt hattest du sowieso. dir als E-Book geholt dann, ne? Folglich. Ich habe alles als Jo. E-Book hier. Und dann habe ich mir noch gekauft, was ich dann danach lese, von Christopher Cook. Das Buch heißt Robbers. Das soll so ein, ja, quasi wie so ein Roadmovie, so ein ganz schneller Krimi sein. Wird gern mit Quentin Tarantino-Filmen verglichen. Und hatte mal vor einigen Wochen im Stern eine sehr, sehr positive Kritik. Und da habe ich entdeckt, dass sie das als Taschenbuch, als E-Book haben, also für unter 9 Euro. Und da habe ich gesagt, ja, komm, dann hole ich das auch gleich noch. Es gibt ja Und jetzt dann bei habe ich noch Amazon auch, diesen. das habe ich mir aber noch nicht gekauft. Da werde ich mir eventuell das Buch kaufen. Ich bin dann mal offline. Das ist wohl sowas, da habe ich einen Artikel im Spiegel Online gelesen. Da haben zwei Leute Bücher geschrieben und das ist eins davon zu dem Thema sozusagen ein Leben ohne Internet und Facebook und E-Mail. Und da haben zwei Journalisten so einen Selbstversuch gemacht, wo ich glaube, dieser eine Journalist hat das einen Monat gemacht und der andere ein halbes Jahr. Wirklich ganz ohne Computer. Also Das ist auch alle schwierig. Arbeiten, die sie für ihre Arbeit brauchten, alles ohne Computer und die haben da dann so ein Sachbuch drüber geschrieben. Ja, Und das den gleichen Versuch habe ich ja hier eine Woche in Urlaub gemacht. Also ich muss sagen, Internet braucht man schon. Also auf jeden Fall, ich brauche das ganz dringend. Aber wieso? Man kann doch auch ohne. Früher gab es das ja auch nicht. Und Nein, das kennst also ich brauche momentan sehr stark du kennst Internet. das gar nicht, aber ich bin ja damit aufgewachsen, also früher, da gab es das noch gar nicht. Ich frage mich heute auch manchmal, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Tja, am PC gesessen. Ja, nee, damals gab es das ja noch nicht, aber heute sitzt man ja doch relativ viel vorm Rechner. Man merkt das dann gar nicht, weil die Zeit dann relativ schnell vergeht. Und wenn man dann aber abends mal drüber überlegt, dann merkt man auch, da hast du auch schon wieder 2, 3 Stunden vorm Computer gehockt. Ja, so geht's vor im Leben des Thomas. So ist das. Ja, ich hatte mir, Wollen wir eigentlich in dieser Ausgabe, es geht, diese Ausgabe heißt ja Dropkick Drama und nicht Lebensberatung mit Mirko. Wollen wir eigentlich auch noch zu dem Mit Thema Thomas, Wrestling also kommen? ich mache keine Lebensberatung. Naja, doch, ich habe gesagt, man braucht Computer. Nein, ich habe mir auch noch eine zweite CD gekauft, die ganz nett ist. Ja, welche denn? Ach so, diese Arcade-Fire, die hätte ich dir mal ausgeliehen. Ja, natürlich, dann leihe ich dir mal meinen MP3-Download aus. Kannst mir ja mal irgendwie so einen Player geben oder so, dass ich die mal einmal durchhauen kann. Ja, mein iPod. Ja. Roman Fischer, gleichnamiges Album, das ist der Typ, den wir bei dem Mika-Konzert davor gehört haben. Das ist interessant, weil da wäre ich gar nicht drauf gekommen, weil ich habe von dem Album einiges gehört. Da waren ja auch in den unterschiedlichsten Zeitungen. Ich hatte mir ja Ja, ich dann hatte mir Rolling im Rolling Stone Stone. mit dem Prince-Album. Wie gefällt dir übrigens das Prince-Album? Super. Ja, mir auch. Aber ich habe einige Kritiken gelesen von diesem Roman Fischer und dachte, ach, das ist ja interessant. Kam aber gar nicht darauf, dass das der Kerl war, der da vor Mika die Ich Konferenz. habe den Namen im Rolling Stone gelesen dabei und da dachte ich schon, ja, das hast du schon irgendwo mal gehört. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, okay, geh mal auf die Website, da warst du schon mal drauf, als nach dem Mika-Konzert und dann war das wieder so schwarz und so. Da dachte ich, das sieht mir verdächtig nach dem Kerl aus, der davor gespielt hat. Und dann habe ich das mal gegoogelt. Hier Roman Fischer, Mika Düsseldorf. Und ja, das ist er. Dann habe ich mir bei Ja, Benning das Album mitgenommen. hat er sich ja ganz gut entwickelt, ne? Weil das Album wird ganz gut beworben, das verkauft sich wahrscheinlich nicht so schlecht. Nö. Also wenn sie das bei Benning haben, dann schon mal was wert. Ja, ich habe mir von dieser Saturn-Karte noch 2 Alben gekauft. Und zwar das eine war Plan B, dieses mit dem Strictland Banks, The De Deformation of Strictland Banks oder so ähnlich, hat so einen ellenlangen Titel. Die ist sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir nach längerer Zeit mal wieder ein Hip-Hop-Album geholt. Und zwar von dem Rick Ross, das Teflon Don. Das habe ich aber noch nicht so richtig gehört, da kann ich noch nichts zu sagen. Also ich habe von dem Arcade Fire habe ich jetzt die ersten 9 Tracks gehört. Das hat 16 Tracks, ist also recht lang. Eine Stunde. Ja, also fantastisches Album. Vor allem der Aufbau ist perfekt. Also da sind dann mal so Lieder, die über zwei Teile gehen. Jetzt ist da ein Lied am Anfang gewesen, eins in der Mitte und eins kommt dann noch am Ende, was dann zusammengehört. Also das ist super. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das erste Album von denen, das Funeral, das fand ich sehr, sehr gut. Und das zweite Album von denen, das Neon Bible, da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit, aber so nach und nach bin ich dann auch ganz gut reingekommen. Hat mir aber nicht ganz so gut gefallen wie das erste Album und jetzt das dritte Album hat ja auch durchweg sehr, sehr gute Kritiken und sie waren ja, glaube ich, nee, auf dem Rolling Stone waren sie, glaube ich, nicht auf dem Cover, aber auf dem Musikexpress Sound waren sie ja auch auf dem Cover und naja, die sind schon recht bekannt geworden jetzt. Haben sich auch viel Zeit zwischen den zweiten und dem dritten Album gelassen. Ja, hat sich aber gelohnt. So, dann würde ich jetzt Also, mal. naja, also das Prince-Album gefällt mir ganz hervorragend. Das Ja, mir auch. Also, das ist. finde ich Also, erstaunlich neben der gut. Mercade Fire könnte das mit eins Album des Jahres werden. Ja, ich finde das auch sehr, sehr gut. Dieses, ein bisschen albern ist das natürlich da mit diesem Bonustrack, mit diesen kurzen Leerstücken dazwischen. Aber die habe ich dann im iTunes wieder rausgelöscht, sodass es wie ein normales Album durchläuft. Das ist sehr gut dann. Ja, also interessant ist vor allem der letzte Track, der ist ja richtig ernst. Dieser Untitled. Ja, genau. Ja, der ist ja nicht mehr Anteil, der heißt ja Lay Down oder irgendwie so. Also bei mir war, glaube ich, stand, glaube ich, aus der FreeDB, wo er das immer runterlädt, da stand irgendwie nur Untitled. Ja, hat dann auf jeden Fall einen Namen. Also bei meinen Texten stand auf jeden Fall, das heißt Lay Down. Ja, kann sein. Ja, die Texte habe ich mir zwar abgespeichert, aber mir noch nicht angeguckt. Die habe ich mitgelesen, die sind auch schön. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Album und Arcade Fire ist auch fantastisch. Also die beiden haben, die werden in den Top 10 auf jeden Fall, denke ich mal, vorkommen. Ja, also wir haben dieses Jahr ein Jahr mit erstaunlich vielen sehr, sehr guten Alben. Das wird am Ende des Jahres sehr schwierig werden, die Top 10 festzulegen. So, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit, hier, Dingens an. Mit Money in the Bank 2010, der Pay-Per-View. Ja, falls ich mal zwischendurch weg bin, dann machen die hier wieder Wartungsarbeiten von der Telekom. Ja, das kennen wir ja schon. Eigentlich müssten wir das mal wieder haben für die 100. Ausgabe, weil das hatten wir schon so lange nicht mehr. Genau, aber am Sonntag machen die das eigentlich. Deshalb könnte das passieren, dass es jetzt am Sonntag vorkommt. Wie, es war auch ein Pay-Per-View? Ja, nach der ersten halben Stunde, nach der ersten halben Stunde, ja, ich bin auf Drogen, du, da kann man nicht mehr so gut sprechen. Ja, du hast ja vorhin schon was gespritzt, hast du gesagt. Ja, das darf ich aber nur alle 6 Stunden, also nochmal. Ja. Was nimmst du denn da? Ich nehme nur Nasenspray, nichts Dramatisches. Bist du erkältet oder was? Ja, ich habe die Nase ziemlich zu. Ja, das ist nicht Ist gut. nicht schön. Nein. So, wir fangen an. Nee, ich habe hier gerade die falschen Notizen. Das sind die Notizen von Fatal 4-Way. Die wollte ich eigentlich gar nicht haben. So, Oh, Fatal 4-Way war ja kein so guter Pay-Per-View. nein, nicht wirklich. Also, das war der erste. Also, Money in the Bank war der erste Pay-Per-View, mit dem ich mal wieder zufrieden war. Ja, der war wirklich überraschend. Da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Wir fangen an. Endlich. SmackDown, Money in the Bank, Ladder Match. Kofi Kingston gegen Dolph Ziggler, gegen Christian, gegen Cody Rhodes, gegen Matt Hardy, gegen Drew McIntyre, gegen Kane, gegen The Big Show. Mir fällt an der Stelle gerade ein, wir wollten das ja mal machen, so wie Mira und Music Times, dass wir das so ganz fröhlich machen, ne? Kannst du das mal machen? Nee, das kann ich nicht. Ach, schade. So, erste Match. Openers, SmackDown Money in the Bank. Ladder Match. Was? Ich sagte nur, um was Fröhliches zu machen, sagte ich nur, juhu. Ach so, klang wie U, aber. Naja. Liegt an dem Straßenlärm hier. Hör ich nicht. Ja, der Opener, also ich muss mich hier gerade mal versuchen dran zu erinnern, es ist schon so lange her. Der Opener, der war ja. Ja, der wäre wirklich toll. Ich erinnere mich hier an einen tollen Spot von Kofi Kingston, wo der mit seinem Boom Leg Drop da von der Leiter durch den Kommentatorenpult geflogen ist. Also anfangs war es noch nicht so fantastisch. Da dachte man, okay, also diese tollen Konstruktionen, wie wir die bei WrestleMania immer sehen, die wird es wohl hier heute nicht gehen. Aber das kam dann alles noch, sodass das wirklich ein sehr, sehr gutes Money in the Bank wurde. Durchaus zu den Ja. besten zählen. Also ich habe dem bei WrestleMania habe ich bei WrestleMania 26 zuletzt habe ich 3,5 Sterne gegeben. Das war auch ein sehr gutes. Das hier war allerdings noch mal ein Stück besser. Ja, ich habe auch mehr als 3,5 gegeben. Ja, ich auch. Ich habe dem 3,34 gegeben und ich fand, das war interessant, weil es waren jetzt keine wilden, super gefährlichen Aktionen dabei. Die WWE achtet im Moment sehr, sehr stark darauf, dass da nichts super Gefährliches passiert. Das hat wohl auch mit dieser Wahlkampagne von Linda McMahon zu tun, dass die das nicht gebrauchen kann, wenn jetzt irgendwelche Wrestler sich verletzen würden. Oh, schön. Aber das hat das Match nicht irgendwie jetzt schlechter gemacht, sondern im Gegenteil fand ich, dass das sogar ganz gut war. Und es hatte ja mit Kane auch einen überraschenden Sieger. Und Ja, das war sehr spannend gerade in der gemacht, letzten also. Spot, da war ich ganz sicher, ich hatte ja auch auf Drew McIntyre getippt, hattest du glaube ich auch, ne? Als Ja, richtig. Nee, also es war sehr gut gemacht. Also das Match. Ich bin feier, dass hier ist. Das Match hatte eine Länge von 26 Minuten 8, also die haben wirklich viel Zeit bekommen. Und da dachte man dann nach 19 Minuten oder so, als dann Drew McIntyre da hochkam, da war schon recht viel Zeit vorbei. Da dachte ich, okay, dann war es. Und dann kam da wieder überraschend jemand. Und zwar, das war auch bei dem Raw Main Event dann, Raw Money in the Bank dann später so, dass es extrem spannend war. Dass da immer ganz viele Möglichkeiten waren, man da halt wieder mehr oder weniger aufgesprungen ist und dachte, okay, das war's. Und als dann am Ende Kane den Koffer da überraschend abgenommen hat, also da habe ich mich schon gefreut, muss ich sagen. Kane ist technisch zwar nicht gerade der Beste, aber das finde ich schon sehr schön jetzt. Das Aber das freut war mich. zumindest ein Überraschungssieg und von daher fand ich das nicht so schlecht. 4 Sterne von mir. Ich habe dem 3-3-4 gegeben. Zweites Match. Divas Championship. Alicia Fox besiegt Eve Torres innerhalb von 5 Minuten 53 via Scissors Kick. Ja, das war so ein typisches Frauenmatch halt. War nichts Besonderes, war nicht besonders gut, war jetzt auch keine große Katastrophe. 1,5 Sterne von mir. 2 Sterne. Und den Tipp hatte ich richtig gesetzt. Und ich glaube, an der Stelle hast du falsch getippt. Ja, leider. Ich glaube, du hattest auf Eve Torres getippt. Money in the Bank, den ersten haben wir beide falsch und hier habe ich jetzt, liege ich jetzt mit einem Punkt in Führung. Tag Team Match um die Unified Tag Team Title. Die Usos, also Jimmy und Jay, oder war es ein Mixed Tag? Du. Nee, es war ein Tag-Team um den Champion-Titel auch. Ja, Jimmy und Jay gegen Hart Dynasty. Um die Titel Hart Dynasty Champions. Und nach ebenfalls 5 Minuten 53, welch Zufall, bleiben die Hart Dynasties via Sharpshooter Champions. Ja, das, was man in den 6 Minuten, knapp 6 Minuten sehen konnte, war nett, aber es war halt viel zu wenig Zeit. Wobei man insgesamt sagen muss, die Zeiten bei den Pay-Per-Views waren alle sehr gut. Also die wichtigen Main-Events hier, die haben alle gut 20 Minuten bekommen. Außer World Heavyweight Championship. Aber das ging auch. Genau, das hat aber wohl was mit den Verletzungen zu tun. Also ich fand das Match auch für die kurze Zeit sehr solide. Ich habe dem 2, 3, 4 Sterne gegeben. Ich bin auch froh, dass die Hart Dynasty das gewonnen hat. Das wäre jetzt wirklich ziemlich blöd gewesen, wenn die ausgerechnet in der Halle da ihren Titel verloren hat. Das war ja die Halle, in der damals der tödliche Unfall von dem Owen Hart passiert ist. Wundert mich Oh. sowieso, dass die in der Halle noch auftreten. Ist das so? Aber das wäre jetzt wirklich ziemlich übel gewesen, wenn sie dann noch den Hart ausgerechnet in der Halle die Titel weggenommen hätten. Aber du hast interessanterweise auf die Usos getippt, ne? Ich bin mir gar nicht sicher, habe ich auf die Usos getippt? Könnte sein. Und wir haben beide auf Alicia Fox getippt. Hattest du nicht auf Eve Torres getippt? Nee, ich habe das hier so stehen. Also wir haben zwei Unterschiede. Einmal hast du auf die Usos und ich auf Hart Dynasty und du auf Mysterio und ich auf Swagger. Achso, ja, dann haben wir Das ist schon sehr ja quasi interessant. 1-1. Ja, also insgesamt der Punktestand am Ende ist ein Gleichstand von 4 zu 4. Bei 8 Genau. Matches, wobei wir nicht alle getippt haben. Ja, okay. Ist okay. Ja, und Habe von ich mir also auch zwei, gewonnen. dreiviertel Sterne. Was gibst du? Wie viel? Zwei, dreiviertel auch. Achso, habe ich auch gegeben, ja. Das vierte Match ist ein World Heavyweight Championship Match zwischen Jack Swagger und dem Champion Rey Mysterio. Hier hatte ich mir nicht wirklich viel erwartet. Aber ich wurde überrascht, denn dieses Match war auch in den 10 Minuten 45 wirklich gut. Also es gab davon Mysterio schnelle Attacken und so. Also es war wirklich schön. Ich Schönes war Match. positiv überrascht. Ich fand das nämlich ziemlich ärgerlich, dass Rey Mysterio mit dieser Knöchelverletzung quasi aufgetreten ist, weil ich dachte, das ist ja im Prinzip TNA-Booking. Wenn man ausgerechnet den, der immer durch High-Flying und schnelle Aktionen sozusagen gut dasteht, wenn man dem jetzt quasi die Hälfte seiner Aktionen wegnimmt, weil er die nicht machen kann, weil er sozusagen den einen Fuß nicht richtig benutzen kann. Das ist ja im Prinzip typisch TNA-Booking eher. Wo sie dann, was weiß ich, irgendwelche X-Division-Wrestler mit irgendwelchen Ketten anbinden und irgendwelche Chain-Matches und sonstigen Blödsinn machen. Ne, also das war Aber wirklich das cool. hat gar nicht gestört, ganz im Gegenteil. Das hat für die Dramatik und für die Geschichte des Matches noch gut beigetragen. Und das war ein also ganz, ganz hervorragendes Match. Ja, Also war viele überraschend sagen auch, gut. das wäre bisher in der Karriere von dem Jack Swagger sein bestes Match jetzt gewesen. Ja, das ist durchaus möglich. Ja, Hurricane Rana bringt für Rey Mysterio dann den Sieg. Titel verteidigt, von mir gibt es 3,5 Sterne. Ich habe dem 3,5 Sterne gegeben. Und danach? Kommt ja noch das, Ja, kommt ja noch. danach. Danach will Jack Swagger eine Attacke nachsetzen, will Mysterio dann nochmal ein bisschen fertig machen, auch mit dem Ankle Lock. Dann kommt Kane und fertigt Jack Swagger ab. Die sind dann wieder hinter der Bühne. Und dann kommt Kane nochmal wieder mit dem Money in the Bank Koffer und wechselt diesen gegen Ray ein. Und via Chokeslam und nachfolgendem Tombstone Piledriver ist nach 53 Sekunden Kane der neue Champion. Ein Stern. Finde ich sehr schön, hat mich gefreut. Das hab ich nicht bewertet. Also da habe ich keine Sternewertung gegeben, weil das ja kein richtiges Match war. Was man aber sagen kann, dass Kane jetzt aktuell ja immer noch Champion ist und damit auf jeden Fall deutlich länger als bei seinem ersten Champion-Gewinn, als er, glaube ich, bei einem Pay-Per-View von Steve Austin den Titel gewonnen hat und gleich am nächsten Tag bei der Monday Night Raw-Ausgabe den Titel gleich zum Kopf sofort wieder zurückverloren hat. Also ist das jetzt mal länger als ein Tag Champion. Wahnsinn. Nee, finde ich auf jeden Fall schön. Ist mal was anderes. Sieht man sonst nicht oft. Also habe ich noch gar nicht gesehen sonst. Naja, also Kane kann ich auch eigentlich gut drauf verzichten. Aber da die im Moment auf SmackDown ja kaum Wrestler haben, denke ich, ist das so das Beste, was sie da machen können. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt kommt. Jetzt kommt erstmal diese Kane-Rey Mysterio-Fehde. Und irgendwann wird es dann wahrscheinlich Kane gegen Undertaker nochmal ein letztes Mal geben. Und das dürfte es dann wahrscheinlich für Undertaker und Kane beide gewesen sein. Ja, so ist es. Women's Championship Match. Layla, aktuelle Championess, besiegt Kelly Kelly. Da ist Michelle McCool auch irgendwie mit dem Spiel und so 3 Minuten 58 ein Stern. Via Roll-Up hier der Sieg für Layla. Nichts so Tolles. Ja, ich habe dem auch einen Mitleidstern gegeben. Das war ein katastrophales Match. Also das war doch deutlich schlechter als das erste Frauenmatch. Und naja, es war zum Glück kurz. Siebtes Match ist dann das Raw Money in the Bank. Randy Orton gegen The Miz, gegen Mark Henry, gegen Ted DiBiase, gegen John Morrison, gegen Chris Jericho, gegen Evan Bourne, gegen Edge. Auch dieses Match bekommt ordentlich Zeit, 20 Minuten 27. Interessanterweise ein bisschen kürzer als bei SmackDown. Ja, das SmackDown Money in the Bank war überhaupt das längste Match an diesem Abend. Ja, und überraschenderweise wieder einen überraschenden Sieger. Hier hatten wir auf Randy Orton getippt, Edge wurde so hervorgehoben. Ja, und The Miz konnte sich dann den Koffer holen. Wieder überraschend, wird wieder sehr spannend dieses Match. Wieder viele Momente, wo man hätte sagen können, okay, jetzt wird der Koffer abgeholt oder so. Nein. Ja, dieses Match fand ich anfangs wieder so ein bisschen, naja, bis es dann später besser wurde. Ich hatte nur nach dem ersten Match, also zwei Money in the Banks müssen für mich an einem Abend eigentlich nicht sein. Dachte ich vor dem Pay-Per-View auch, aber jetzt muss ich sagen, das Raw Money in the Bank war für mich Match des Abends. Den habe ich Also auch das als einzigen SmackDown Money in richtigen the Bank war Sterne für mich gegeben. Match des Abends. Und ich muss sagen, wenn jetzt die beiden Money in the Bank Matches nicht gewesen wären, dann wäre das kein so guter Pay-Per-View gewesen. Also von Nee, daher, ich bin im mittelmäßig. Vorfeld auch sehr, sehr skeptisch, muss aber sagen, das hat mir jetzt ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn sie es jedes Jahr machen. Es ist wahrscheinlich so, wenn die, ich weiß noch gar nicht, ob die Buy-Rates schon raus sind für den Pay-Per-View. Wüsste ich nicht. Wenn der Pay-Per-View sich einigermaßen gut verkauft, dann plant ja die WWE, den jährlich zu machen. Dafür wird dann aber das Money in the Bank von WrestleMania runtergenommen. Das wäre nicht so schön. Das Das hoffe ich mal nicht. aber, also wenn er erfolgreich ist, dieser Pay-Per-View, werden sie das machen. Und ich finde das auch nicht so schlimm. Ich schon. Ich finde, Money in the Bank war zwar auch immer mit so ein Highlight bei WrestleMania, aber bei WrestleMania ist die Karte meistens so gut, dass sie es da verschmerzen können. Und wenn sie Ja, dann also ich muss sagen, also einen das. eigenen Pay-Per-View, der sich gut verkauft, hinkriegen, dann kann ich das verstehen. Naja, also ich weiß nicht, also das Money in the Bank Ladder Match, das gehört für mich immer zu WrestleMania, also das möchte ich da eigentlich schon ganz gerne sehen. Ja, das, wie gesagt, das macht sich jetzt an den Verkaufszahlen fest und ich persönlich würde vermuten, dass das beim nächsten Jahr WrestleMania nicht dabei ist. Tja, das kann wohl sein. So ist es. Ja, dieses Match, Jedenfalls, The wo The Miz ist Miz auf jeden überraschend Fall den sehr Koffer holen guter kann. Sieger, auch für das Match. Und man gibt sich jetzt sehr, sehr große Mühe und kriegt das eigentlich relativ gut auch hin, The Miz in die Richtung Main Event auch zu schieben. Korrekt, finde ich auch sehr gut gemacht. Welche Wertung gibst du diesem Kampf? 4 Sterne. 3 Dreiviertel. Mein Match of the Night ist es SmackDown Money in the Bank. Mir hat das Raw noch ein bisschen besser gefallen als das SmackDown. Nehmen wir nicht. Es, dann folgt der Main Event um den WWE-Titel, ein Steel Cage Match. John Cena gegen Champion Sheamus. 23 Minuten 1, ein recht langsam geführtes Match. Beziehungsweise Sheamus hat Großteil dieses Matches, ist Großteil dieses Matches dominierend. Einige Leute fanden das langweilig. Ich muss sagen, ich fand das vom Aufbau her sehr gut. Also ich fand es jetzt auch nicht langweilig. Ne, ich auch Das nicht. Also war ich fand es eigentlich vom Aufbau sehr okay. gut. Ist immer ein bisschen eine Schwierigkeit natürlich mit dieser Geschichte, dass du beim Stahlkäfig die Leute nicht zu stark jetzt mit dem Gesicht in den Käfig rammen dürfen, weil die ja nicht bluten dürfen und das wirkt sonst alles ein bisschen unecht. Also die Matches sind dadurch natürlich ein bisschen reduziert. Aber ich fand es okay. Es war ein bisschen das Problem, dass das Money in the Bank vorher war. Weil das Money in the Bank, das war vorher einfach so ein absolutes Highlight, sodass sozusagen dieses Match, obwohl es Stahlkäfig war, nicht ganz mitgekommen ist. Und da sollte man sich auch im nächsten Jahr überlegen, ob man nicht eines der Money in the Bank dann doch in den Main Event steckt. Ja, also mir reicht, wie Also, gesagt, eigentlich auch ja, mein weil. ein Money in the Bank. Also für nächstes Jahr ein Money in the Bank. Money in the Bank bei dem Money in the Bank Pay-Per-View und eins bei WrestleMania wäre sehr schön. Bei dem, ja. Aber das machen sie, glaube ich, nicht. Nee, leider nicht, aber. Das werden sie, glaube ich, nicht machen. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass sie die Reihenfolge ändern und dass eines der Money in the Banks dann Main Event wird und vor dem Main Event dann irgendwie ein Titelkampf als Semi-Main Event. Naja, und Sheamus kann am Ende dann auch gewinnen, denn Cena, also die NX, die Nexus kommt dann mit einer so einer Ketten, nee, Kettensäge nicht, mit so einer Schere. Bolzenschneider. Ja, genau, mit einem Bolzenschneider und wollen da das Schloss aufmachen, beziehungsweise wollen dann auch vom Referee den Schlüssel haben, der wirft es aber dann den Schlüssel dann einfach mal ins Publikum. Also die Referees, die waren ja gut. Die haben Die den waren erst gut. den Bolzenschneider weggenommen Ja, genau. und dann hat der Referee, als sie ihm den Schlüssel wegnehmen wollten, den Schlüssel halt einfach ins Publikum geworfen. Das war, also ich fand das so als Situation ganz lustig. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, sah Nexus dabei dann nicht so gut aus, ne? Dass sie sich einfach von den Ringrichtern so veräppeln lassen. Ja, und dann will Cena aus dem Käfig klettern. Die Nexus-Leute stehen da dann aber auch und wollen das verhindern. Gleichzeitig, während die Nexus-Leute alle auf der anderen Seite stehen, versucht Sheamus es auf der anderen Seite. Da kommt dann ein, zwei Leute, ich glaube Darren Young oder irgendwie so. Sheamus tritt ihn dann einfach weg und kann da rauskommen und flüchtet dann auch direkt. Während Cena da dann die volle Ladung Nexus abbekommt, allerdings auch noch einige fertig machen kann. Also er hämmert da, ich weiß nicht mehr, wer genau das war. Skip Sheffield oder so, voll die Ringtreppe da gegen Kopf. Das sah schon recht riskant aus. Nimmt da dieses Nexus-Armband mit. Das war nicht Darren Young, ne? Darren Young, den hat er, glaube ich, bei der Nee, Raw auch. ich glaube, das war Skip Sheffield. Oder Michael Tarver. Das könnte auch Michael Tarver gewesen sein. Nee, ich glaube, Michael Tarver hat er vorher fertig gemacht und danach kam dann Skip Sheffield mit der Treppe. Ja, kann Aber ist auch auch sein. egal. Deine Wertung. Ich habe diesem Match 3,5 Sterne gegeben. Ich auch. 3,5 Sterne. Ja, da sind wir doch mal wieder einig. Ja, war schön. Ja, und jetzt das nächste, was jetzt aufgebaut wird, das finde ich ja ganz schön, dass sich das jetzt wirklich mal über mehrere Wochen hinzieht, ist ja dann der 7 gegen 7 Kampf zwischen Nexus und dem WWE War Team beim SummerSlam. Da freue ich mich schon drauf. Ja, jetzt die Frage. Es gibt ja beim SummerSlam gibt es ja auch wieder ganz normale Titelkämpfe, also wahrscheinlich Ray gegen Kane und auf der Raw-Seite Sheamus gegen Randy Orton ist es, glaube ich, ne? Ja. Ja. Glaubst du, dass der Main Event beim SummerSlam Sheamus gegen Randy Orton wird oder wird das NXT gegen Raw? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ob man davon ausgeht, dass NXT gegen Nexus gegen Raw so ein großes, fantastisches Match wird. Das ist so eine Sache. Ob das jetzt Aber wrestlerisch kann man dann Main Event dadurch. wertig ist? Aber man kann es natürlich dadurch, dass da so viele sind, bei den Nexus-Leuten sind ja nun zwar viele, die nicht richtig gut wresteln können, aber man kann dann natürlich mit häufigen Wechseln dann schon einiges kaschieren und das Match relativ dynamisch halten. Ist richtig. Ein Nee, ich bisschen weiß nicht, ich vom glaube, Ein. Ja? ich glaube es fast nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, also Bin mir da nicht sicher. Schwierig. glaube, wenn die das hinkriegen, dass hauptsächlich Chris Jericho und Edge die Hauptarbeit bei Raw machen, dass sie dann die Nexus-Leute auch zu einem anständigen Match ziehen können. Weil die haben so viel Erfahrung, die kriegen auch so Schwächen ganz gut kaschiert. Ja, also die nächste Storyline ist ja momentan schon ganz klar die Main Storyline. Also davon her könnte man da schon auch von ausgehen, dass man das auf jeden Fall versuchen will, in den Main Event zu bringen. Naja, und wenn jetzt da wieder irgendwie was Großes passiert, irgendein großer Engel, dass sich, was weiß ich, dass von dem Raw-Team irgendwie jemand gegen das Raw-Team dann stellt und dadurch die Nexus-Leute gewinnen, dann ist dann natürlich viel Trubel und viel Aufregung. Und wenn dann dahinter Randy Orton gegen Sheamus als Match kommt, dann werden die Schwierigkeiten haben, das Publikum mit reinzuziehen. Das war genau wie bei WrestleMania, wo danach Undertaker, Shawn Michaels irgendwann später dann noch halt Triple H gegen Orton kam, wo überhaupt keine Publikumsreaktionen mehr da waren. So ist es. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Pay-Per-View und wir freuen uns schon auf SummerSlam. So kann man zusammenfassen. Ja, das ist ganz klar so. Ein bisschen eigentümlich finde ich, dass dieses 7 gegen 7 jetzt quasi ein Survivor Series Elimination Match geworden ist. Da Ach, hätte das man finde ich ganz natürlich schön. vom Timing sich gewünscht, dass das tatsächlich dann auch bei der Survivor Series erst kommt. Aber vielleicht gibt es ja nochmal dann eine Revanche bei der Survivor Series. Das glaube ich nicht, aber das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich die Elimination Matches sowieso immer gerne mag und das finde ich so auch interessanter als beim ersten Cover direkt. Elimination finde ich auch gut. Also das finde ich nicht gut, weil das ist immer, wenn du 7 gegen 7 hast und dann hast du mittendrin irgendwie ein zufälliges Cover, dann ist irgendwie alles schon vorbei. Das ist, weiß ich nicht, das ist ein bisschen komisch, finde ich. Ja, Money in the Bank war auf jeden Fall ein sehr schöner Pay-Per-View. Daumen nach oben, Ganz auf klar. jeden Fall empfehlenswert. Ich habe nicht gelesen, was das Dark Match war, aber hier könnte sich der Kauf der DVD im Nachgang durchaus auch lohnen. Ja, momentan Ja, kaufe ich mir ja sowieso jede WWE-DVD nach. machst du das jetzt wirklich dieses Jahr? Ja, mache ich. Ja, das mache ich ja nicht. Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch keine einzige. Nicht mal WrestleMania hast du dir gekauft. Zim. Nicht mal die WrestleMania gekauft, weil ja der Auftritt von Kid Rock nicht drauf ist. Nee, dieses Jahr sowieso nicht. Achso, der war dieses Jahr gar nicht, oder? Nee, das ist auch eine Sache, die ist. Leider gibt es keine Live-Musik mehr bei WrestleMania, ne? Früher hatte man das ja immer mal. Hatte man dann ja auch, dass dann Limp Bizkit im Ring waren, Ja, oder Rey Mysterio mit einmal, POD Live oder Entrance. genau für Rey Mysterios diese Puddle of Mud oder wie sie heißen. Und für Triple H waren ja dann mal zweimal, glaube ich, sogar schon Motorhead. Rey Mysterio, POD. Genau, meine ich ja, Puddle of Mud, ne? Ne, POD. Puddle of Mud ist noch was anderes. Ja, ich weiß auch nicht, was du meinst so. Da gibt es auch so eine Hard-Rock-Band. Die heißt, glaube ich, Puddle of Mud. Und ich dachte gerade, POD ist ja die Abkürzung dafür, aber das müsste ja dann Ne, also eine Rap sein. Hardcore-Band spielt auf jeden Fall nicht den Entrance von Kinderstar Rey Mysterio. So viel ist schon mal klar. Wer spielt nicht den Eingang von Remister? Keine Hardcore oder Heavy Metal oder irgendwas anderes Band, also das ist eher unwahrscheinlich. Das ist ja so ein Hardrock. Also nicht Heavy Metal, sondern Hardrock. Okay. Ja, Thomas, hast du irgendein Getränk bei dir? Ich habe vorhin Tee getrunken und ich krieg so langsam Durst. Ich werde mal gleich mal irgendwie Wasser besorgen. Hol dir was zu trinken, wir wollen anstoßen auf die 100. Dropkick Grammar. Dann muss ich ja mal, muss ich mal aufstehen hier. Oh, das ist schwer. Oh. Ich komme ja heute hier kaum hoch. So, jetzt verfolge ich deinen Weg in deiner Wohnung. Das können nicht allzu viele Schritte sein. So, jetzt steht Wieso? er gerade vom Sofa auf. Jetzt ist er durch die Tür. Gang entlang, oben links Jetzt bin Küche. ich durch den Flur, jetzt bin ich in der Küche, man hört es am Hall. Ja. Ich habe die Teekanne hier gleich mitgenommen, damit ich das gleich mal hier entleere. Ich sehe dich bildlich stehen. Ich habe sogar die Aussicht aus dem Fenster noch im Habe Kopf. ich denn an? Ja, das weiß ich nicht. Ja, siehst du? Da kannst du mich auch wirklich auch nicht stehen. Aber ich kann Toll. aus dem Fenster gucken. Ich weiß, wie es aussieht. Ich habe die Dächer noch im Kopf. Ich trinke Volvic, Zitrone, Limette. Wolwig ist gut, aber ich trinke Wolwig dann immer das pur. Da habe ich auch noch eine Flasche von dem Kühlschrank. So, Thomas, dann stoße an. Ich muss jetzt erstmal die Flasche zurück in den Kühlschrank stellen. Also. Alter Mann kann nicht mehr so schnell. Nein. Natürlich nicht. So, jetzt habe ich das Glas in der Hand. Dann werde ich jetzt mal auf die 100. Folge draufgekramt, ein Glas Wasser trinken. Ja, ich auch. Und alle Hörer nun noch. Und liebe Hörer, alle bitte Wasser trinken. Wasser. Kein Bier. Thomas sagt jetzt all, er würde Wasser trinken, aber ich weiß nicht, was er da jetzt wirklich trinkt. Das ist so eine Sache. So. Nein, Wochensendung haben wir heute leider nicht drin. Dafür gibt es jetzt meine ausführlichen Reports. Ja, natürlich. Schreibst du eigentlich noch auf deinem Schülerblog auch Einträge? Nee, momentan nicht. Wenn du da mal wieder was schreibst, schickst du mir einen Link zu, ne? Weil ich habe irgendwie den Link habe ich gesehen gar nicht mehr in meinem Bookmarks, weil ich da so lange nicht mehr reingeguckt habe. Da dachte ich, dann müsste ich auch mal wieder gucken. Aber ich lese dann doch meistens den Wrestling-Blog. Der ist ja auch besser. Ja, der ist gut. Ja. Also gefällt mir dieses WordPress-Layout gefällt mir auch deutlich besser als das andere. Ja, das hat ja auch eine mobile Seite. Das ist natürlich ganz praktisch. Ja, das kommt noch dazu. So, Ja, die letzte Impact-Sendung, die war wirklich schlecht. Hast du denn SmackDown schon geguckt? nein, und ich möchte da auch nichts von hören. Das werde ich heute Abend, glaube ich, noch tun. Es ist ja so, die Ja. WWE-Leute, die sind ja jetzt auf Tour gegangen. Nee, sag mal, wo sind die? Keine Spoiler, ich sag keine Spoiler. Ich darf aber ja wohl mal singen, ne? Darfst du natürlich was zu singen, aber du musst trotzdem meine Fragen beantworten. Sind die in Japan oder wo sind die auf Tour? Das weiß ich nicht, das können wir aber ganz schnell rausfinden, denn bei moonzoll.de gibt es natürlich immer die aktuellen Berichte aus den verschiedenen Ländern und wo die gerade sind. Von den Hausshows. Ihr richtig, wo die gerade sind, in verschiedenen Ländern und Staaten. Und das Und dürfte eigentlich schnell rausfinden sein. weil die WWE-Leute jetzt auf Tour sind, haben die tatsächlich auch mal eine Sendung Raw voraufgezeichnet. So, ja, das habe ich auch gelesen. Das gab es lange Zeit nicht mehr. Gab es das überhaupt schon mal? Okay, Also das SmackDown International Tour machen das auch Results vom vorab. 31.07. aus Sydney, Australien. Ach, in Australien sitze dann. Mal sehen, was es Aber hier so für Matches das gab. ist ein langer Flug. Ja, erzähl mal, lies mal einen Bericht von der Hausshow und nur die Matchergebnisse vor, nicht? Unified Tag Team Championship Match, Hart Dynasty besiegen Straight Edge Society. Ach, das ist aber schade. Interessant. Wie findest du das, dass der. Ach so, das war's. Doch, das war's. Das war ja in der letzten Woche in SmackDown. Wie findest du das, dass der Joey Mercury, der ja jetzt Joseph genannt wird, dass der so ohne weiteres demaskiert wurde? Findest du, dass der in die Gruppe passt, so als Glatzkopf? Ja, Gruppe passt da schon. Ich mochte ihn früher auch gerne, aber diese Demaskierung, die ging so ein bisschen schnell vonstatten. Ich weiß nicht, mir gefällt das nicht so gut, dass Big Show da einfach hingeht und die Maske abreißt. Bei Rey Mysterio gab es diese lange Fehde, wo er das immer wieder versucht hat und Big Show geht da jetzt einfach mal schnell und reißt die Maske ab. Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Also dieser Moment, wo er die Maske CM Punk abgerissen hat, auf der Leiter, das fand ich schon. Das war gut, aber das nächste Woche, na, das war ein bisschen zu schnell. Genau, das mit dem Mercury, das war irgendwie so nebenbei. Das war, da haben sie den wochenlang da als maskierten Überraschung. Ja, vor allem schickt die Straight Edge Society ihn dann auch noch als Kämpfer da gegen Big Show rein. Da ist doch klar, dass Big Show da die Maske abzieht. Aber es gab in dieser Ausgabe von SmackDown sehr gutes Promo von CM Punk. Da wirst du dich drüber freuen. Okay. MVP besiegt Cody Rhodes. Alberto Del Rio besiegt Chavo Guerrero. Der Kerl, der geht mir jetzt wochenlang schon mit seinen ollen Spots da immer auf die Nerven. Du, den finde ich super, weil der, weil er, wenn er das macht, wenn er dir auf die Nerven geht, dann hat er ja genau das erreicht, was damit erreicht werden soll. Der wird ja als Heel aufgebaut Ach und so. so dieser arrogante, reiche, der alles hat und meint, er wäre der Beste von allen, der spielt im Prinzip so ein bisschen fast diese Rolle, die eigentlich Ted DiBiase haben sollte. Nur macht er das viel besser in diesen Spots. Ich bin mal gespannt, wenn er jetzt endlich mal in der Fernsehsendung wrestelt, wie denn sein Wrestling ist, ob der im Ring was drauf hat. Mir gefällt das Couple von Maurice und Ted DiBiase übrigens sehr gut, das finde ich toll. Ja, das finde ich auch gut, aber man stellt dabei halt fest, wie wenig Ausstrahlung Ted DiBiase hat und wie viel Ausstrahlung doch die Maurice dann hat. Tja. Woman Championship. Layla besiegt Kelly Kelly. Kelly Kelly Kelly. Singles Match. Big Show besiegt Drew McIntyre. Bei Drew McIntyre ist das so eine Sache. Man weiß nie, ob der jetzt gepusht wird oder wieder nicht. Dann verliert er wieder ein Match. Dann, naja. Man weiß das nicht so genau. Da darf ich jetzt nichts zu sagen, weil ich SmackDown schon gesehen habe. Okay. Singles Match. Matt Hardy besiegt Christian. Intercontinental Championship. Dolph Ziggler besiegt Kofi Kingston. Nee, ne? Und ist damit neuer Champion oder wie? Nee, Dolph Ziggler ist doch Intercontinental Champion. Nee, Kofi Kingston ist. Ja. Gab es da irgendwas, was ich verpasst habe? Jetzt mal ehrlich, guck mal, der nochmal da ist. Dolph Nee, also dieses C in der Klammer ist auch bei Dolph Ziggler. Ich werde das mal gucken. Achtung, Card enthält Spoiler der SmackDown-Tapings für nächste Woche. Ach so. Okay. Oh, Ja, dann wird's. dann kann ich das verstehen. Es gab nämlich ein sehr gutes Segment zwischen Kofi Kingston und Dolph Ziggler bei der jetzigen SmackDown-Sendung und das führte dann dazu, dass angekündigt wurde, in der nächsten Woche gibt es dann ein Match um den Titel und dann muss offensichtlich Dolph Ziggler tatsächlich den Titel gewonnen haben. Das ist ja blöd, dann bin ich jetzt ja schon gespoilert. Das ist ja wieder scheiße. Klar, ja, das letzte Mal schon, ich weiß gar nicht, war das mit MVP oder wem? Die ganze Zeit diese Versuche hat, wo er, ich glaube, mit Hardy war das, ne? Wo er ewige Zeiten immer wieder Intercontinental Champion Matches bekommen hat und nie gewonnen hat und nie gewonnen hat. Und das war schon ein bisschen zu viel. Deshalb finde ich das ganz gut, wenn er jetzt nochmal den Ja, Titel. das weiß ich nicht mehr, aber Dolph Ziggler finde ich auf jeden Fall gut. Blöd finde ich jetzt nur gerade, dass ich gespoilert wurde. Ich will eigentlich nie gespoilert werden und ich werde auch recht immer recht wenig gespoilert, aber das finde ich jetzt gerade blöd. Naja. Ja, jetzt weißt du schon mal, wie nächste Woche Freitag Jetzt rege ich SmackDown mich aussieht. auf, aber egal. Meine Match. Im Main Event gab es ein World Heavyweight Championship Match. Kane besiegt Jack Swagger und Rey Mysterio. Ja, okay. Also, dass die Card Spoiler enthält, das hätten die ja mal auf die Hauptseite schreiben können, ne? Das regt Steht mich das nicht jetzt ja. oben drüber? Nein, das steht nur, wenn man auf das Forum weitergeht. Okay. Ja, das war das, Thomas. Ja, dann wird sich Mirko jetzt die ganze Zeit drüber ärgern. Ja. Als nächstes, ich habe ein kleines Interview oder ein kleines Gespräch mit meiner Schwester Mira geführt, die eine eigene Website hat mit ebenfalls einem eigenen Podcast, beziehungsweise einer eigenen Sendung. Podcast ist es ja, wie gesagt, nicht. Genau wie bei uns. Dieses Gespräch werden wir uns jetzt anhören und dann können wir da ja noch ein bisschen was zu sagen und dann folgt auch noch das große Drei-Fragezeichen-Hörproben-Quiz. Also hören wir uns das jetzt mal an. So, zur 100. Ausgabe habe ich mich auch kurz mit Mira unterhalten, meiner Schwester. Die hat ja auch ihre eigene Seite. Ja. Sag am besten einfach mal ein bisschen, was du so machst auf deiner Seite. Ja. Also ich nehme so wie Mirko so Sachen auf, wie sein Dropkick-Drama. Und ja, stelle Bilder rein, Videos von YouTube. Ja. Und ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Weil du eine Seite hast, wollte ich auch schon immer eine Seite haben. Also Blog. Und deswegen wollten wir Ja, das ich habe immer ja einen machen. Blog, bei dir ist es dann auf Jimdo, am besten einfach mal die Adresse nennen. Music-times.jimdo.com. Genau, bei dir ist es dann die vollwertige Seite. Ich habe jetzt auf den Blog gewechselt. Ja, inhaltsmäßig bist du ja nicht beim Thema Wrestling angesiedelt, sondern bei Musik, Ja. Quiz und sowas. Ja, wie, Die Seite heißt ja music-times.gmail.com und das verrät ja schon, dass das um Musik geht. Oder? Korrekt. Ja. Was für Musik hörst du so? Ja, von vielen Sachen. Lady Gaga, Ashley Tisdale, Justin Bieber. Was gibt's noch? Was habe ich noch? Pink. Was haben wir denn noch alles an Musik? Tja. Ja. Also sehr viel Musik. Aber ja. Okay, dein Podcast, deine Radiosendung oder wie auch immer man das nennen sollte, dreht sich ja auch um Musik? Ja. Was für Thema, also was redest du da so generell? Ja. Zu aktuellen CDs, zu Neuigkeiten, was es zu diesen Künstlern gibt. Ja. Sag mal, was, wenn die Leute deinen Podcast jetzt hören möchten, was erwartet die da so? Musik. Okay, generell Musik? Ja. Okay. Also alles Mögliche. Kann mal um Lady Gaga gehen, aber es kann auch sein, dass die Sachen auch ein bisschen älter schon sind, weil ich nehme das manchmal aus Heften wie Bravos, Yeah oder so raus und verändere das dann so. Okay, man sollte mitbekommen haben jetzt, dass Miras Seite sich nicht um Wrestling dreht. Ja, heißt ja auch nicht Wrestling. Korrekt. Times. Deine Meinung zu Wrestling? Das muss nun natürlich noch gefragt werden. Meine Meinung zu Wrestling? Ja, mittelmäßig. Ich habe zwar nicht immer Lust, Wrestling zu gucken, aber meistens schon. Und ich weiß nicht, ob Mirko das schon gesagt hat, wir sehen ja auch bald Wrestling live. Ja. Ja, im November. Ja. Wärst du bereit, dann im November zu unserer Seite, zu unserer Sendung beizutragen und auch ein bisschen deine Eindrücke hier zu nennen? Ja. Okay, haben wir hier auch wieder Fragen beantwortet. Korrekt. Was hast du denn noch so Fragen an mich? Ja, ich mache ja meinen Blog, Wrestling-Blog mit Einstadt-I. Ja. Deine Meinung zu diesem Blog? Sehr gut. Zu meinem Podcast? Auch sehr gut, aber lange. Immer. Ja, keine 10-Minuten-Sendung. Ja, nicht wie meine, weil ich... Ja, ich kann das nicht so toll wie ihr. Wie du und Thomas. So ist es. So sehe ich das auch. Und Nummer 98 müsst ihr euch mal anhören am Ende. Da wird über mich und meine Seite geredet. Aber natürlich. Und du redest dann auch über mich? Ja, bei meiner Spezialausgabe. Ich bin übrigens, wenn man da mal reinhören sollte, ich habe nicht auf den Blog gewechselt, weil die alte Seite zu lange Ladezeiten hat, wie du das irgendwie erzählt ja, hast. Ja, ich wusste auch nicht mal, was ich sagen sollte, aus deswegen. Aus Kostengründen. Ach so, ja, weil du hattest ja hier Dings. Also, dass die Seite jetzt so lange lädt, dass, woher aber das kommt. Aber das hattest du mal gesagt mit den Seiten Home und so und Gästebuch und so ein Sheet. Ja, das hatte ich dann beim Wechsel gesagt. Woher das kommt, man weiß es nicht. Ja. Okay, fernsehtechnisch guckst du natürlich immer abends im DSF, was weiß ich, wann das kommt, natürlich immer schön Wrestling? Ja. Ja, ja. Ja, meistens. Mhm. Früher habe ich das wann immer geguckt. Wann kommt das denn immer? Keine Ahnung, irgendwie gegen 10? 22 Uhr? Oder wann ja, geht das? Ja, das ist möglich. Ja, weil früher habe ich das immer geguckt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich das habe, das Programm. Immer schön auf Sky. Ja, immer schön auf Sky. Ja? Ja, so ist das. Dann hast du jetzt noch mal kurz Zeit, um Werbung für deine Seite zu machen. Ja. Ja, komm bitte auf music-tanz.gmail.com. Ich habe ein neues Profilfoto, wenn ich in Gästebuche reinschreibe. Aha. Und ich habe einen neuen Header, oder wie das jetzt heißt. Ja. So Bild heißt auf der Vorderseite. Header. Ja. Music is my life steht da drauf. Ist leider nicht. Erzähl doch mal ganz kurz, was man auf deiner Seite machen kann. Es gibt da ja noch so Quiz und sowas. Ja, also auf meiner Seite kann man auf die Startseite gehen. Da gibt es ein Quiz. Hier, nimmt mit mir Kontakt auf. Mit mir Freundschaft schließen. Also es geht nur, wenn jemand eine Seite hat. Und, Bilder und Videos, da habe ich Bilder und Videos und da habe ich auch noch hier Geschenke, die ich bekommen habe, Seitenlinks, die funktionieren glaube ich nicht mehr und Geschenke, die ich vergeben habe wegen Gästebucheinträge, also Gästebuch habe ich auch und This or Dead, das kennen die meisten von euch bestimmt und ja, was habe ich noch, ein Chat und ich glaube mehr habe ich gar nicht. Okay. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, was man da auf der Seite machen kann. Also Zeit verbringen, da ist. Ja, aber ich bin nicht fortschrittlich. Ich bin noch nicht so gut da drin. Also es gibt welche, die sind viel besser als ich, wie du. Man fängt klein an. Und Ja. unsere erste Sendung, wenn ich das mal erwähnen darf, war auch nicht so fantastisch. Ja. Ja, süße Stimme, Mirko. Ich nehme gleich mit Thomas einen Drei-Fragezeichen-Hörproben-Quiz im nächsten Teil dieser Sendung auf, die ja verschiedenen Tagen und verschiedenen Teilen hier aufgenommen wurde, wird. Ja, deine Meinung zu drei Fragezeichen? Fantastisch, natürlich. Ja, weil wir haben die auch schon mal live gesehen, war auch sehr schön, hat einen guten Platz, fast ganz vorne. Ja, sehr gut sind die. Ja, ich nehme dann gleich mit Thomas dieses Hörproben-Quiz auf. Möchtest du an Thomas noch irgendwelche Grüße schicken, entsprechend, was er gleich hören wird, oder an die Hörer hier auch entsprechend Thomas Leistung? Ja, Thomas Leistung gut und immer lustig drauf. Okay, wünsche Thomas viel Glück, wenn du das willst. Wünsche den Hörern schönen Tag. Ja, Die alle, die letzten das. Worte gehen an dich. Okay, alle, die das jetzt hören, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Leben und ja, bleibt Mirko immer treu und mir auch, wenn ihr mal auf meine Seite geht. Und ja. Ja, Soll ich damit auch? wäre eigentlich alles gesagt. Ja. Was möchtest du? Möchtest du Thomas noch viel Glück wünschen Ja, Thomas, gegen meine Hörproben? wenn du das jetzt hörst, was ihr bei Nummer 98 gesagt habt, fand ich ja sehr witzig. Ja. Ironisch gemeint. Ja, Aha. natürlich. Ja. Okay, soll ich dann tschüss sagen? Ja, Auf meine du Art? kannst wirklich Tschüss sagen. Okay, bye bye Leute, bleibt mir immer treu und Mirko. So, und da sind wir wieder. Das war mein kurzes Gespräch mit Mira. Also Thomas, du bist immer ganz lustig. Ja, an dieser Stelle möchte ich dann Mira auch ganz freundlich zurückgrüßen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja. Ja, das wäre das gewesen. Also ab auf die Seite Ein direkt. gutes Gespräch und ich bin ja auch ein großer Justin Bieber-Fan. Ja, ich ja nun nicht so, aber egal. Ich kenne gar nichts von dem. Ich weiß nur, dass der irgendwie bei den jungen Leuten sehr beliebt ist, aber von dem kenne ich gar nichts. Aber Lady Gaga finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nö, das ist ja deine eigene Meinung, das ist ja, ne? Ja, natürlich, das ist meine eigene Meinung. So, wir werden jetzt weitermachen mit dem drei Sag mal, Fragezeichen. als Tokyo Hotel ist bei den jungen Leuten gar nicht mehr so in, oder? Nee, die sind jetzt in Amerika. Und deshalb sind die dann jetzt hier nicht mehr interessant, oder? Ich weiß nicht, es sind nun mal hier nicht mehr aktuell jetzt wohl, ne? Naja. Das war's wohl. Sind die denn in Amerika erfolgreich? Also, so wie ich das wohl sehe, ja. Also, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt Tokyo Hotel großartig verfolgt, aber hin und wieder hat man da wohl was gehört in den Nachrichten, also so in Klatschnachrichten. Man guckt ja hin und wieder mal TAF, wenn man nichts anderes zu tun hat. Ja, das ist Und. ja für so eine junge deutsche Band ganz schön erfolgreich. Ja. So. Ich muss mir jetzt gerade einmal kurz Regeln ausdenken. Nein, das habe ich natürlich alles schon getan. So. Wir haben 20 Hörproben. Heidewitzka, das wird heute aber eine lange Sendung. Ja, ist ja sowieso schon, ist ja alles schon passiert. Das heißt, eine halbe Stunde werden wir mindestens brauchen. Okay, ich werde dir Legen wir mal zweimal. zügig los, ne? Was Sollen denn? wir mal zügig loslegen? Ja, Zeit genug. Du kannst dir zweimal einen Tipp geben lassen. Für jede Hörprobe. Nein, natürlich nicht für jede Hörprobe. Zweimal insgesamt. Insgesamt. Und einmal werde ich dir. Oh, das ist aber wenig. Und einmal werde ich dir das erste Wort. Also nicht und, wenn es und ist, dann nicht. Das erste Wort dieser Folge nennen. Also dann ist schon ziemlich sicher, dass du das rausbekommst. Also zum Beispiel bei die schwarze Katze würdest du dann sagen schwarz oder Katze. Ja, schwarze. Okay, verstanden. Man hört mich hier hin und wieder. Ich habe die Regeln verstanden. Man hört hier nur wieder mal dieses folgende Geräusch. Kann ich die Hörproben auch, wenn ich zum ersten Mal nicht erkenne, nochmal ein zweites Mal hören? Du darfst jede Hörprobe bis zu dreimal hören. Erst wird die vollständig abgespielt, nicht vorher irgendwas sagen. Die wird erst vollständig abgespielt, danach sage ich dir dann Bescheid. Ja, man hört dann wieder mal dieses Geräusch, weil ich das hier über die PlayStation mache. Und ich muss hier nun wieder mal die Hörerproben wechseln, weil die hier alle durcheinander sind, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das habe ich gar nicht gehört, das Geräusch. Nee, du nicht, aber die Hörer werden das wohl hören. Aber mach ja nichts. So, wir fangen mit der ersten Hörprobe an. Erhabene, Sie haben einen Entschluss gefasst. Lasst hören, was ihr zu sagen habt. Oh, Mr. Jensen, Sie sind auch da. Halt die Klappe, Shang. Wo sind die Perlen? In einer alten Stablampe, die ich im Berg versteckt habe. Wo? Im Berg. Machen Sie sich keine Hoffnungen. Ohne mich finden Sie sie nicht. Außerdem sind die Stollen dort so eng, dass ein Erwachsener nicht hindurchkriechen kann. Also wirst du sie holen. Gern. Das war Hörprobe Nummer 1. Ja, das war einfach, weil das ist eine von den ersten 10 Folgen und die, kennt Thomas gut. Die kenn ich einigermaßen gut. Das war die Folge 8, der grüne Geist. Das ist natürlich richtig, das war ein leichter Einstieg. Eine sehr, sehr schöne Folge. Das stimmt, es ist eine wirklich fantastische Folge. Ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Folge 8, die drei Fragezeichen und der grüne Geist. Ja, also die Nummer der Folge hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ich habe hier so einen Zettel mit den ersten, weiß ich nicht, 120 oder so, da kann ich die Nummern dann nachgucken. Aus dem Booklet. Ja, ja. Ja, okay. So, Hörprobe Nummer 2. Wir haben eine Verabredung mit Big Barneys Hähnchen. Julias Vater hat uns gerade eingeladen, sein Forschungslabor und die Hauptverwaltung zu besichtigen. Morgen gehen wir hin. Und was sollen wir da finden? Etwa stapelweise Dosen mit dem Aufdruck Gift? Ob wir überhaupt was finden, das steht noch in den Sternen. Kommt darauf an, wie gründlich wir uns umsehen können. Tja, ich kann leider nicht dabei sein, mein Ferienjob. Ja, wir verstehen schon, Bob. Ist nun mal so, ich brauche die Piepen. Außerdem muss ich jetzt gehen. Aha. Kann Thomas damit etwas anfangen? Ist es schwierig, weil es ist definitiv keine der ersten 10 Folgen. Nein, also bei 20 Hörproben bleibt es nicht aus, dass ich auch Folgen über 10 nehme. Aber es ist noch eine relativ junge Folge. Man hört noch, dass die Stimmen noch nicht so alt sind. Mhm. Und ich habe gehört, dass es um... Was isst du da denn jetzt schon wieder, sag mal? Ich mache jetzt so langsam schon mein Abendbrot. Das geht doch auch nicht. Wir mitten in so einer Aufnahme und dann fängst du an zu essen, du. Ach. Ja, ich habe ja jetzt viel, weil ich muss ja viel zuhören jetzt. Da kann ich ja ruhig ein bisschen dann kauen dabei. Okay. Ich hab noch gehört, dass es um Gift geht. Das heißt, das könnte sein... Es gab mal eine Folge, die hieß irgendwie... Wurde nicht der Millionär, der schrullige Millionär, wurde der nicht vergiftet? Und dann gab es noch eine Folge, hieß die nicht auch mit irgendwie mit Giftfässern, die gefährlichen Fässer? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber das könnte das auch sein. Ich muss noch mal ganz kurz hier die Folien. Ja, du hast ja das Booklet, du kannst ja die Namen durchschicken. Ja, ich überfliege gerade mal, ob mir bei irgendeinem Namen noch irgendetwas einfällt. Ich tippe auf Folge 47, der giftige Gockel. Die drei Fragezeichen und der giftige Gockel, Folge 47, ist richtig. Ich wollte gerade schon sagen, du kannst eindeutig nicht gut überfliegen, aber dann kam es ja doch noch. Also der giftige Gockel, wenn du Gift sagst, dann kann man da eigentlich nicht mehr dran vorbeikommen. Und der schuldige Millionär, ich glaube, der wurde auch vergiftet. Ich weiß da nicht genau. Genau, deshalb kam ich gerade auf den Millionär, weil ich dachte, da wird doch auch irgendwie jemand vergiftet. Ja. Also das muss ja dann nicht sein, dass Gift auch im Tier vorkommt. Nee. Ist richtig. Also die ersten beiden Hörproben beide richtig für Thomas. So, es folgt. Ja, da bin ich ja positiv überrascht. Ja, ja. Warte mal erstmal, du. Hörprobe Nummer 3 folgt jetzt und ist etwas länger. Na nun, wen habt ihr denn da mitgebracht? Den haben wir nicht mitgebracht. Gestatten, Frank Escobedo. Wir sind zufällig gemeinsam hier angekommen, ja. Ich möchte nicht lange stören. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja, worum geht's? Schiffe, Mr. Reynolds, Schiffe. Schiffe. Ich arbeite für Hollywood Regisseur. Sehr reich. Er sammelt über alte Segelschiffe, Schilder, Taue. Zeichnungen. Aha, aha, aha. Und ganz stark auch Bilder, ja. Mhm. Ein Nachbar, der mir etwas verkauft hat, gab mir Tipp. Aha. Ach ja. Hm. Ja, Sie haben ein wundervolles Gemälde mit einem Segelschiff. Ha, ist es das nicht da hinten an der Wand? Ja, das ist... Dürfte ich kurz ansehen? Sie sehen, ich habe Besuch und wenig Zeit. Was? Also, na gut, treten Sie auf. So, das war Hörprobe Nummer 3. Also, ich muss sagen, ich kann mich an die Folge nicht erinnern. Okay, hast du die wahrscheinlich nicht oft gehört. Ich tippe jetzt aufgrund des Inhalts auf Folge 93, das Geisterschiff. Aber es ist wirklich ein Tipp. Okay, dieser Tipp ist leider falsch. Das Geisterschiff da, nein, also das ist Folge 115, auf tödlichem Kurs. Das ist also genau dieses Gemälde, über das gerade gesprochen wird, das ist auch auf dem Cover zu sehen. Mhm. Ja, das ist dann wieder die Folgen, die du nicht mehr so oft gehört hast. Das ist richtig, die habe ich meistens nur 2-3 Mal gehört, wenn überhaupt. Ja, naja, dann hast du jetzt von 3 Hörproben halt nur 2 richtig. Aber hin und wieder kommen halt auch mal etwas größere Zahlen, aber das gehört halt so. Hörprobe 4, mal sehen, ob die wieder machbar ist. Ich hab's, Gezeiten. Zwischen GE und EN steht Zeit. Endlich, mein Gott, dann lautet jetzt der ganze Spruch, wo im Raume raunt die Zeit. Wo die Zeit raunt, damit kann Mr. Klock nur das Zimmer mit all den präparierten Uhren gemeint haben. Da summt und brummt es Tag und Nacht. Tja, und jetzt sind wir am Ende, denn mit den Zahlenreihen können wir überhaupt nichts anfangen. Na, mir passt das ganz gut, denn ich muss jetzt sofort nach Hause. Ein Telefon, Peter... Hörprobe Nummer 4. Und Peter geht auch weg, obwohl das Telefon klingelt. Und er sagt ihm dann auch noch, als Jutta sagt, willst du nicht wissen, wer es ist? Da sagt Peter noch, das wirst du mir morgen schon erzählen. Also das ist eine von den frühen Folgen, das ist die Folge, ich muss mal auf die Nummer gucken. Das ist die Folge Nummer 12, der seltsame Wecker. Richtig, das dürftest du von dem Live-Auftritt natürlich noch kennen. Ja, das kenne ich sogar von der Folge noch. Das ist auch eine tolle Folge. Ja, die 3 Fragezeichen und der seltsame Weg auf Folge 12. Wirklich eine sehr schöne Folge. Sowohl live als natürlich auch auf der alten Kassette oder CD. Ja. Ja, da haben wir wieder eine mehr richtig. Also die bei den alten Folgen, muss ich wirklich sagen, bist du topfit. Also die hast du früher wirklich sehr gut sehr oft gehört dann wahrscheinlich. Ja, ja, die habe ich immer zum Einschlafen gehört, bis die Kassetten dann ausgeleiert waren. Ja. Das kenne ich wohl, die liegen dann ja hier noch in Emden und wenn man die da mal hören will, dann wird das schwierig. Ja. Hörprobe Nummer 5 folgt jetzt. Hi, gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Reinkommen. Gut, gut. Wir müssen weiter das Haus durchsuchen. Mein Vater und Vanderhell werden mindestens 2 Stunden weg sein. Gut. Als erstes interessiert mich der Konzertsaal. Genau. Da entlang. Gut. Den Teppich vor dem Flügel habe ich schon aufgerollt. Darunter ist nichts. Der Kronleuchter, wie wäre es damit? Er ist so groß, dass man leicht etwas darin verstecken könnte. Daran habe ich auch schon gedacht. Und deshalb seid ihr ja hier. An das Ding komme ich nämlich beim besten Willen nicht ran. Ja, wir aber auch nicht. Jedenfalls nicht ohne Leiter. In der Besenkammer ist eine. Justus, holst du sie mal? Durch den Flur die 2. Tür links. Bin ich jetzt hier der Handlanger? Ich hol sie schon. Oh. Was ist mit Vanderhells Zimmer? Ich war eben drin, aber viel zu sehen gibt's da nicht. Ich würde es trotzdem gerne mal sehen. Es ist im 1. Stock, das 3. Zimmer auf dem Flur. Mach mal Platz, Justus! Hörprobe Nummer 5. Ja, das sagt mir was, aber ich kann es nicht ganz zuordnen. Es ist auf jeden Fall eine, sozusagen eine der höheren Folgen. Also ja, so mittel. Bitte? So ein Mittelding. Ich tippe irgendwie so in den 70er, 80ern. Mhm. Ja? Jahre oder Nummern? Nummern? Nummern ist durchaus korrekt. Kann man so wohl sagen. Folge 84, Musik des Teufels. Und das ist richtig. Jawohl. Sehr schöne Folge, aber auch wieder hier mit Vanderhell. Der sagte mir nämlich. Mhm. Und eine weitere Folge, wo Jelena auftaucht. Oder ist es nicht sogar die erste? Ich glaube, es ist sogar die erste. Könnte die erste sein. Die sitzt ja im Rollstuhl, glaube ich, noch. Mhm. Korrekt. Ja, schöne Folge. Und von insgesamt 5 Horrorproben hast du 4 richtig. Ja, das ist doch schon mal eine gute Quote. Ja, wenn die dann so bleibt. Ich bin überrascht. Ja. So, es folgt Hörprobe 6. Haben dein Vater und du wirklich einen Schatz gefunden? Noch nicht. Aber wir meinen, dies ist die Höhle, in der Pancho Villa den Schatz versteckt hat. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass es diese ist. Und dann werden wir in den nächsten Tagen auf den Schatz stoßen. Das ist ja irre. Gibt es irgendwelche Probleme? Einige. Mein Vater ist unter anderem auch weggeritten, um Sprengstoff zu besorgen. Verstehe. Ihr müsst also sprengen, um an den Schatz heranzukommen. Ja, hoffentlich ist dein Vater zurück, bevor Dusty Rice hier auftaucht. Ja, hoffentlich. Ich finde es toll, dass ihr zu mir heraufgekommen seid. Schließlich kanntet ihr mich ja gar nicht. Naja, es ging nicht nur um dich. Wir hatten auch einen Fall aufzuklären. Was war das? Hörprobe 6 und ein verwirrendes Gespräch. Was war das? Das sagt mir gar nicht so richtig. Also, ist irgendwie Sprengstoff, um irgendeinen Schatz zu holen? Ist irgendwo was in so einer Höhle? Es ist schwierig. Ich überfliege gerade nochmal die Titel. Ich werde mal aufgrund des Inhaltes des Gespräches, aber ich kann mich wirklich nicht erinnern an die Folge. Also ich könnte es jetzt nicht genau zuordnen. Mir sagte auch diese Stimme da von diesem Sohn, von dem Mann, nichts. Ich tippe mal auf Der Schatz im Bergsee. Das ist leider falsch. Wenn das Richtige... Wäre es denn gewesen? Das Richtige ist Die drei Fragezeichen und Der riskante Ritt, Folge 51, wo die drei Fragezeichen per Gewinnspiel da zu diesem Pferd gelotst werden. Das ist aber nicht das, wo nachher irgendwie dieser Esel, der Esel oder sowas, der macht doch dann irgendwas mit Justus oder so. Da genau, der Esel, der hört, ja, das ist genau die Folge. Der Esel, der hört ja nämlich immer auf Justus' Stimme. Genau. Das ist die Folge. Ja, doch, dann kann ich mich so langsam dran erinnern. Ja, leider falsch, aber kann man nichts machen. Ändern. Man kann nicht alles richtig haben. Nein, natürlich nicht. Hörprobe Nummer 7. Wenn man so hinausblickt, erscheint der Ozean ohne Ende, findet ihr nicht auch? Tausende von Meilen Wasser um uns herum. Aber in den Tiefen, da ist Leben. Unbekanntes Leben. Sie forschen also auch nach Lebensformen in der Tiefe des Meeres, die Menschheit noch nicht kennt? Ja. Aber mich interessiert nur eins. Der Plesiosaurus. Was? Wie bitte? Du hast mich richtig verstanden. Der Plesiosaurus. Wie kommen Sie auf die Idee, dass es irgendwo auf der Welt noch Saurier geben könnte? Hörprobe 7. Heide Witzka, das müsste ich doch eigentlich wissen. Ja, eigentlich schon. Also das ist eine Folge, die kann man sich eigentlich recht gut merken, weil es die in dieser Art auch wirklich noch einmal gibt. Lass mich mal kurz überlegen. Die waren da, glaube ich, auf dem Schiff und der hat da was von den Forschungen gesagt. Es gibt natürlich die eine große Folge, die auch viel auf dem Schiff spielt und die sind doch dann auch... Ist das da... Toteninsel, Folge 100. Ja, ich wollte gerade sagen, Folge 100 Toteninsel. Aber die ist es dann nicht, weil du die ja jetzt selber schon gesagt hast. Ja, das muss ja nichts heißen, du. Ich bin ja immer sehr großzügig mit meinen Tipps, auch wenn es kein Tipp ist. Also wie gesagt, du kannst zweimal Tipp und einmal das erste Wort holen. Sag mir mal das erste Wort, Toteninsel. sag mir mal das erste Wort. Meuterei. Ja, dann weiß ich. Meuterei auf hoher See. Das ist richtig. Folge 83. Hättest du einen Tipp geholt, hätte ich gesagt, diese Folge spielt auf hoher See. Das wäre auch ein guter Tipp gewesen. Ja, das hätte ich dann auch gefunden. Ja, das denke ich doch mal. Lesen kannst du ja, also davon hören. Man weiß das nicht. Ja. Es gibt Gerüchte, dass ich lesen kann. Ja, man weiß das nicht. Holt er sich eine E-Booter? Ja, Hörprobe 8 folgt jetzt. Cassie, damit werden wir dich noch aufziehen. Schaut euch das Büro der perfekten Hausfrau an. Vielleicht solltet ihr da lieber nicht reinschauen. Meine Mutter fährt jedes Mal aus der Haut, wenn ich an ihren Schreibtisch oder ihre Handtasche gehe. Just, Bob, Peter, ich glaube, hier stimmt was nicht. Was denn, Patrick? Du hast recht, Patrick. Jemand hat das Büro durchsucht. Ja, scheint so. Und zwar einer, der entweder sehr unvorsichtig war oder es sehr eilig hatte. Hey, was habt ihr hier zu schaffen? Mann, der hat ein Gewehr. Na los, raus mit der Sprache. Was wollt ihr hier? Wer sind Sie? Was wollt ihr hier? Könnt ihr nicht sehen, dass dies ein Privatzimmer ist? Einen Augenblick. Vielleicht sind Sie so liebenswürdig, sich zu erklären. Was? Es hat den Anschein, als sei diese Örtlichkeit durchsucht worden. Es dürfte die Polizei interessieren, zu erfahren, was Sie hier wollen und warum Sie so flink ein Gewehr im Anschlag haben. Ihr wollt die Polizei rufen? Das erscheint mir ratsam. Andererseits wäre es vielleicht klüger, die Rückkehr von Miss O'Hara abzuwarten und ihr die Anzeige zu überlassen. Miss O'Hara? Da muss ich euch wohl einiges erklären. Da kommt sie ja, Cousine Kathleen. Du bist doch Cousine Kathleen. Lieber Himmel, dann seid ihr Patrick und Kenneth aus Rocky Beach. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich hätte fast auf euch geschossen. Sie sind ein Freund von Kathleen? Ja, was sagst du dazu? Ja, das ist nicht ein Freund, das ist der Mann von Kathleen. Und dann ärgern sich natürlich Patrick und wie heißt der andere? Noch, Kenneth. Der von den Iren ärgern sich dann, dass sie gar nichts gesagt hat, dass sie geheiratet hat. Und diese Kathleen wird von Honey van Heiden gesprochen. Das ist die Folge 14, das Bergmonster. Also ich muss sagen, einige früher Folgen, die kennst du besser als ich. Also die hast du wirklich 10.000 Mal gehört. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das wusste ich nach dem ersten Satz schon, welche Folge das ist. Ja, die drei Fragezeichen und das Bergmonster Folge 14. Da war ich mir nicht so sicher, ob du das direkt weißt, aber ja. Ah, das war ganz einfach für mich. Okay, dann folgt jetzt Hörprobe 9, die längste Hörprobe. Entschuldigung, gehörst du zum Schrottplatz? Gebrauchtwarencenter. Dies ist das Gebrauchtwarencenter Titus Jonas, kein Schrottplatz. Ja, schon klar. Und du gehörst zu diesem Gebrauchtwarencenter? Ja, ich bin der Neffe meines Onkels. Das sind die meisten Neffen. Was? Na, die Neffen ihres Onkels oder ihrer Tante. Aber... Naja, wie dem auch sei. Ich bin auf der Suche nach alten Reklameschildern. Habt ihr sowas? Was? Ja, klar, natürlich. Was darf es denn sein? Waschmittel, Zigaretten, Bier? Coca-Cola. Ah? Mein Vater sammelt dieses Zeug. Er hat demnächst Geburtstag. So. Ich finde die Teile zwar ziemlich altmodisch, aber er steht drauf. Komm mit. Aha. Sehen. Du hast Glück. Ein paar Cola-Schilder sind auch dabei. Ah, das mit dem Weihnachtsmann sieht klasse aus. Was kostet das Schild denn? $25. Oh, was? So viel? Sorry, aber für diese Schilder werden inzwischen Sammlerpreise bezahlt. Das hier ist von 1957. Und $25 ist ein guter Preis. Naja, sagen wir 20, weil du es bist. $20 für das Schild und einen kleinen Freundschaftsdienst. Ich höre. Du gehst morgen mit mir ins Kino. In der Matinee läuft ein alter Hitchcock-Film. Was ist? Magst du Hitchcock nicht? Ja, Hörprobe 9. Das war's. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe den Verdacht, dass das das Erbe des Meisterdiebes ist. Und ich meine, dass dieses Mädchen da mit den Schildern Justus irgendwie den Kopf verdreht und dadurch irgendwie eine Betrügerei von, wie heißt er noch? Eugenie irgendwie versucht zu verschleiern oder dass er dabei unbewusst dazu beihilft. Also ich tippe auf das Erbe des Meisterdiebes. Das Erbe des Meisterdiebes, Folge 103 ist richtig. Brittany im Auftrag von Eugenie, korrekt. Ja. Mhm. Ja, ab und zu gibt es mal eine von den Hohen, da kann ich mich dann relativ gut dran erinnern. Weil die Folge ist mir aufgefallen, weil da war Justus so ganz anders als in allen anderen Folgen, weil da hat er im Prinzip alles falsch gemacht. Ja, das stimmt. Diese Folge habe ich übrigens von dir geschenkt bekommen mal. Mhm. So, Hörprobe 10. Es wäre unverantwortlich, dieses gefährliche Loch nicht abzudecken. Ja. Ein weiteres Mitglied des Wandervereins von Rocky Beach könnte hineinstürzen und sich womöglich das Genick brechen. Wir gehen erstmal ins Haus und ihr erzählt mir von diesem Wanderverein. Mit dem größten Vergnügen. Mihai Eftimin, hast du schon von diesem Wanderverein gehört? Nein, noch nicht. Das dürftest du wissen. Das müsste ich wissen, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kenne das mit dem Estinier. Ich meine... Ja? Ich überlege gerade. Ich bin gerade am Überlegen und tendiere so ein bisschen hin zu... Aber das kann eigentlich nicht. Flammende Spur? Ist das Flammende Spur eventuell? Bei Flammende Spur ist ja dieser eine Künstler dann, glaube ich, irgendwie verschwunden. Dann tauchen aber irgendwie Leute auf. Und das könnte sein, dass einer von den Leuten Estinier hieß. Ich tippe mal, da bin ich aber unsicher, aber ich tippe mal auf Folge 20, die Flammende Spur. Das ist richtig. Ei! Ich weiß leider nicht mehr, wie der Herr heißt, der da verschwindet. Ich weiß aber, ich glaube, der kehrte bei Schwarze Madonna jetzt auch, war der auch wieder mit drin. Ja, der war später, in der späteren Folge taucht er mal wieder auf. Dieser alte Mann, der zu Hause noch, der zum Beispiel gar keinen Fernseher zu Hause hat. Ja, genau. Spotplatz kommt und sagt, eines dieser neu modernen Geräte, einen Fernseher, möchte er gerne kaufen. Genau, das war's. Ja. Das war die Hörprobenummer? 10. Das heißt, insgesamt... 8 oder 7, hab ich 8 oder 7 richtig? Von 10 Hörproben hast du 8 richtig, das ist schon mal gut. Das ist eine gute Quote. Ja, Halbzeit und wir fangen jetzt mit der... Ich bin sehr zufrieden mit. Ja, das ist auch in Ordnung. So, und in der Halbzeit wird jetzt die Titelmelodie von den 3 Fragezeichen von Mirko gesungen. Nee. Die 3 Fragezeichen... Dass es früher mal eine Kassette gab mit Liedern, die 3 Fragezeichen selber gesungen haben? Originalmusik, klar, habe ich ja. No. Hatte ich mal, ich weiß nicht, ob ich es noch habe, aber ja, müsste eigentlich irgendwo noch sein. Sehr toll. Und die, also ich weiß nicht, die Kassette habe ich glaube ich nicht mehr. Die ist glaube ich ausgeleiert und kaputt gegangen. Und die Kassette gibt es ja auf dem Markt nicht mehr, weil es diese Streitigkeiten ja mit dem Musikkomponisten gab. Und das war wirklich, und dann gab es später eine Neuausgabe, wo dann neue Musik drauf war. Aber das ist ja dann blöd, weil auf der ersten Version der Kassette gab es dann wirklich von den Synchronsprechern gesungene Lieder. Da gab es so ein ganz komisches Lied, das hieß dann Fragen, Fragen, nichts als Fragen. Ja, das ist toll. Liegen manchmal schwer im Magen. Das müsstest du jetzt eigentlich singen. Ja, vielleicht vor 101. Ich muss mal gucken, ob ich den Text bekomme, dann könnte man sich das mal überlegen. Kennst du das Lied noch, was ich meine? Ja, ich kenne das. Und es ist dann noch eins... wo die dann in der Zentrale sitzen, das Telefon klingelt und ich glaube Hitchcock da drin ist und die dann irgendwie anfangen zu... Vielleicht ist es das auch. Das kann sein, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, mal versucht, das von Kassette auf umzuwandeln auf CD, aber ich weiß nicht, ob ich das dann auch gemacht habe. Und die Kassette habe ich bestimmt nicht mehr. Tja, schade. Aber... Da müsste man eigentlich mal irgendwie im Internet suchen, ob es das irgendwo als MP3-Datei gibt. Ja. Das kann man ja nun nirgendwo mehr offiziell kaufen, wegen dieser Rechtsstreitigkeiten. Das ist eigentlich sehr schade, dass das dann verloren gegangen ist. Ich glaube, das ist auch nie als CD erschienen. Nee, das ist ja so alt. Die CDs kamen ja dann erst später und währenddem war das dann schon wieder weg. Also das ist wirklich Kassette only. Ja. Naja, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Hörprobe 11. Um die Originalmusik werden wir uns mal kümmern. Ja. Hörprobe 11. Großartig. Laura McLaughlins Fingerabdrücke vom Marmeladenglas haben wir sichergestellt. Aber was nützt uns das? Die Pappschachtel und auch der Sparschäler selbst weisen keinerlei Spuren auf. Was machen wir denn jetzt? Wenn wir Licht in diese dunkle Angelegenheit bringen wollen, müssen wir Kings Mutter ausfindig machen. Vielleicht war sie mit der Bemerkung über den Sparschäler ja gemeint. Bob, schieb doch mal die Adressen-CD in den Rechner. So... Ja, kein Problem. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht herauskriegen würden, wo Kings Mutter wohnt. Ja, ob das so einfach ist. Mhm. Das muss einfach sein. Sonst hätte Malcolm King mir sicher weitere Hinweise gegeben, wenn das nötig wäre. Die Adressen-CD, als Google Maps noch nicht aktuell war. Thomas. Bitte was? Die Adressen-CD, als Google Maps noch nicht aktuell war. Thomas, was, hörst du da irgendwas raus, was das sein könnte? Nee, ich versuche gerade den Namen King auf die richtige Folge zu bringen, aber es gelingt mir nicht so richtig. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es um irgendeinen Betrug mit irgendeinem Filmmanuskript gibt. Bin mir aber bei King würde ich ja direkt mal an seltsame Wecker denken, aber das ist natürlich nicht. Ja, nee, das ist auch nicht. Das ist ein anderer King. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch irgendeinen Hinweis, ob mir noch irgendwas einfällt, wenn ich durch die neueren Titel mal überfliege. Gib mir mal einen Hinweis. Ein Hinweis auf diese Folge? Ja. Okay, um ein Skript geht es nicht. Dieser Kioskbetreiber bei den drei Fragezeichen am Schulhof wird verhaftet, weil bei dem wohl Drogen gefunden worden sind. Und dann sitzt der im Gefängnis und gibt Justus da einen Hinweis. Tja. Ich tippe... Ja, kann das das sein? Ich bin mir nicht sicher. Tja. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gerade gedacht, ob es vielleicht dann, wenn das um Drogen geht, ob das vielleicht der Doping-Mixer ist oder ob es noch was anderes gab, wo es um Drogen geht. Es gab ja auch mal eine Folge, die fing irgendwie so an, dass ich glaube, Peter am Anfang in irgendeiner Disco war. Da könnte dann auch irgendwie es um Drogen und so Partydrogen und sowas gegangen sein. Aber das war, glaube ich, eine Folge, die über die 100 war. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr. Ich tippe auf Folge 60 Doping-Mixer. Das ist falsch. Bei Dopingmixer ging es ja um Sportler und dann um diese Blumen noch irgendwie. Was sagtest du? Dreckiger Deal. Das wäre richtig gewesen. Ah. Und was du sagst mit der Disco, also der Mann ohne Kopf, dachtest du wahrscheinlich, das über 100, das ist es aber nicht. Wo der in der Disco war, ist glaube ich Späte Rache, wo der danach entführt wird. Ja, das kann sein. Naja, also die zweite Wahl war richtig, aber... Ja, leider die zweite, ja. Ja, das bringt natürlich keinen Punkt. Nee. Ja, leider nicht. 12. Hörprobe. John! Zigeuner John, was machen Sie hier? Der Tote. Ich sagte euch doch, dass er den Rummel nicht haben will. Sagte ich zu euch. Oder etwa nicht. Ja, aber was ist denn nun, John? Was ist passiert? Der Tote ist aufgestanden und weggegangen. Ah, geschieht McGee ganz recht, dass die Knochen weg sind. Er wird behaupten, ich hätte sie weggeschafft. Aber da täuscht er sich. Der Kerl ging auf eigenen Füßen weg. Ich habe es genau gesehen. Vielleicht haben Sie schlecht geträumt, John. Nein, nein, nein. Ich war in meinem Wagen. Da hörte ich eine Tür gehen. Ich habe hinausgesehen und da war der Höhlenmensch. Er hatte ein Tierfell umgehängt und das Haar war lang und ganz zottig. So lief er an mir vorbei und verschwand über die Wiese. Wir gehen mal hin und sehen nach. Muss das sein? Ja, das war ja jetzt eigentlich nicht so schwer. Nicht? Eigentlich nicht. Also ich glaube, dass ich habe wieder Schwierigkeiten, das auf die richtige Folge zu bringen. Ich meine, das wäre irgendwie so eine Folge, wo nachher noch irgendwie man versucht, durch irgendwie, dass er Touristen da durch irgendeine Höhle führt, dass er da noch Geld mitmacht und da irgendwas absperrt. Und ich tippe mal, dass das auf Folge 35 der Höhlenmensch ist. Das ist richtig. Und der Höhlenmensch, der wurde ja auch gerade in der Hörprobe erwähnt. Ja. Ja, aber es gibt so einige Folgen, wo man so irgendwie komische Gestalten hat. Ja, aber Höhlenmensch... Aber hier war es schon eindeutig, ja. Ja, das sehe ich auch so. So, Hörprobe 14. Nimmst du das Gepäck, Erster? Klar, Doc, kein Problem. Peter. Ich hab ihn schon bemerkt. Sieh lieber nicht hin. Ja. spricht er uns nicht wieder an. Er kommt sogar hierher. Ach, ich glaube nicht. Den Fehler macht er nicht nochmal. Die anderen haben sich schon da unter der Kastanie versammelt, Just. Hm? Los, komm. Wir müssen schnell rübergehen, sonst werden wir völlig nass. Ja, einverstanden. Wenn endlich aufhören würde zu regnen. Da oben läuft irgendwas aus. Hallo, allerseits. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo. Ah, wunderbar. Ja. Ja, ich glaube, das ist diese Folge, wo die sich alle irgendwie treffen und an so einem Krimi-Quiz-Wettbewerb teilnehmen, was dann aber irgendwie sich verändert. Aber ich bin mir nicht sicher, wie die Folge heißt. Ich glaube, es ist eine über 100. Und aha, tippe mal, dass die 114 die Villa der Toten ist. Ja, das ist leider falsch. Um Villa der Toten geht es ja um diesen Geist, der da durch dieses, ich weiß nicht, wie das Brettspiel da noch heißt, da heraufbeschworen wird mit Tante Mathilde als Medium. Ich dachte erst gefährliches Quiz, aber das kann es nicht sein, weil das war nicht so was, wo die sich getroffen haben, sondern das war ja ein Fernsehquiz. Und da dachte ich, Villa der Toten passt aufgrund der Villa am besten zu so einem Zusammenkommen. Aber es ist eine Folge über 100, ne? Das ist richtig, es ist Folge 131, eine Folge, die ich... Ach, die von den neuen Folgen immer sehr gerne höre, vor allem abends immer. Haus des Schreckens. Die steht gar nicht mit auf meiner Liste. Bei mir geht es nur bis 120. Tja. Haus des Schreckens. Da hätte ich eine aktuellere Liste nehmen müssen, ja. Also die höre ich momentan immer sehr gerne. So, an der Stelle habe ich eine Hörprobe übersprungen. Also ich habe jetzt gerade 14 gemacht und muss jetzt noch eben 13, aber das macht ja nichts. Also jetzt Hörprobe 13, eigentlich 14. Hättest du das nicht gesagt, hätte ich es gar nicht gemerkt. Hallo. Justus, ich weiß nicht, ob das so gut war. Mann, war der sauer. Ja. Also dieses Kreuzverhör, das war wirklich ein bisschen heftig, Just. Mhm. Und was Interessantes rausgefunden haben wir auch nicht. Was habt ihr denn erwartet? Wir wollten den Grafen in die Zange nehmen und das haben wir erfolgreich getan. Erfolgreich? Ja. Der Strom geht immer noch nicht. Ja. Der schmeißt uns morgen früh raus und dann können wir im Wald schlafen. Das heißt mit anderen Worten, wir haben nur noch diese Nacht, um hinter das Geheimnis von Schloss Blackstone zu kommen. Oh, mir geht es doch genau wie euch. Ich will hier auch nicht länger bleiben als unbedingt nötig. Jeden Tag dieses grauenvolle Knäckebrot, ich kann schon nicht mehr sehen. Ja, dafür krümelst du aber wie ein Weltmeister. Der ganze Boden unter dir ist schon voll. Ja. Siehst du? Der Boden. Was? Der Boden! Hä? Steh schwarz und weiß ins Feuersee. Das ist es! Was? Wir sitzen auf schwarz und weiß! Bist du verrückt geworden? Wir sitzen auf Stühlen! Und schau mal, was sagst du? Ja, das müsste ja eigentlich Master of Chat sein, ne? Richtig. Das war ja die große Live-Show. Das war also eine tolle Geschichte. Mhm. Das war ja auch das erste Mal, dass die Live unterwegs waren. Und das erste Mal ist ja immer dann doch was ganz Besonderes. Ja, vor allem noch mit einer neu ausgedachten Geschichte, also komplett. Ja. Ja, Master of Chess CD 2, richtig. Ja, es folgt Hörprobe 15. Das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß jetzt, was mit dem Haus nicht stimmt. Was denn, um Himmels Willen? Ich weiß es jetzt, mir ist gerade die Zeitung auf die Kommode im Flur wieder eingefallen, auf die ich vorhin einen Blick geworfen habe. Und die Schlagzeile lautete: Neue Enthüllung vor dem McCarthy-Ausschuss. McCarthy? Ja, aber diese Antikommunismusprozesse fanden doch Anfang der 50er Jahre statt. Ja, deswegen ja. Ich wusste es. Das hat doch nichts zu bedeuten. Sammelt dieser Drummond eben alte Zeitungen? Und gerade du dürftest das ja wohl nicht so ungewöhnlich finden, Bob. Schub, aber das ist noch nicht alles. Sieh dich doch mal hier in der Küche um. Außer dem klapprigen Kühlschrank gibt's kein einziges modernes Elektrogerät. Keine Mikrowelle, kein Mixer, keine Kaffeemaschine. Und dieses vorsintflutliche Radio dort. So ein Ding hatten meine Großeltern früher im Wohnzimmer stehen. Genau. Worauf wollt ihr denn da hinaus? Worauf das alles hinauslaufen soll, weiß ich selber nicht. Tatsache ist, dass in diesem Haus nichts, aber absolut nichts aus der Gegenwart stammt. Gegenwart? Was soll das bedeuten? Mein Gott, das gerahmte Bild da hinten neben der Küchentür. Wen zeigt das? Das ist Harry Truman? Ja, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in den Jahren 1945 bis 1952. Und da drüben, auf der Anrichte, steht eine halbleere Flasche Hardy's Flavored Cola. Diese Marke gibt es schon seit den 60er Jahren nicht mehr. Stimmt. Aber das kann doch nicht sein. Es ist tatsächlich passiert. Und? Also ich weiß, worum es in der Folge geht, da mit diesem Zeitversetz, dass sie auf einmal in den 50er dann sind. Und ich glaube, das war auch eine ganz seltsame Folge. Ich weiß nicht, sind die nicht später aufgewacht und dann war alles nur ein Traum oder irgendwie sowas ganz Komisches? Nee, das war eine Folge davor. Aber ich weiß nicht, es ist eine relativ aktuelle Folge. Ja. Das hört man an den Stimmen. Aber wenn sie größer als 120 ist, ist sie größer als 120? Nein. Dann weiß ich nicht. Ich habe irgendwie weiß ich nicht. Ich denke die ganze Zeit, ob das eventuell Geheimakte UFO ist, aber irgendwie habe ich den Eindruck, nee, das muss noch was anderes sein, aber wenn ich mir hier so die letzten Folgen, die Titel angucke, erinnere ich mich jetzt nicht an diese Geschichte. Das heißt, der Titel hilft mir im Moment gar nicht so richtig weiter. Wenn ich jetzt, warte mal, ich gucke noch einmal ganz kurz hier über die über 100 sind. Und, Ich erinnere dich dran, du hast noch einen Tipp frei. Ich habe noch einen Tipp frei, dann gib mir mal einen Tipp. Diese Folge ist Folge Nummer 3. Der Karpatenhund ist es nicht. Das ist Folge Nummer 3. Jetzt lass mich mal überlegen. Ist das die dritte CD vom Toteninsel oder was meinst du mit Folge 3? Nee, das ist ja keine Folge 3, das ist regulär Folge 3. Ja, aber der Karpatenhund ist es nicht. Nö. Ach, ist das eine von den die 3? Dass es gar nicht die 3 Fragezeichen ist, vielleicht? Folge 3, mehr sage ich nicht. Was war denn Folge 3 von die 3? Ach, und da ist er weg. Also haben wir dieses tolle T-Mobile-Netzzeug auch wieder. Okay. Und ich verrate jetzt ganz schnell, es ist verschollen in der Zeit. Folge 3 von die 3, Thomas wird gleich wieder anrufen. Ihr wisst es schon mal sehen, was Thomas dazu jetzt sagt. Das war jetzt ein fieser Tipp. Ich dachte erst, Thomas versteht das nicht, aber nun hat er's. Okay, jetzt müsst ihr Thomas gleich mal zurückrufen. So, Thomas steht relativ gut von 15 Hörproben. Bisher hat er 10 richtig. Die eine hat er jetzt gleich noch Chance zu. So, und da ist er wieder. Ja, das waren tatsächlich hier wieder die Wartungsarbeiten der Telekom. Ja, da haben wir doch drauf gewartet. So, ich habe den Hörern gerade schon verraten, welche Hörprobe du gerade gehört hast. Mal sehen, ob du da jetzt auch drauf gekommen bist. Können wir das so machen, dass ich die Antwort in der nächsten Woche gebe? Nein, natürlich nicht. Dann könnte ich ja mal abhören, was es ist. Also ich tippe, dass es die dritte Folge aus der Zeit war, als sich die 3 Fragezeichen in die 3 umbenennen mussten. Mir fällt aber der Titel nicht ein. Ich habe die auch nicht mehr hier stehen. Nee, du hast die nicht mehr. Was hast du denn damit gemacht? Ja, die habe ich dann weiterverkauft. Nee, ehrlich? Ja, klar. Das war nicht gut, denn die Folgen, die gibt es nicht mehr neu. Die haben bei Amazon jetzt einen schon etwas höheren Wert. Also das war nicht so gut. Ja, die haben sich auch ganz gut verkauft. Also die hatten vernünftig ganz gute Preise. Also die normalen Folgen, da kriegst du häufig nicht mehr als 3-4 Euro für. Aber für die habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr bekommen. Ja, die werden jetzt schon teurer. Also die jetzt mal nicht weitergeverkauft. Verkauft, das wären jetzt so richtige Sammlerstücke, du. Ja, aber ich muss sowas nicht sammeln. Es gibt so viel zu sammeln. Ach, du sammelst die 3 Fragezeichen, folgen doch auch. Ich habe so viele CDs, wenn ich die bei Amazon reinstelle, dann merke ich aufgrund des hohen Preises, dass es die wohl auch nicht mehr gibt. Ja, aber ich weiß es beim besten Willen nicht. Also da komme ich auch nicht durch einen Tipp drauf. Okay, Folge 3 von die 3 ist richtig, dafür gibt es einen halben Punkt. Okay. Und es ist verschollen in der Zeit. Aber das Also ich weiß so, die Folge, die fanden wir beide immer sehr gut. Ja, von der Geschichte her finde ich die auch nicht schlecht. Und hast du ja auch gemerkt, an die Geschichte selber habe ich mich erinnert. Nur den Titel konnte ich jetzt nicht zuordnen. Tja. Naja, wir machen weiter mit Hörprobe Nummer 16. Ja. Sieh dir allein den Planeten dort an. Um den kreisen mindestens 20 Minikugeln. Alles kleine Monde. Ich schalte mal wieder aus, ja? Ja. Das war also die andere Sache, von der Ihr Vater vor seinem Tod sprach. Das Planetarium. Ja, es war ihm sehr wichtig. Aber ich weiß nicht mehr, was genau er gesagt hat. Ich nehme an, Sie haben das Planetarium untersucht. Ja, ich habe es nicht auseinandergebaut, wenn du das meinst. Und ich rate euch, das ebenfalls nicht zu tun. Nein. Na nun, Besuch? Wartet, ich bin gleich wieder da. Und? Nee, also... Da sagt mir, also da kann ich mich jetzt aufgrund des Ausschnitts auch nicht an die Geschichte erinnern, weil das ist immer, wenn ich mich an die Geschichte erinnern kann, dann habe ich immer eine Chance, auch auf den Titel zu kommen. Ich dachte eigentlich, das wäre ganz einfach. Das kann ich mich an die Geschichte nicht erinnern, das heißt, ich müsste jetzt im Prinzip über diese Geschichte mit dem Planetarium versuchen, da einen Titel zu finden, der passt. Aber ich habe schon mal so überflogen und so richtig passendes zu Planetarium habe ich eigentlich nicht. Könnte noch irgendwas sein, weil da hieß, haben sie das Planetarium untersucht, dass es irgendwie um einen irgendwie versteckten Schatz oder sowas geht. Und dass das Planetarium vielleicht in einer bestimmten Stellung der Planeten, dass es dann irgendeinen Hinweis auf irgendetwas gibt. Ich meine mich da dunkel dran zu erinnern, dass es sowas mal gegeben hat. Wenn man das Planetarium in eine... Willst du noch eine Antwort geben, oder... Ich will noch gerade mal... Kannst ja blind tippen, es gibt ja keinen Abzug, also das ist ja kein Problem. Ja, ich tippe auf alle Fälle, das sage ich schon mal. Aber ich will ja auch einen guten Tipp geben. Ich will ja einen Tipp, wo ich eine Chance habe, dass es richtig ist, geben. Das war... Ich gucke gerade hier nochmal durch. Nee, das sagt mir alles nicht. Ich tippe mal auf... Tippe mal auf. Ich kann mich nicht so recht einigen mit mir selber. Man merkt es. Ich tippe mal auf. Ach, das sagt mir alles gar nichts jetzt hier. Tödliche Spur. Was? Tödliche Spur. Tödliche Spur. Ach, das ist, wo Morten angeblich tot ist. Ach nee, das ist ja gar nichts. Ja okay, die Suche nach Utopia im Labyrinth der Götter, Folge 91. Ah, war ich gar nicht so weit von weg. Auch eine sehr schöne Folge. Ich denke, die hast du auch ein paar Mal gehört und letztes Mal gab es auch eine Hörprobe raus und ich glaube, die hattest du richtig. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, sehr, sehr lange nichts mehr gehört. Ich hoffe, es kommen jetzt keine mal über 120 und es kommt noch mal was unter den ersten 30. Mal sehen. Hörprobe 17. Da habe ich ja meine Stärken. Hörprobe 17 folgt. Da hinten ist ein Streifenwagen. Schnell, wir müssen hin. Die Polizisten können uns bestimmt sagen, wo Pier 37 ist. Okay. Fahr neben dem Streifenwagen her, Patrick. Und hupe, hupe. Mach ich. Bitte, Herr Inspektor, wo ist Pier 37? Es geht um Leben und Tod. Pier 37. Drei Straßen zurück, dann geht's zum Hafen ab. Nein, das ist eine Einbahnstraße. Fahrt vier Straßen zurück und dann in Richtung Hafen und wieder bis zur nächsten Querstraße vor und... Danke, kommen Sie mit. Zwei Jungen sind in größter Gefahr. Los, Patrick. Wird auch Zeit. Hey, hey, was ist denn mit euch los? Patrick, los in die Einbahnstraße, sonst schaffen wir es nicht. Mach ich. Kein Glück, dass Sonntag ist. Sonst könnten wir diese Einbahnstraße nicht in verkehrte Richtung fahren. Die Polizisten kommen hinter uns her. Verdammt, Bob, ein Eisentor. Das ist mit einer Kette gesichert. Dahinter liegt Pier 37. Da steht der Transporter. Das Boot kommt auch schon. Sieh doch, die Gangster laden ihre Beute aus. Zu spät, wir schaffen es nicht. Doch, Patrick, durch das Tor. Drück das Tor ein. Gute Idee, Bob. Dann also Vollgas. Wir sind durch. Los, die schnappen wir uns. Ich kümmere mich um die Polizisten. Halt! Was fällt euch denn ein? Und? Ja, das müsste ich eigentlich... Los, welche Folge ist das? Es geht um Leben und Tod. Thomas. Das müsste ich eigentlich wissen, aber ich bin mir unsicher, muss ich zugeben. Ich weiß, du hattest dir eine frühere Folge gewünscht. Hier ist eine frühere Folge. Jetzt müsstest du das eigentlich auch wissen. Das ist... man hört das auch an den Stimmen, dass es gibt ja eine Szene in der flüsternden Mumie, wo Justus sich da in diesen Sarkophag legt und die Gangster dann diesen Sarkophag auch abholen und damit wegfahren und dann irgendwann dieser Peilsender nicht mehr funktioniert. Und das, ich bin jetzt aber unsicher, wie das, der Pier 31, der bringt mich irgendwie durcheinander. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich diesen Sarkophag da irgendwie zum Hafen bringen oder ob das mit dem Hafen noch eine andere Geschichte war. Aber da ich auf Anhieb keine andere Folge weiß, bleibe ich bei Die flüsternde Mumie. Das ist leider falsch. Ah! Verdammte Tat. Diese Szene übrigens, wo die mit dem Auto durch das Tor fahren, die haben wir in einer selbstgemachten Detektivfolge von uns auch mal verwendet. Da haben wir diesen Kanister mit den Stiften genommen, der da früher mal stand, und haben die da voll rumgescheppert. Ja, das kann sein. Aber welche Folge war es? Es ist Folge 22, Die drei Fragezeichen und Der verschwundene Schatz mit Gnomen und Zwergen. Ja. Ja, daneben. Stimmt. Wie war denn das? War das bei Der verschwundene Schatz, wo die Lilliputaner, die Kleinen, irgendwie benutzt werden, um da einen Schatz aus dem Museum zu klauen? Ja, ich glaube, so war das. Es ist auf jeden Fall mit den Lilliputaner. Ja, okay. Also, deine Konzentration wird, glaube ich, ein bisschen weniger jetzt zum Schluss. Auch bei den früheren Folgen. Bei den frühen Folgen hat man auch das Wummer, dass man eine nicht ganz so häufig gehört hat wie die anderen. Das kann ja mal passieren. Mal sehen, wie das jetzt bei Hörprobe 18 ist. Und was sollen wir jetzt machen? Absoluter Wahnsinn. Seht euch das an, Kollegen. Ich kann meine Hand im Bild sehen. Hä? Meine auch. So funktioniert der Handschuh. Da ist noch eine Tür. Ich zieh mal am Türknauf. Das ist ein Schlafzimmer. In dem Bett liegt eine Frau. Hui. Die sieht gar nicht gut aus. Setzt euren Joystick in Bewegung. Halt! Keinen Schritt weiter. Ich habe eine ansteckende Krankheit. Ich danke euch, dass ihr so schnell erschienen seid. Ich bin Königin Truli. Ich brauche eure Hilfe. Dass ich hier so hereinplatze, Do. Aber ich glaube, das war Hörprobe 18. Ja, das ist auch eine der neueren Folgen. Und die Szene, die weiß ich auch, was das ist. Da sind die in so einem Videospiel drin mit virtueller Realität und spielen gerade dieses Spiel. Ja, dann dürfte das ja nicht so schwierig sein eigentlich. Ja, aber das Problem ist tatsächlich, dort den richtigen Titel zu finden. Ich weiß, dass... Das ist eigentlich machbar. Ich weiß, dass es über 100 ist. Aha. Ich guck gerade mal. Aber bei denen zwischen 100 und 120 ist jetzt kein Titel, der mir direkt was sagt. Ich überlege gerade, ob das vielleicht entweder eine ist, die auch über 120 ist, oder ob das vielleicht auch wieder eine von den die drei Folgen ist. Das könnte nämlich sein, dass das zu der Zeit war. Kann das sein? Ich sag nichts so. Gib mir mal zumindest den Tipp, ob ich mit dem Zettel, der bis 120 gibt, die richtige Folge sehen kann. Also eigentlich sind deine Tipps ja aus, aber ausnahmsweise sage ich, ja, mit diesem Zettel kommst du hier aus. Oh. Ich dachte nämlich gerade, die ist da nicht dabei. Jetzt muss ich mal überlegen, das kann dann von den... Nee, die sieben Tore war das mit dem buddhistischen, das kann es nicht sein. Die habe ich schon lange nicht mehr gehört, die Folge. Die letzten, da sagen mir die Titel alle nicht so richtig was. Da sagen mir die Titel nicht so richtig was. Und ich versuche gerade irgendwie krampfhaft auf einen der Titel, die sozusagen diese Videospielsituation in Verbindung zu bringen. Auge des Drachen. Ja, ich sag mal das Auge des Drachen. Das Auge des Drachen, welche Folge ist denn das? 113. Ach ja, das ist mit dem Mädchen, was diese Drachen da sieht in dem Wald. Das ist die Folge, die in dieser Weihnachtsgeschenkeinpackung gekommen ist. Das weiß ich nicht mehr. Ja, ist auf jeden Fall leider falsch. Was ist das denn gewesen? Folge 88, Vampir im Internet. Und von wegen hier über 100. Ah, nee, nee. Dann habe ich das falsch gemacht. Aber das mit der Videospielgeschichte war richtig, ne? Das war alles richtig. Also vom Internetnamen her dürfte man das eigentlich... Also wenn du geguckt hättest, hättest du es bekommen, aber du dachtest ja, wäre über 100. Ja, ich habe an der falschen Stelle geguckt. Tja, da sage ich nur, die Konzentration nimmt ab, aber egal. Hörprobe 19. Wir sind ja jetzt auch schon fast 2 Stunden am Gange, ne? Ja, Hörprobe 19. Zickzack, zickzack. Ihr sagte noch mehr. Ihr sagte was von Meister und von Leinwand und falsch. Leinwand? Leinwand? Ich hab's! Ich hab's! Ja? Du hast... Was hast du? Was bedeutet die Botschaft von Joshua Cameron? Sieh dir doch die Bilder an. Sie sagen es ganz deutlich. Ich sehe nichts. Am Haus. Direkt am schrumpfenden Haus ist es. Das Haus ist erst ganz groß, dann wird es kleiner, ja. Immer kleiner. Ja. Bis man davon nur noch die... Die Markise sieht. Eine Markise aus Leinwand. Mit aufgenähten Flicken, Freunde. Und bei einem der Flicken hier könnt ihr sehen, verlaufen die Streifen in verkehrter Richtung. Dann macht es nicht zick, sondern zack. Ja, statt zick macht es zack. Ja, das müsste eigentlich mit großem Gedonder die Folge 9, die rätselhaften Bilder sein. Ja, und bei den ganz frühen Folgen ist Thomas verlässlich, es ist Folge 9, die 3 Fragezeichen und die rätselhaften Bilder. 20 Na, Mal oder wie oft auch immer das gleiche Bild. Ein Holländer vor und der dann wirklich mal das Wort sagt, aber nur mit Gedonder oder irgendwie so. Mhm. Eine schöne Szene. Ja. Dann so, ich glaube, wir sind jetzt bei der letzten Hörprobe, oder? Ja, genau. Hörprobe 20, die allerletzte. Mal sehen. Oh. Wo bin ich? Was ist los? Da liegt ja noch einer. Hey! Wach auf! Hey! Aufwachen! Was? Hey! Wer bist du? Mein Name ist Justus Jonas. Ich bin selbst gerade erst aufgewacht. Oh, ich muss erst mal aufstehen. Und ich will hier raus. Verschlossen. Was hat das zu bedeuten? Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich warne dich, du Freak. Was? Erzähl mir keinen Mist. Wie bist du hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich hierher gekommen bin oder wo wir sind. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Hä? Und, kannst du dich an was erinnern? Ja, ich kann mich dunkel irgendwie an diese Geschichte erinnern, wo die da irgendwie betäubt sind mit dem Zeug, aber ich weiß es nicht. Das könnte eine sehr hohe Folge sein. Ich habe mal einen Moment gedacht, ob die vielleicht, weil ich weiß, dass es ja diese schöne Folge gibt, wo Justus da irgendwie im Museum ist, dieses Nacht in Angst. Das könnte auch so eine Situation sein, aber da gab es nichts mit irgendwie Vergiften oder so. Da war das anders, weshalb er da eingeschossen war. Ich meine, das wäre eine höhere Folge. Das kann aber auch sein, dass ich mir das immer, wenn ich mich bald nur einbilde, dass das eine über 100 ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich irgendeine Folge über 100. Ich bin mir nicht sicher. Ist das sogar die vielleicht, wo diese ganzen Schauspieler da denen irgendwas vorspielen und alles gestellt ist? Das könnte sein. Ich bin mir mal nicht sicher, ob das vielleicht sogar eine ist, die über 120 ist. Das könnte natürlich auch sein. Da bin ich hier mit meinen Zellen natürlich aufgeworfen. Ja, ich lesen und gleichzeitig sprechen passt nicht so gut. Ich tippe trotzdem mal nochmal auf die Villa der Toten. Ja, und zum zweiten Mal hat dir Villa der Toten keinen Punkt gebracht. Was wär's denn gewesen? Ja, das Viech, sein Zell gibt es 120, das ist Folge 121, Spuren's Nichts. Der Beginn einer neuen Ära, nachdem die drei Rechtsstreit kommen jetzt wieder die drei Fragezeichen-Folgen, beziehungsweise Spurens Nichts und Geisterzug, das waren ja die Folgen, die vorher noch aufgenommen wurden, aber erst nach dem Rechtsstreit dann herausgebracht wurden. Naja. Aber, wie viel habe ich richtig? Du gar nicht so schlecht, glaube ich. Du hast von insgesamt 20 Hörproben 11,5 richtig. Das ist also eigentlich nicht so schlecht. Ich hätte gedacht, da ich eigentlich nur die ersten 20, 30 Folgen wirklich gut kann, dass es deutlich schlechter ausfällt. Am Anfang war es sehr gut, danach dann ließ es so langsam nach. Insgesamt mittelmäßig. Erst sehr gut und dann fast unterdurchschnittlich, aber insgesamt mittelmäßig. Ja, ich habe am Anfang auch ein paar Mal mit Tipps ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Und das Glück hat mich dann in der zweiten Hälfte verlassen. Aber man muss sagen, als ich mit Thomas ganz kurz für 5 Sekunden den Ton geprobt habe mit der ersten Hörprobe, da konnte er mir gleich sagen, der grüne Geist. Also die ersten Folgen, die sitzen wirklich sehr, sehr gut. Ja, also ich muss Mirko mal ein großes Lob hier vor den Zuhörern aussprechen. Das Quiz hat er wieder ganz hervorragend zusammengestellt. Sehr schön und auch die Hörproben genau richtig, auch in der Länge genau richtig. Also das hat, obwohl ich zum Schluss auch vieles nicht wusste, hat das trotzdem viel Spaß gemacht. Ja, danke, danke. Das bringt auch immer einen großen Zeitaufwand, sonst würden wir das öfters machen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall nicht unser letztes Hörprobenquiz. Ja, spätestens bei der 200. Ja, 150 denke ich auch schon. Oder bis wir 111, da sind. Das ist auch eine schöne Zahl. Bei welcher Zahl? 111. Das müsste ja dann so in 11, 12, also in 3, 4 Monaten sein. Ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ja, das war unser 3-Fragezeichen-Hörproben-Quiz mit Thomas. Ja, wie hast du das jetzt gemacht? Hast du die aus den MP3s die Sachen rausgeschnitten, um die dann abzuspielen? Oder hast du jetzt mit CDs da hin und her gewechselt? Wie hast du das gemacht jetzt? Ich habe die CDs, habe ich angehört, eine Hörprobe rausgesucht. Diesen Track habe ich dann von iTunes importiert. Mhm. Und den habe ich dann auf Audacity rübergezogen und habe die da rausgeschnitten und abgespeichert. Das dauert schon ein bisschen. Ja, das ist Arbeit, aber das merkt man, das ging dann gut. Also das ging ja wirklich ratzfatz jetzt. Da musstest du ja nicht groß irgendwie hin und her jonglieren. Also sehr, sehr gut. Ne, die habe ich jetzt ja hier auch alle auf dem Stick. Die Hörproben, ja. Dann geht das. Machst du das Quiz denn auch noch mit, Chris? Ja, das ist richtig. Denn als nächstes wird Chris an das Quiz kommen mit dem 3-Fragezeichen-Hörproben-Quiz und danach werden wir uns nochmal melden mit einer Runde Musik-Quiz. Ach, hast du das mit ihm schon gemacht? Ja, das werden wir doch mal sehen. Und damit werden wir jetzt erstmal... Sendung aufgezeichnet. Damit werden wir jetzt erstmal an Chris weitergeben, beziehungsweise an mich und Chris, an das 3-Fragezeichen-Hörproben-Quiz Teil 2 und danach werden wir unsere Musik hier singen, ja, wenn man das denn singen nennen darf. Fragen, Fragen, nichts als Fragen, liegen manchmal schwer im Magen. Also ich singe mich schon mal ein bisschen ein. So, ich habe für den zweiten Teil des Hörprobenquiz Chris bei mir. Hallo Chris. Hallo. Ja, du stehst heute davor, 20 Hörproben zu bewältigen. Du freust dich schon, wie ich mitbekommen habe. Ja, riesig. Ja, so gehört sich das. Ganz kurz zum Regelwerk. Wir werden jetzt direkt mit den Hörproben anfangen und danach finden wir vielleicht auch noch ein bisschen was über dich raus, so deine Meinung zum Wrestling etc. Jetzt wollen wir aber direkt anfangen. Ich habe 20 Hörproben vorbereitet aus allen Folgen von 1 bis 135 oder wie viele jetzt auch aktuell sind. Thomas hatte mal ein Booklet zur Seite, du darfst also die Internetseite oder wo auch immer du jetzt gerade bist, als Hilfe benutzen. Verbieten darf ich es, kann ich es dir ja sowieso nicht. Ich habe bei Thomas einmal einen halben Punkt vergeben, wenn es da einen Anlass so gibt, werde ich das bei dir fairnesshalber natürlich auch tun. Ich gebe dir zweimal einen Tipp, also so Joker-technisch kann ich dir zweimal einen Tipp geben zu dieser Folge. Und einmal nenne ich dir das erste Wort des Titels. Also da ist schon ziemlich klar, dass du diese Folge dann richtig errätst, da du ja die Titel vor dir hast. Also das dürfte dann machbar sein. Wir fangen dann am besten direkt mal mit Hörprobe Nummer 1 an. Ich kann dir die Hörprobe dreimal vorspielen. Erst komplett durchlaufen lassen und zuhören und danach darfst du dann raten. Oder hoffentlich wissen. El Habene, Sie haben einen Entschluss gefasst. Lasst hören, was ihr zu sagen habt. Oh, Mr. Jensen, Sie sind auch da. Halt die Klappe, Shang. Wo sind die Perlen? In einer alten Stablampe, die ich im Berg versteckt habe. Wo? Im Berg? Machen Sie sich keine Hoffnungen. Ohne mich finden Sie sie nicht. Außerdem sind die Stollen dort so eng, dass ein Erwachsener nicht hindurchkriechen kann. Also wirst du sie holen. Gern. So, das war Hörprobe 1. Ich weiß es. Also ich kenne sie, die Folge. Ja, das hat Thomas auch oft gesagt. Also es ist auf jeden Fall eine frühere Folge. Das dürfte man an den Stimmen erkannt haben. Früher. Unter den ersten 30, das darf ich mal verraten. Aber das ist noch kein offizieller Tipp, ja? Was denn? Unter die ersten, dass das unter den ersten 30 ist. Das ist kein Tipp. Weißt du, dass es darum geht, um solche, ich sage, das ist der grüne Geist. Ja, das ist richtig. Der grüne Geist, Folge 8. Erste Hörprobe und direkt richtig. So, es folgt Hörprobe Nummer 2. Wir haben eine Verabredung mit Big Barneys Hähnchen. Julias Vater hat uns gerade eingeladen, sein Forschungslabor und die Hauptverwaltung zu besichtigen. Morgen gehen wir hin. Und was sollen wir da finden? Etwa stapelweise Dosen mit dem Aufdruck Gift? Ob wir überhaupt was finden, das steht noch in den Sternen. Kommt darauf an, wie gründlich wir uns umsehen können. Tja, ich kann leider nicht dabei sein. Mein Ferienjob. Ja, wir verstehen schon, Bob. Ist nun mal so, ich brauch die Piepen. Außerdem muss ich jetzt gehen. Hörprobe 2. Ich erinnere, ich kenne die alle und das war, gibt's sowas, wenn ich jetzt einmal rate und es ist falsch, ja, dann hast du wohl Pech gehabt, würde ich mal sagen. Ich weiß nämlich nicht, also ich habe einen Titel vor Augen, aber ich finde den hier gerade nicht. Ich würde sagen, hieß das nicht die giftigen Fässer oder sowas? Oder giftiges Wasser oder so ähnlich? Ich würde mal sagen, du hast die Titel jetzt nicht vor Augen. Also geh ruhig mal durch. Falsch. Geh ruhig mal die Titel durch. Also es ist nicht ganz falsch. Sagen wir mal so. Also giftiges Wasser ist es nicht, ne? Nein. Hätte ich jetzt drauf spekuliert, giftiges Wasser. Also wenn es das nicht ist, weiß ich es doch nicht. Okay, dann, Ach, jetzt sehe ich es, aber jetzt ist es zu spät. Ich wette... Nee, sag mal ruhig. Als, die gefährlichen Fässer. Okay, das ist auch falsch. Ach so, gut, okay. Es gibt nämlich noch eine Folge mit giftig und das ist Folge 47, die drei Fragezeichen und der giftige Gockel. Ach, na, da wäre ich nie drauf gekommen. Schöne Folge, eigentlich. So, Hörprobe 3, die hat Thomas direkt mal daneben gesetzt, da bin ich mal gespannt. Na nun, wen habt ihr denn da mitgebracht? Den haben wir nicht mitgebracht. Gestatten, Frank Escobedo. Wir sind zufällig gemeinsam hier angekommen, ja. Ich möchte nicht lange stören. Ich habe nur eine kurze Frage. Ja, worum geht's? Schiffe, Mr. Reynolds, Schiffe. Schiffe. Ich arbeite für Hollywood Regisseur. Sehr reich. Er sammelt über alte Segelschiffe, Schilder, Taue, Zeichnungen. Aha, aha, aha. Und ganz stark auch Bilder, ja. Mhm. Ein Nachbar, der mir etwas verkauft hat, gab mir einen Tipp. Aha. Ach ja. Hm. Ja, Sie haben ein wundervolles Gemälde mit einem Segelschiff. Ha, ist es... Das nicht da hinten an der Wand? Ja, das ist... Dürfte ich kurz ansehen? Sie sehen, ich habe Besuch und wenig Zeit. So was. Also, na gut. Ja, Hörprobe 3. Also, ich schwanke wieder zwischen zwei, aber es wird wohl wieder keins von beiden sein. Es ist eine frühere Folge wieder, oder? Deswegen, ich sag mal, die rätselhaften Bilder ist es. Sehr interessant, deine Vermutungen. Eine frühere Folge. Okay, wenn du Folge 115 als früher bezeichnest, ist das in Ordnung. Wenn 115 wäre, Das... Nee, wäre auch nicht das gewesen, was ich als nächstes vermutet hätte. Naja. Ich hätte als zweites der verrückte Maler, oder wie die Folge hieß. Ja, die gibt's auch noch. Naja, auf tödlichem Kurs. Nicht die älteste Folge. Die ist relativ aktuell noch. Naja, Thomas wusste die aber auf jeden Fall auch nicht. Du hattest auf jeden Fall eine Vermutung, das ist auch schon mal was wert. Du warst zwar auch voll daneben, aber naja. Ich hab's, Gezeiten. Zwischen GE und EN steht Zeit. Endlich, mein Gott, dann lautet jetzt der ganze Spruch, wo im Raume raunt die Zeit. Wo die Zeit raunt, damit kann Mr. Clock nur das Zimmer mit all den präparierten Uhren gemeint haben. Da summt und brummt es Tag und Nacht. Tja, und jetzt sind wir am Ende, denn mit den Zahlenreihen können wir überhaupt nichts anfangen. Na, mir passt das ganz gut, denn ich muss jetzt sofort nach Hause. Telefon, Peter. Ja, Telefon. Da bräuchte ich jetzt mal einen Tipp. Ein Tipp. Mit dieser Folge waren die drei Fragezeichen vor kurzem auf Tournee. Der seltsame Wecker. Das ist natürlich richtig. Warst du auch auf dieser Tour? Nee, war ich nicht. Naja, zu die DVD dazu. Als Hörspiel habe ich das auch live. Ach so, als Live-Aufnahme. Ja, als Live-Mitschnitt von Hannover, glaube ich. Ach ja, da war Thomas ja auch. Ich war in Oldenburg. Ja, Live-Mitschnitt ist auf jeden Fall auch schon mal was. Eine sehr abgewandelte Folge, muss man sagen, in der Live-Auffassung, aber nun gut. So, Ja. Was? Ja, ist, deswegen, weil ich ja gerade, die Live-Folge vor Augen hatte, war ich jetzt unsicher, sonst hätte ich gleich gesagt, ja, das ist schwieriger. Zumal die Stimmen dann ja auch schon erwachsener sind und, hier waren sie halt noch ganz jung. Genau. Okay, 4 Hörproben und 3 richtig, das ist gut. 3 richtig? Ja. Ja. Okay, dann folgt jetzt Hörprobe 5. Hi. Gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Reinkommen. Gut. Wir müssen weiter das Haus durchsuchen. Mein Vater und Vanderhell werden mindestens 2 Stunden weg sein. Gut. Als erstes interessiert mich der Konzertsaal. Genau. Da entlang. Gut. Den Teppich vor dem Flügel habe ich schon... Nichts. Der Kronleuchter. Wie wär's damit? Er ist so groß, dass man leicht etwas darin verstecken könnte. Daran habe ich auch schon gedacht. Und deshalb seid ihr ja hier. An das Ding komme ich nämlich beim besten Willen nicht ran. Ja, wir aber auch nicht. Jedenfalls nicht ohne Leiter. In der Besenkammer ist eine. Justus, holst du sie mal? Durch den Flur die 2. Tür links. Bin ich jetzt hier der Handlanger? Ich hol sie schon. Was ist mit Vanderhells Zimmer? Ich war eben drin, aber viel zu sehen gibt's da nicht. Ich würde es trotzdem gerne mal sehen. Es ist im 1. Stock. Das letzte Zimmer auf dem Flur. Mach mal Platz, Justus! Ja. Tut mir leid, was weiß ich überhaupt nicht. Habe ich, glaube ich, noch nie gehört, die Folge. Hast du alle Folgen? Na, ich habe alle bis 120 und dann habe ich immer mal Lücken drin. Aber das kommt mir vor, als hätte ich sie noch nie gehört, also. Ja, okay, dann hast du die Folge auf jeden Fall. Ist auch eine schöne Folge. Es geht um ja eine weitere volle Folge, wo Jelena drin ist. Ich glaube sogar die erste Folge, wo Jelena auftaucht. Es ist Folge 84, Musik des Teufels. Okay. Ja. Ich wollte mich übrigens verbessern. Du hattest gerade nicht 3 richtig, sondern 2. Ja. Es folgt Hörprobe 6. Haben dein Vater und du wirklich einen Schatz gefunden? Noch nicht. Aber wir meinen, dies ist die Höhle, in der Pancho Villa den Schatz versteckt hat. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass es diese ist. Und dann werden wir in den nächsten Tagen auf den Schatz stoßen. Das ist ja irre. Gibt es irgendwelche Probleme? Einige. Mein Vater ist unter anderem auch weggeritten, um Sprengstoff zu besorgen. Verstehe. Ihr müsst also sprengen, um an den Schatz heranzukommen. Ja, hoffentlich ist dein Vater zurück, bevor Dusty Rice hier auftaucht. Ja, hoffentlich. Ich finde es toll, dass ihr zu mir heraufgekommen seid. Schließlich kanntet ihr mich ja gar nicht. Naja, es ging nicht nur um dich. Wir hatten noch einen Fall aufzuklären. Was war das? Eine Ahnung, was das sein könnte? Ich habe eine Vermutung. weiß jetzt bloß nicht, wie dieses Volk... ist es diese Folge mit diesem Esel, der auf Justus steht, wegen dieser Stimme? Ja, genau. Nee, war. Ja, doch. Das ist korrekt. Dann ist es der Doppelgänger, oder? Oder sowas? Nee, das ist dann leider falsch. Also, der Doppelgänger von Justus ist kein Esel, leider. Das wäre sehr unterhaltsam gewesen. Nein, ich meine, aber es ist diese Folge, wo... wegen der Stimme von Justus, dieser Esel... Das ist an sich korrekt, aber es ist nicht... Die gewinnen da dieses Quiz und, ja, und dann... Ja, das Kreuzworträtsel und dann fliegen sie dahin. Die bedrohte Ranch. Ja, genau, genau. Nein, nicht die bedrohte Ranch. Die gehen auf eine Ranch, aber es ist nicht die bedrohte Ranch und es ist auch nicht der Doppelgänger. Es ist Folge 51, die drei Fragezeichen und der riskante Ritt. Ja, gut. Okay. Wobei eine Folge mit Justus und einem Esel als Doppelgänger wäre sehr unterhaltsam. Das wäre schon schön. So, die nächste Hörprobe, die könntest du wieder wissen. Wenn man so hinausblickt, erscheint der Ozean ohne Ende, findet ihr nicht auch? Tausende von Meilen Wasser um uns herum. Aber in den Tiefen, da ist Leben. Unbekanntes Leben. Sie forschen also auch nach Lebensformen in der Tiefe des Meeres, die Menschheit noch nicht kennt. Ja. Aber mich interessiert nur eins. Der Plesiosaurus. Was? Wie bitte? Du hast mich richtig verstanden. Der Plesiosaurus. Kommen Sie auf die Idee, dass es irgendwo auf der Welt noch Saurier geben könnte? Meuterei auf hoher See. Ah, das kam wie geschossen. So will ich das haben. Sehr schön. Korrekt. Folge 83. Ja, das kann man wieder etwas leichter erkennen auf hoher See. Da gibt es ja nicht viele Folgen, die da angesiedelt sind. So, wir gehen direkt weiter zu Hörprobe 8. Cassie, Cassie, damit werden wir dich noch aufziehen. Schaut euch das Büro der perfekten Hausfrau an. Vielleicht solltet ihr da lieber nicht reinschauen. Meine Mutter fährt jedes Mal aus der Haut, wenn ich an ihren Schreibtisch oder ihre Handtasche gehe. Just, Bob, Peter, ich glaube, hier stimmt was nicht. Was denn, Patrick? Du hast recht, Patrick. Jemand hat das Büro durchsucht. Ja, scheint so. Und zwar einer, der entweder sehr unvorsichtig war oder es sehr eilig hatte. Hey, was habt ihr hier zu schaffen? Mann, der hat ein Gewehr. Na los, raus mit der Sprache. Was wollt ihr hier? Wer sind Sie? Was wollt ihr hier? Könnt ihr nicht sehen, dass dies ein Privatzimmer ist? Einen Augenblick. Vielleicht sind Sie so liebenswürdig, sich zu erklären. Was? Es hat den Anschein, als sei diese Örtlichkeit durchsucht worden. Es dürfte die Polizei interessieren, zu erfahren, was Sie hier wollen und warum Sie so flink ein Gewehr im Anschlag haben. Ihr wollt die Polizei rufen? Das erscheint mir ratsam. Andererseits wäre es vielleicht klüger, die Rückkehr von Miss O'Hara abzuwarten und ihr die Anzeige zu überlassen. Miss O'Hara? Da muss ich euch wohl einiges erklären. Da kommt sie ja, Cousine Kathleen. Du bist doch Cousine Kathleen. Lieber Himmel, dann seid ihr Patrick und Kenneth aus Rocky Beach. Warum habt ihr denn nichts gesagt? Ich hätte fast auf euch geschossen. Sie sind ein Freund von Kathleen? Ich kenne sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall wieder eine frühere Folge. Auf jeden Fall, vielleicht nochmal mit einem Tipp. Der zweite Tipp. Oh Gott, das ist schwierig. Ach ja, wenn man die Folgen selber nicht mehr so gut kennt. Es ist auf jeden Fall eine sehr frühere Folge noch, aufgrund der Stimmen. Das habe ich gehört, das habe ich... Es geht hier um also eine... Die ganzen Namen und alles, das kam mir auch bekannt vor gerade. Es geht hier um eine Gestalt, also die drei Fragezeichen sind dann bei dieser Kathleen, ihrer Tante, mit Patrick und Kenneth und treffen da auf eine Gestalt, die da nachts zum Beispiel rumläuft. Der eine will zum Beispiel erschießen, andere meinen wieder, ach nee, sowas darf man doch nicht erschießen. Das Bergmonster? Ja, richtig. Gott sei Dank. Was für ein Tipp. Nächstes Mal erst alle Folgen anhören. So, Nummer 9. Entschuldigung? Mhm. Gehörst du zum Schrottplatz? Gebrauchtwarencenter. Dies ist das Gebrauchtwarencenter Titus Jonas, kein Schrottplatz. Ja, ja, schon klar. Und du gehörst zu diesem Gebrauchtwarencenter? Ja, ich bin der Neffe meines Onkels. Das sind die meisten Neffen. Was? Na, die Neffen ihres Onkels oder ihrer Tante. Aber... Naja, wie dem auch sei. Ich bin auf der Suche nach alten Reklameschildern. Habt ihr sowas? Was? Ja, klar, natürlich. Was darf's denn sein? Waschmittel? Zigaretten? Bier? Coca-Cola. Ah? Mein Vater sammelt dieses Zeug. Er hat demnächst Geburtstag. So. Ich finde die Teile zwar ziemlich altmodisch, aber er steht drauf. Komm mit. Aha. Sehen. Ah. Du hast Glück. Ein paar Cola-Schilder sind auch dabei. Ah, das mit dem Weihnachtsmann sieht klasse aus. Was kostet das Schild denn? $25. Oh, was? So viel? Sorry, aber für diese Schilder werden inzwischen Sammlerpreise bezahlt. Das hier ist von 1957. Und $25 ist ein guter Preis. Naja, sagen wir 20, weil du es bist. $20 für das Schild und einen kleinen Freundschaftsdienst. Ich höre. Du gehst morgen mit mir ins Kino. In der Matinee läuft ein alter Hitchcock-Film. Was ist? Magst du Hitchcock nicht? Ich würde jetzt sagen, also ich kenne die Folge, ich könnte den kompletten Inhalt nacherzählen, aber ich weiß natürlich wieder nicht, wie sie heißt. Immer nacherzählen ist immer schön, das ist interessant. Erbe des Meisterdiebes. Ja, das ist richtig, Erbe des Meisterdiebs. Das mit Inhalt nacherzählen ist sehr interessant, also das macht Thomas auch immer sehr gerne, aber den Titel weiß er dann nicht. Bei mir ist es genau andersrum, ich weiß die Titel immer recht schnell, aber den Inhalt, also den vergesse ich immer recht schnell wieder. Ich höre immer diesen Ausschnitt von dir und ich kann das komplett, könnte ich weitererzählen, um was es in der Folge geht oder so, aber ich weiß immer nicht den Titel, das ist sehr interessant. Doch, hat bloß glücklich geraten. Naja, gut geraten. Ja, Probe 10. Es wäre unverantwortlich, dieses gefährliche Loch nicht abzudecken. Ein weiteres Mitglied des Wandervereins von Rocky Beach könnte hineinstürzen und sich womöglich das Genick brechen. Wir gehen erstmal ins Haus und ihr erzählt mir von diesem Wanderverein. Mit dem größten Vergnügen. Mihai Eftimin, hast du schon von diesem Wanderverein gehört? Nein, noch nicht. Ein Wanderverein. Kannst du dich noch an einen Wanderverein erinnern? War das jetzt schon das Ende? Ja, das war das Ende. Würde ich auf... Das ist jetzt riskant. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist... Ich weiß, dass es... das Hexenhandy, sage ich jetzt einfach. Ich bin nicht sicher, ich sage jetzt einfach das Hexenhandy. Schon wieder ein sehr interessanter Tipp. Du tippst auf eine sehr späte Folge. Übrigens auch eine sehr gute. Es ist aber eine sehr viel frühere. Folge 20, die flammende Spur. Ja, naja. Halbzeit auf jeden Fall. Von bisher 10 Hörproben konntest du 5 richtig tippen. Das wäre eine 4. Das ist in Ordnung. Kann man mitleben. Ausreichend. So, dann machen wir weiter mit Hörprobe 11. Großartig. Laura McLaughlins Fingerabdrücke vom Marmeladenglas haben wir sichergestellt. Aber was nützt uns das? Die Pappschachtel und auch der Sparschäler selbst weisen keinerlei Spuren auf. Was machen wir denn jetzt? Wenn wir Licht in diese dunkle Angelegenheit bringen wollen, müssen wir Kings Mutter ausfindig machen. Vielleicht war sie mit der Bemerkung über den Sparschäler ja gemeint. Bob, schieb doch mal die Adressen-CD in den Rechner. So. Ja. Kein Problem. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht herauskriegen würden, wo Kings Mutter wohnt. Ja, ob das so einfach ist. Das muss einfach sein. Sonst hätte Malcolm King mir sicher weitere Hinweise gegeben, wenn das nötig wäre. Malcolm King, das müsste doppelte Täuschung sein. Nein, leider nicht. Wobei der Name Malcolm King... Das ist sehr interessant. Also jetzt, wo du gerade sagst, bin ich bei diesem Namen auch an diese Folge erinnert. Ich weiß nicht, klar, nee, der heißt da irgendwie anders, heißt der Kerl, der da mitspielt. Es ist aber auf jeden Fall ein dreckiger Deal. Malcolm King ist der Kioskbetreiber an der Schule, wo die drei Fragezeichen sind. Ja, um Drogen dealen, das wusste ich alles. Ich hatte jetzt auch eine Zahl, eine Folgenzahl vor Augen. Das war die 94, da habe ich geguckt, das kann es überhaupt nicht sein. Und eben doppelte Täuschung hatte ich so, dass das irgendwie da um ein doppeltes Spiel geht und so, das hatte ich auch vor Augen. Aber es ist immer so, wenn ich zwischen zwei entschwack, ist es irgendwas Drittes. Sehr interessant. Naja, aber die Geschichte weißt du auf jeden Fall. Also das ist schon mal nicht schlecht. Also das wüsste ich jetzt zum Beispiel alles nicht so gut. Weiß nicht, eigentlich bei fast allen Folgen, würde ich sagen. Außer jetzt diese ganz neuen ab 130. Die habe ich alle bloß einmal gehört und das habe ich mir dann nicht gemerkt. Aber die ganzen älteren, die habe ich ja bestimmt schon, aber sag mal so 10-mal gehört, aber du, ich merke mir meistens nicht, wie sie heißen. Ich kann jetzt gerade mal bei Amazon gucken, was denn hier, wer denn bei Doppelte Täuschung mitspielt, aber hier ist natürlich kein Textauszug von der Folge. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass du das immer alles so gut weißt. Also wenn wir nächstes Mal mal wieder irgendwelche Folgen reviewen, dann werden wir dich auf jeden Fall dazu holen. Dann brauchen wir keine Textangabe machen, dann kannst du das machen. Ja, das wollte ich dir sowieso vorschlagen, ob wir das vielleicht mal zusammen machen wollen. Gerne. Also zusammen mit Thomas zu dritt ist, wie gesagt, noch ein Ding der Unmöglichkeit mit unserer technischen Ausstattung. Aber zusammen geht natürlich gerne, immer. Also ich habe oft Zeit, morgen ist zwar wieder Schule, aber natürlich, immer gerne. So, okay. Hörgruppe 12, wir machen da mal weiter und ich werde mal weiter recherchieren. John, Zigeuner-John, was machen Sie hier? Der Tote, ich sagte euch doch, dass er den Rummel nicht haben will. Sagte ich zu euch, oder etwa nicht? Ja, aber was ist denn nun, John, was ist passiert? Der Tote ist aufgestanden und weggegangen. Ah, geschieht McGee ganz recht, dass die Knochen weg sind. Er wird behaupten, ich hätte sie weggeschafft. Aber da täuscht er sich. Der Kerl ging auf eigenen Füßen weg. Ich habe es genau gesehen. Vielleicht haben Sie schlecht geträumt, John. Nein, nein, nein. Ich war in meinem Wagen. Da hörte ich eine Tür gehen. Ich habe hinausgesehen und da war der Höhlenmensch. Er hatte ein Tierfell umgehängt und das Haar war lang und ganz zottig. So lief er an mir vorbei und verschwand über die Wiese. Wir gehen mal hin und sehen nach. Muss das sein? So, das dürfte wieder einfach sein. Ja, was heißt einfach? Entweder ist es, ich überlege nämlich bei den neueren Folgen, aber das ist jetzt noch nicht mein Tipp, da gab es doch eine Folge, Schrecken aus dem Moor. Die ist fast so ähnlich, aber das müsste jetzt der Höhlenmensch gewesen sein. Das ist korrekt, denn der Begriff Höhlenmensch ist ja auch gefallen. Aber das stimmt, Schrecken aus dem Moor ist so ähnlich, das spielt halt nur komplett im Museum, was heißt komplett, nun auch nicht. Aber da geht es ja auch im Prinzip darum, dass so eine Art Höhlenmensch da aufsteht und von alleine durch die Gegend, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, durch die Gegend spaziert. Ja genau, es ist an der Stelle, glaube ich, eine Moorleiche. Das würde auf jeden Fall zum Titel passen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, das ist auf jeden Fall dann richtig. Hörprobe 13 folgt. Bin gespannt. Also, Justus, ich weiß nicht, ob das so gut war. Mann, war der sauer. Ja. Also dieses Kreuzverhör, das war wirklich ein bisschen heftig, Just. Mhm. Und was Interessantes rausgefunden haben wir auch nicht. Was habt ihr denn erwartet? Wir wollten den Grafen in die Zange nehmen und das haben wir erfolgreich getan. Erfolgreich? Ja. Der Strom geht immer noch nicht. Ja. Der schmeißt uns morgen früh raus und dann können wir im Wald schlafen. Das heißt mit anderen Worten, wir haben nur noch diese Nacht, um hinter das Geheimnis von Schloss Blackstone zu kommen. Oh, mir geht es doch genau wie euch. Ich will hier auch nicht länger bleiben als unbedingt nötig. Jeden Tag dieses grauenvolle Knäckebrot, ich kann schon nicht mehr sehen. Ja, dafür krümelst du aber wie ein Weltmeister. Der ganze Boden unter dir ist schon voll. Ja. Siehst du? Der Boden. Was? Der Boden! Hä? Steh schwarz und weiß ins Feuersee. Das ist es! Was? Wir sitzen auf Schwarz und Weiß. Bist du verrückt geworden? Wir sitzen auf Stühlen. Da bin ich ja mal gespannt. Oder irgendeine Ahnung hast. Kann ich es nochmal hören? Also, sag mir was, aber... Ja, natürlich gerne. Kein Problem. Bis zu dreimal. Also, Justus, ich weiß nicht, ob das so gut war. Mann, war der sauer. Ja. Also dieses Kreuzverhör, das war wirklich ein bisschen heftig, Just. Mhm. Und was Interessantes rausgefunden haben wir auch nicht. Was habt ihr denn erwartet? Wir wollten den Grafen in die Zange nehmen und das haben wir erfolgreich getan. Erfolgreich? Ja. Der Strom geht immer noch nicht. Ja. Der schmeißt uns morgen früh raus und dann können wir im Wald schlafen. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, wir haben nur noch diese Nacht, um hinter das Geheimnis von Schloss Blackstone zu kommen. Oh, mir geht es doch genau wie euch. Ich will hier auch nicht länger bleiben als unbedingt nötig. Jeden Tag dieses grauenvolle Knäckebrot, ich kann schon nicht mehr sehen. Ja, dafür krümelst du aber wie ein Weltmeister. Der ganze Boden unter dir ist schon voll. Ja. Siehst du? Der Boden. Was? Der Boden! Hä? Steh schwarz und weiß ins Feuersee. Das ist es! Was? Wir sitzen auf Schwarz und Weiß! Bist du verrückt geworden? Wir sitzen auf Stühlen! So, hat Durchlauf Nummer 2 Erleuchtung gebracht? Ich hatte ja eine Vermutung, dass es das Geisterschloss ist, aber ich bin jetzt noch weiter davon entfernt. Das ist es nicht, es ist eine spätere Folge, wa? Ja. Kann ich dieses erste Wort aus dem Titel haben? Ja, erstes Wort des Titels ist Master. Ach, kein Wunder, dass ich es nicht finde hier. Hier sind diese Spezialfolgen nicht bei Master of Chess. Ja, korrekt. Aus CD 2 Master of Chess, die Live-Tournee. Warst du denn damit bei? Nein. Warst du schon mal live beim Wrestling? Naja, das ist aber mehr so eine Liga hier bei uns aus der Gegend, aber das ist, die JCW ist das, Jugend Championship Wrestling, aber so richtig WWE war ich leider noch nicht. Mhm. Und ja, steht mal noch aus, aber bis jetzt war ich noch nicht. Ja, kann ich nur empfehlen, also solltest du mal tun. Hörprobe 14. Mist, wer ist das? Nimmst du das Gepäck, Erster? Klar, Bob, kein Problem. Peter. Ich hab ihn schon bemerkt. Sieh lieber nicht hin. Ja. Ich sprich uns nicht wieder an. Er kommt sogar hierher. Ach, ich glaube nicht. Den Fehler macht er nicht nochmal. Die anderen haben sich schon da unter der Kastanie versammelt, Just. Hm? Los, komm. Lass uns schnell rübergehen, sonst sind wir völlig nass. Na, einverstanden. Wenn endlich aufhören würde zu regnen. Da oben läuft irgendwas aus. Hallo, allerseits. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo. Ah, wunderbar. Oh Gott. Ich weiß es, also wieder, ich kenne wieder den Inhalt von der Folge, aber ich hab, boah. Okay, dann hast du sie auf jeden Fall. Dann hast du sie auf jeden Fall. Die Folge, es ist eine neuere. Das hört man recht gut. Ich sage jetzt Haus des Schreckens. Ja, das ist gut. Richtig? Ja, das ist richtig. Das ist eine der neuen Folgen, die mir sehr gut gefällt. Eine meiner Lieblinge von den neuen. Die höre ich abends immer sehr gerne. Dann von diesen ab 130, sage ich jetzt mal, fand ich die alle nicht so überzeugend. Es geht eigentlich. Gehöre ich nicht zu den Leuten, die so stark kritisieren sind und natürlich nicht mehr so wie früher. Also die ersten 30 Folgen waren eindeutig die besten, aber mich unterhalten die bis heute immer noch gut. Ja, zumal das nun ja auch die Zeit ist, wo ich die aktuell jeden Monat neu kaufe. Früher, da habe ich die, da gab es 70 Folgen, die wurden dann nach und nach irgendwie gekauft. Mhm. Ich habe jetzt einfach viel mehr Zeit, die zu hören. davon her werden die teilweise auch das öfter gehört als die früheren Folgen bei mir. Aber ich finde, von 1 bis 10 finde ich am stärksten. Das ist richtig, ja, genau. Die ersten 10 und die ersten 30 sind halt so. Die neueren gefallen mir auch schon, aber so ein bisschen was, so, ich sag mal so 3% fehlen irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber gefallen tun sie mir schon. Im Gegensatz, sage ich mal, zu zum Beispiel TKKG, was totaler Mist ist, wenn es nach mir geht jetzt. Finde ich schon viel, viel stärker. Ja, kann ich eingeschränkt zustimmen. Ja, das stimmt, also die aktuellen Folgen, die sind zu. Ich weiß nicht, die früheren Folgen, die waren vielleicht auch so gut, weil die nicht zu kompliziert waren. Jetzt, wo es diese ganzen Fälle der früheren Folgen schon gab, muss man die Folgen heutzutage irgendwie so kompliziert und ausgefallen machen. Früher waren die noch wahrscheinlicher, vielleicht auch. Ne, man kommt ja auch nicht mehr mit, weil es immer so darauf hinausläuft, dass Justus Jonas das alleine irgendwie macht für sich und den Fall dann im Nachhinein erklärt, so wie das im Fernsehen ist bei so Krimis, hier zum Beispiel Monk, da ist es ja auch so. Du kriegst es ja überhaupt gar nicht mit, wie Justus den Fall löst. Das kommt ja manchmal in manchen Folgen gar nicht mehr vor. Zumindest habe ich den Eindruck. So, das sind Sachen, der Spaß beim Mitraten ist teilweise weg, finde ich. Aber ja, das stimmt, es ist einfach irgendwie zu kompliziert und zu wenig. So, man bräuchte das wie früher immer war, dass die sich zwischendurch einmal so zur Halbzeit in der Zentrale treffen und einmal alles zusammenfassen und besprechen. Das wäre ganz schön. Genau. So, die heutigen Folgen, die sind auch zu lang. Also die sind trotz der Länge irgendwie jetzt die früheren Folgen, die waren so schön relaxed. Da hat man sich Zeit gelassen, nicht zu viel. Schön mitgekommen. War einfach schöner. So diesen besonderen Flair. Ich kann gerade zum Beispiel zwischenmelden, gerade nebenbei. Der Mensch aus Doppelte Täuschung hieß einfach King. Aha. Also kein Malcolm King, einfach nur King. Dann bin ich bestimmt durch Malcolm King. So irgendwie da mich verwirrt. Ja. Naja, dann folgt jetzt Hörprobe 15. Da bin ich auch wieder sehr gespannt. Ich weiß jetzt, was mit dem Haus nicht stimmt. Was denn, um Himmels Willen? Ich weiß es jetzt. Mir ist gerade die Zeitung auf die Kommode im Flur wieder eingefallen, auf die ich vorhin einen Blick geworfen habe. Und die Schlagzeile lautete: Neue Enthüllung vor dem McCarthy-Ausschuss. McCarthy? Ja. Aber diese Antikommunismus-Prozesse fanden doch Anfang der 50er Jahre statt. Ja, deswegen ja. Ich wusste es. Das hat doch nichts zu bedeuten. Sammelt dieser Drummond eben alte Zeitungen? Gerade du dürftest das ja wohl nicht so ungewöhnlich finden, Bob. Schubel, aber das ist noch nicht alles. Sieh dich doch mal hier in der Küche um. Außer dem klapprigen Kühlschrank gibt es kein einziges modernes Elektrogerät. Ja, keine Mikrowelle, kein Mixer, keine Kaffeemaschine. Und dieses vorsintflutliche Radio dort. So ein Ding hatten meine Großeltern früher im Wohnzimmer stehen. Genau. Das weiß ich, also die Folge kenne ich überhaupt nicht. Aber absolut nichts aus der Gegenwart. Will das nochmal durchlaufen? Was soll das bedeuten? Mein Gott, das gerahmte Bild da hinten neben der Küchentür. Wen zeigt das? Das ist Harry Truman. Ja, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika in den Jahren 1945 bis 1952. Und da drüben, auf der Anrichte, steht eine halbleere Flasche Hardy's Flavored Cola. Diese Marke gibt es schon seit den 60er Jahren nicht mehr. Stimmt. Aber das kann doch nicht sein. Es ist tatsächlich passiert. Sagt ihr gar nichts? Es gab mal eine Folge mit so einem, wo sie denen so einen Zeitsprung vorgespielt haben. Ich weiß aber nicht, ob das die 3 Fragezeichen oder die 3i war. Geht es auch um die 3i in diesem Quiz hier? Ja, um die 3 geht es auch. Die 3. Ja, boah, wie hieß denn man die Folge mit diesen. Ich gehe mal schnell hier, glaube ich, auch irgendwo die Folgen der 3i. Also, sollte es die sein, dann müsste es verschollen in der Zeit sein. Ach, das ist gut. Also, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass du das rausbekommst. Das ist schon mal gut. Also, es ist interessant. Also, dieser. wo ich gedacht hätte, dass die einfacher sind. Die Hörproben, die hast du nicht richtig getippt, aber diese schon. Das ist sehr interessant. Aber nun gut, besser als gar nichts. Hörprobe 16. Sieh dir allein den Planeten dort an. Um den kreisen mindestens 20 Minikugeln. Ja. Alles kleine Monde. Ich schalte mal wieder aus, ja? Ja. Ja, es war ihm sehr wichtig. Aber ich weiß nicht mehr, was genau er gesagt hat. Ich nehme an, Sie haben das Planetarium untersucht. Ja, ich habe es nicht auseinandergebaut, wenn du das meinst. Und ich rate euch, das ebenfalls nicht zu tun. Nein. Na nun, Besuch? Wartet, ich bin gleich wieder da. Ja. Und? Das ist aber wieder eine Folge 3 Fragezeichen, oder? Ja. Also die Specials sind jetzt vorüber, da brauchst du jetzt keine Angst mehr haben, da kommt nichts weiter. Das ist wieder eine Folge, die würde ich wieder als recht einfach einschätzen, aber das ist sie anscheinend wieder nicht. Na, wenn man es weiß, ist es einfach, aber ich überlege, das Planetarium, das führt mich bestimmt auf eine falsche Spur. Ich wüsste jetzt keine Folge, in der es um Planetarium geht. Ist eine spätere Folge, oder? Ja, relativ. Hm? Also sie ist noch unter 100. Na, jetzt gibt's hier schön Lärm. Ich sag's nicht, ich rate jetzt einfach ja, und sage, es ist Nacht in Angst. Nein, leider nicht. In Nacht in Angst sind die ja komplett im Museum da. Und das ist Labyrinth der Götter. Da sind die ja bei diesem Truman da in diesem Planetarium, wo auch das Labyrinth ist mit den Götterstatuen da. Da geht es ja um Utopia. Den verschollenen Film. Hätte ich nicht gewusst. Das wäre wieder was, das hätte ich gewusst. Also da kann ich auch recht gut nacherzählen. Aber nun gut. Hörprobe 17. Da hinten ist ein Streifenwagen. Schnell, wir müssen hin. Die Polizisten können uns bestimmt sagen, wo Pier 37 ist. Okay. Fahr neben dem Streifenwagen her, Patrick. Und hupe, hupe. Mach ich. Bitte, Herr Inspektor, wo ist Pier 37? Es geht um Leben und Tod. Pier 37. Drei Straßen zurück, dann geht's zum Hafen ab. Nein, das ist eine Einbahnstraße. Fahrt vier Straßen zurück und dann in Richtung Hafen und wieder bis zur nächsten Querstraße vor und... Danke, kommen Sie mit. Zwei Jungen sind in größter Gefahr. Los, Patrick. Wird auch Zeit. Hey, hey, was ist denn mit euch los? Patrick, los, in die Einbahnstraße, sonst schaffen wir es nicht. Mach ich. Kein Glück, dass Sonntag ist. Sonst könnten wir diese Einbahnstraße nicht in verkehrte Richtung fahren. Die Polizisten kommen hinter uns her. Verdammt, boah, ein Eisentor. Es ist in einer Kette gesichert. Dahinter liegt Pier 37. Da steht der Transporter. Das Boot kommt auch schon. Sieh doch, die Gangster laden ihre Beute aus. Zu spät, wir schaffen es nicht. Doch, Patrick, durch das Tor. Drück das Tor ein. Gute Idee, Bob. Dann also Vollgas. Wir sind durch. Los, die schnappen wir uns. Ich kümmere mich um die Polizisten. Halt! Was fällt euch denn ein? Mit dem Auto durch das Tor. Ob das so realistisch ist, man weiß es nicht. Oh Gott, Pier 37 kennt durch die Folge auch. Das ist doch schon. Da geht es um Entführung, glaube ich. Kann es sein? Ich weiß halt nicht so genau. Da werden zwei auf jeden Fall in dieses Boot verschleppt. Ich weiß es leider nicht. Ich tippe jetzt einfach mal auf Folge 100. Toten in See. Da weiß ich, dass jemand mit dem Boot verschleppt wird in Folge 100, aber... Nee, also die ist es nicht. Toteninsel ist es leider nicht. Es ist wieder eine frühere Folge unter den ersten 30. Folge 22, der verschwundene Schatz. Gut. Naja, Folge, Hörprobe 18. Und was sollen wir jetzt machen? Absoluter Wahnsinn. Seht euch das an, Kollegen. Ich kann meine Hand im Bild sehen. Hä? Meine auch. So funktioniert der Handschuh. Da ist noch eine Tür. Ich zieh mal am Türknauf. Das Schlafzimmer. In dem Bett liegt eine Frau. Ui. Ui. Die sieht gar nicht gut aus. Setzt euren Joystick in Bewegung. Halt! Keinen Schritt weiter. Ich habe eine ansteckende Krankheit. Ich danke euch, dass ihr so schnell erschienen seid. Ich bin Königin Truli. Ich brauche eure Hilfe. Dass ich hier so hereinplatze, doch. Aber ich glaube... Und, was glaubst du? Gottes Willen, habe ich noch einen Tipp? Nö, leider nicht mehr. Warte mal. So. Eine Ahnung, was das sein könnte? Das ging doch gerade nur 2 Sekunden. Achso, schon klar. Weiß ich nicht. Irgendeinen Tipp? Kannst du natürlich auch nochmal vorspielen, wenn du es nochmal hören willst. Ja. Okay. Und was sollen wir jetzt machen? Absoluter Wahnsinn. Seht euch das an, Kollegen. Ich kann meine Hand im Bild sehen. Meine auch. So funktioniert der Handschuh. Da ist noch eine Tür. Ich zieh mal am Türknauf. Das Schlafzimmer. In dem Bett liegt eine Frau. Ui. Ui. Die sieht gar nicht gut aus. Setzt euren Joystick in Bewegung. Halt! Einen Schritt weiter. Ich habe eine ansteckende Krankheit. Ich danke euch, dass ihr so schnell erschienen seid. Ich bin Königin Truli. Ich brauche eure Hilfe. Dass ich hier so hereinplatze, doch. Aber ich glaube... So, das war sie nochmal. Ich weiß es leider nicht. Ich würde tippen auf eine neuere Folge nach 120, oder? Kann es sein? Es ist eine neuere Folge, aber nach 120 würde ich noch nicht unbedingt sagen. Denn, also wäre es jetzt nach 120, hätte ich gesagt, das ist tödliche Spur oder Spur ins Nichts heißt ja. Aber vorher sagt mir gar nichts. Ich kann mich an Königin Trudi überhaupt nicht erinnern. Tut mir leid. Okay, dann kann ich da natürlich nur falsch zu sagen. Es ist Folge 88 Vampir im Internet und Trudy ist aus diesem Computerspiel. Ach so, ja. Jetzt, wo ich es höre, habe ich so wieder... Ach Mensch. Naja, so. Jetzt geht weiter mit der vorletzten Hörprobe. Zickzack, zickzack. Ihr sagte noch mehr. Ihr sagte was von Meister und von Leinwand und falsch. Leinwand? Leinwand? Ich hab's. Ich hab's. Ja? Du hast... Was hast du? Was bedeutet die Botschaft von Joshua Cameron? Sieh dir doch die Bilder an. Sie sagen es ganz deutlich. Ich sehe nichts. Am Haus. Direkt am schrumpfenden Haus ist es. Das Haus ist erst ganz groß, dann wird es kleiner, ja. Immer kleiner. Ja. Bis man davon nur noch die Markise sieht. Eine Markise aus Leinwand. Mit aufgenähten Flicken, Freunde. Und bei einem der Flicken hier könnt ihr es sehen, verlaufen die Streifen in verkehrter Richtung. Dann macht es nicht zick, sondern zack. Der verrückte Maler. Sicher? Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Okay, leider wieder falsch. Du hattest vorhin ja auch zwei Möglichkeiten gesagt, bei einer Folge verrückte Maler oder die rätselhaften Bilder. Und hier ist es dann halt die rätselhaften Bilder. Schade. Aber, so, es folgt die allerletzte Hörprobe. Da wollen wir ja mal sehen, ob du das weißt. Oh. Wo bin ich? Was ist los? Da liegt ja noch einer. Hey! Wach auf! Hey! Aufwachen! Was? Hey! bist du? Mein Name ist Justus Jonas. Ich bin selbst gerade erst aufgewacht. Erich. Oh, ich muss erst mal aufstehen. Und ich will hier raus. Verschlossen. Was hat das zu bedeuten? Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich warne dich, du Freak. Was? Erzähl mir keinen Mist. Wie bist du hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ich, hä? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich hierher gekommen bin oder wo wir sind. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Hä? Kannst du dich an diese Folge erinnern? Das müsste jetzt aber Spur ins Nichts sein. Ja, das ist richtig. Folge 121, die erste nach dem kurzen Pause mit die drei. Hier jetzt wieder die erste offizielle die drei Fragezeichen-Folge. Ja, damit hast du als Endergebnis, das gleiche hatten wir auch schon in der Halbzeit, 10 von 20 Folgen richtig, also genau die Hälfte. Das ist gut. Thomas hatte, das hatte ich dir auch noch nicht gesagt, Thomas hatte 11,5 richtig. Verdammt. Ja, ich hatte auch noch so ein bisschen gehofft, aber schade. Damit ich ihm das gleich noch eben mitteilen kann, aber vielleicht beim nächsten Mal. Gucken, vielleicht werden wir dann ja nochmal zusammen aufnehmen. Gerne. Ja. So, das war der 3-Fragezeichen-Teil. Wir wollen natürlich auch noch kurz über Wrestling sprechen, da das aus technischen Gründen ja am Anfang nicht so alles geklappt hat. Wir hatten die nächste Storyline erwähnt. Wie du da so zufrieden mit bist. Also ich halte das ja für einen großen Pluspunkt und mir gefällt Raw momentan ja immer sehr gut. Ja, also mir gefällt diese Nexus-Storyline auch, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass am Ende Cena wieder als Superheld dargestellt wird und alle alleine weghaut, sozusagen. Ja, genau, eher alleine gegen Nexus dann wieder. Und ja, ich gehe da mal nicht so von aus, da ich da ja gelesen hatte, gerüchtetechnisch, dass der Push von Nexus danach eigentlich weitergehen sollte, nach SummerSlam weiter. Du hast ja noch erwähnt, dass das Raw-Team jetzt eigentlich nur noch aus Jobbern besteht, aus der Cena. Genau. Ja, und davon her hoffe ich auch mal, dass Nexus da gewinnt, weil ansonsten würde es ja auch sehr schwach aussehen. Vielleicht macht es ja auch so, dass meinetwegen Team Cena eliminiert 2, dann eliminiert Nexus die restlichen 5, so viele aus Team Cena, dass vielleicht nur noch Cena und Great Khali über sind. Und die eliminieren dann wieder am Ende. Am Ende denke ich mir mal, ist es vielleicht so, dass John Cena 4-mal eliminiert hat und steht dann alleine gegen Wade Barrett und das verliert er dann vielleicht. Also, dass er doch noch stark dargestellt wird, als großer Held. Ich hoffe, man hört nicht, weil ich höre mich die ganze Zeit doppelt. Ich nicht. Und das ist gut. Und Nexus dann halt letztendlich gewinnen kann, ohne dass Cena davon großen Schaden nimmt. Ja, genau, das ist sehe ich genauso. Also Cena sollte durchaus stark dargestellt werden, weil das wird er ja sowieso immer. Das jetzt auf einmal nicht mehr macht, das wirkt ja auch nicht gut. Aber Nexus sollte schon gewinnen, vor allem gegen dieses Team. Also wenn jetzt Edge und Jericho noch mit drin gewesen wären, dann hätte man das schon stärker darstellen können, aber so sollte das schon klar für Nexus ausgehen. Was denkst du denn, wer die 2 offenen Stellen, wer da das jetzt noch macht? Gab es da Andeutungen bei Raw? Ich hätte jetzt auf Teddy Biasi vermutet, da gab es vor 2 Wochen Andeutungen von Edge, aber jetzt ist ja Edge nicht mehr dabei. Das ist korrekt, das kann natürlich gut sein, zumal also Teddy Biasi ja jetzt auch... Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, The Miz und Teddy Biasi. Ja, DiBiase kann gut sein, zumal der ja auch jetzt auch noch eine Fehde gegen R-Truth, gegen John Morrison führt. Und R-Truth ist ja jetzt auch irgendwie mit drin. Und The Miz, ja, weiß ich nicht so genau, ob man ihn da jetzt beim Eincashen lassen will oder nicht. Was man mit The Miz so vorhat, weiß ich nicht genau. Schlecht sagen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, man zieht das noch eine Weile mit The Miz. Weil mir gefällt das ganz gut, auch dass das immer fehlschlägt. Mit dem Eincashen, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Ja, ist am Mikro ist The Miz sehr gut, aber im Ring selber ist Mittelmaß. Also im Main Event muss, also in Pay-Per-View Main Event muss der mir jetzt nicht unbedingt. Naja, das deswegen, man kann es ja noch so ein halbes Jahr ziehen, dass er es vielleicht immer wieder versucht, seinen Koffer einzucashen, und dass es nicht klappt. In der Zeit kann er sich ja verbessern. Ja, stimmt, aber man sollte es natürlich auch nicht zu lange hinziehen lassen, weil dadurch wirkt er natürlich auch schlecht. Wenn er dann nach einem halben Jahr den Koffer eincasht, dann wird er als Champion gar nicht mehr so richtig ernst genommen. Ne? Das ist dann natürlich auch nicht cool. Ja, aber ich finde, mit Heel-Champions hat ja die WWE sowieso das Problem, die werden ja generell nicht stark dargestellt. Also nee, wenn vor allem wechseln die Titel momentan einfach viel zu viel. Also Jack Swagger, den müsste man einfach mal viel länger Champion lassen bleiben. Ja, das bei SmackDown, da zerstört er hier andauernd Rey Mysterio und The Big Show, und dann lassen sie ihn aber nicht mal ein Match gewinnen, und das finde ich ja eigentlich schade. Das ist überhaupt das Problem auch, als Swagger den Titel hatte. Da hat er immer nur beim Pay-Per-View, als es sein musste, gewonnen, und bei den Weeklies immer nicht. Also Swagger wird immer nur, wenn es muss, gut dargestellt. Also wird er jetzt so ein bisschen als der nächste Kurt Angle aufgebaut, aber man kann das nicht durchsetzen, weil der immer so... Also jetzt bei der letzten SmackDown wurde er ja da auch per Hetze ins Wasser gehauen da. Das wirkt natürlich nun auch nicht so fantastisch, ne? Kane gefällt mir momentan sehr gut, muss ich sagen. Das finde ich ganz schön als Champion. Ja, finde ich auch. Aber also bei Kane hätte man es auch anders machen können, ohne Money in the Bank. Da hätte man noch Christian gewinnen lassen können. Ja, das stimmt natürlich. Da hätte man noch eine Number One Battle Royale machen können bei SmackDown. Das macht man noch dauernd. Sowas. Ja, wobei, also Kane als Money in the Bank Gewinner fand ich eigentlich schon ganz gut, weil das vor allem das sehr überraschend war. Ich hatte mich auch irgendwie gefreut. Also ich weiß bei Kane, dass er, wenn er den Titel dann hat jetzt, dass das wrestlerisch natürlich nichts ist, aber gefreut hatte ich mich schon. Ja, aber auch nur, war bei mir ja genauso, weil es überraschend war. Aber im Nachhinein finde ich es wirklich schade, dass man Christian oder Drew McIntyre nicht nutzt. Ja, vor allem Christian, der müsste jetzt so langsam mal ein bisschen weiter nach oben. Also vielleicht, ich weiß nicht, direkt WWE Champion per Money in the Bank, das ist nicht unbedingt immer gut. Also Christian würde ich jetzt gerne als Intercontinental Champion sehen und dann von mir aus ein ganzes Jahr lang, und dass er dann irgendwie den Titel bekommt oder sowas. Erstmal ein bisschen aufbaut durch einen anderen Titel. Aber es läuft ja erstmal auf eine Fehde gegen Matt Hardy hinaus, so wie ich das jetzt so spekuliere. Ja, ist richtig. So ein bisschen Midcard-Fehde. Was denkst du, wer da Heel-Turn von den beiden? Ich denke eher Matt Hardy. Ich weiß nicht, Christian kann mir das nicht vorstellen. Christian ist ein besserer Heel, aber der kommt aber auch zurzeit als Face besser an als Matt Hardy, wa? Ja, Matt Hardy ist so eine Sache. Also früher fand ich den auch recht gut, aber momentan, das ist nicht mehr wirklich toll. Er wird immer dicker und das war's. Ja. Mehr ist halt nicht. Money in the Bank fandst du insgesamt gut, den Pay-Per-View? Ja, fand ich gut. Ja, erste Pay-Per-View, der mir richtig gefiel. Also ich hatte den mit Thomas vorhin hier in dieser Sendung auch schon besprochen. Ja. Okay, dann haben wir ja jetzt doch einiges besprochen. Und dann könnte ich mich auch schon fast wieder verabschieden. Okay. Was denn? Sag ruhig noch. Wann stellt die Folge rein? Morgen. Also am Donnerstag. Heute geht nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Naja, das war auf jeden Fall schön. Runde Quiz. Fand ich auch. Ja. Noch ein paar Wrestling-Gespräche, natürlich auch nicht verkehrt. Wir können gerne nochmal zusammen was aufnehmen, drei Fragezeichen oder Wrestling. Ja, gerne. Wir können natürlich auch mal Pay-Per-View reviewen und ist alles drin, kein Problem, können wir alles machen. Ja, das war auf jeden Fall erstmal das. Dann werde ich mich gleich nochmal kurz in dieser Sendung mit Thomas zurückmelden. Und das war's dann auch mit der großen 100. Sendung. Dann möchte ich mich von dir verabschieden, dir danken. Nicht zu danken, wa? Nö. Ja, und auf dass wir uns dann nochmal hören und zusammen aufnehmen. Okay. Ja, tschüss. Ja, Thomas, was sagst du dazu? Das war Chris und er hat dich leider nicht geschlagen im 3-Fragezeichen Hörprobenquiz. Ja, wer kann mich schon schlagen? Naja. Nö, aber er hat mich, aber er hat sich direkt als Ersatz für dich angeboten. Wenn ich mal ein WWE-Pay-Per-View hier reviewen will, dann ist natürlich jetzt die erste Wahl immer Chris. Jetzt haben wir auch noch eine Konkurrenzsituation. Naja, du. Muss ich, Jetzt muss ich noch bessere Witze machen, damit ich nicht durch die Konkurrenz verdrängt werde. Ja, ja, natürlich. Konkurrenz ist immer gut. Also Konkurrenz ist immer gut. Das ist jetzt der Monday Night War unserer Sendung. Das wird dir natürlich zu neuen Höhen verhelfen. Du, das ist ja wie bei Figure 4 Weekly. Da gibt es ja den Podcast, der heißt Brian and Winnie Show. Und das ist einer so der besten. Der ist auch ein bisschen witzig gemacht. Und da war neulich so eine Situation, da war der Winnie dann nicht in der Stadt. Und da war aber zufällig zu dem Zeitpunkt Lance Storm, der früher ja auch für ECW, WCW und WWE gewrestelt hat, in der Stadt. Und Lance Storm und Brian Alvarez, die sind ja ganz gut miteinander bekannt. Und der hat dann statt Winnie da in der Show mitgemacht. Und dann haben sie aber eine Figure 4 Weekly. Die haben dann die Show Brian und Winnie nicht in Brian und Lance umbenannt. Aha. Aber wenn das so weitergeht, naja gut, Dropkick Drama heißt ja nicht Mirko und Thomas Show, von daher könntest du natürlich den Co-Moderator austauschen, ohne den Namen zu ändern. Natürlich, du wirst dann direkt hier mal hohen Bogens rausgeschmissen, dann wirst du natürlich nicht. Das wäre natürlich sehr ärgerlich für mich bei dem hohen Gehalt, was ich als Co-Moderator bekomme. Ja. Da bricht mir ja eigentlich die finanzielle Grundlage dafür weg, die ganzen Pay-Per-Views einzukaufen. Mist. Du müsstest das mal geregelt kriegen mit deiner Telefonanlage, dass wir mal zu dritt eine Sendung aufnehmen können. Ja, das wäre sehr schön. Das könnten wir unter Umständen mal machen, wenn wir hier in Dingenskirchen sind, in Emden zusammen, dass er uns dann da anruft und so weiter und so fort. Das ist blöd. Da kann man nicht vernünftig in Ruhe aufnehmen. Das ist nicht so gut. Besser wäre das, wenn man zu dritt am Telefon ist. Das würde dann auch dazu führen, wir fallen uns ja schon, wenn wir zu zweit am Telefon sind, öfter mal gegenseitig ins Wort. Und wenn dann das kann man so sagen. Kommt am Telefon, dann gibt das einen riesen Durcheinander. Ist bestimmt sehr lustig. Ja, ich weiß noch nicht, wie das mit der Technik funktionieren würde. Also mit Skype wäre es natürlich einfacher, aber das ist dann natürlich auch nicht so schön. Vor allem auch qualitativ. Du musst mal gucken, ob ihr von eurem Telefon, ob du noch so eine Anleitung findest. Es gibt nämlich in den meisten Telefonanlagen die Möglichkeit, Konferenzschaltung einleiten. Dann ruft man den ersten an und dann gibt es so einen Menüpunkt weiteren Teilnehmer und dann kann man den zweiten einladen. Also in der Regel kann man das über die Telefone heutzutage. Ja, das wäre natürlich sehr schön. Das könnte man natürlich machen. So, es wurde ja noch gefordert, dass wir heute in der 100. Sendung zum Schluss noch singen. Ach du Schande, ich habe die Texte noch gar nicht raus. Nee, ich auch nicht. Aber wir wollten ja noch das Review von Raw machen. Nee, habe ich ja noch gar nicht gesehen, aber ich wurde ja schon gespoilert. Ich wurde ja von Chris schon gespoilert zum Raw-Team, ne? Bei Raw ist ja Melina jetzt zurückgekommen. Oh Gott, das interessiert mich sehr. Nein, also Thomas, kannst du singen? Ich darf dich gar nicht spoilern. Nein, du sollst mich eigentlich nicht spoilern. Thomas, du solltest... Dafür habe ich NXT noch nicht geguckt und da ich ja dann auf morgen auf Dienstreise gehe, werde ich eventuell NXT auslassen. Oh. Aber ich will noch kurz sagen, am Samstag gibt es die UFC 117 und ich habe mir gestern die Countdown-Show angeguckt. Irgendwie habe ich heute einen ziemlichen Hall im Telefon. Ist das bei dir auch so? Nee, Chris hat aber auch schon was von gemeint, von wegen er hört sich zweimal. Ich höre mich nämlich im Hintergrund auch nochmal. Das ist irgendwie ganz komisch. Da muss irgendeine Einstellung bei eurem Telefon anders sein als sonst. Ich hoffe mal, dass das bei der Aufnahme dann nicht... Nee, also ich höre es nicht. Davon her, mich stört es nicht. Ja, aber ich wollte nur sagen, der UFC 117 Countdown, die Show habe ich mir gestern angeguckt und das war sensationell gut. Also der Chael Sonnen, der im Main Event auf Anderson Silva trifft, der hat doch einiges vom Wrestling gelernt und hat im Prinzip seinen Gegner, so wie das im Wrestling üblich ist, so richtig beschimpft und fertig gemacht und gesagt, der wird verprügelt, also der hat das super aufgebaut. Hm. Ja, UFC 117 Von daher, ich werde wohl diese Woche Wrestling nicht alles sehen, da ich ja jetzt die nächsten zwei Tage auch nicht zu Hause bin, werde ich wohl dann am Wochenende UFC gucken und eventuell noch SmackDown oder so. Eigentlich ja, muss ich auch noch Impact gucken. Ist Impact der Pay-Per-View eigentlich dieses Wochenende schon oder? Das am 12. ist das. Am 12. dann ist das... Nächste Woche. Was, 4. ja, dann ist das nächste Woche. Dann müsste man ja an sich Impact gucken. Ne? Das ist ja dann die letzte vom... Ist das die letzte dann vor dem... Free-for-all Pay-Per-View? Ja, das ist ja dann die letzte Sendung vor dem Pay-Per-View. Dann müsste ich die eigentlich ja gucken, statt SmackDown. Ja. Naja, du solltest singen, Thomas. Das wurde, glaube ich, von irgendwelchen Leuten gefordert. Ich bin heute dafür gar nicht so bei Stimme. Sind wir irgendwas hier? Ein Stern, der deinen Namen trägt. Los. Ich kenne den Text gar nicht. Nee, ich auch nicht, aber... Das ist DJ Ötzi, oder? Ja. Ich singe heute nicht. Ich könnte ein Gedicht aufsagen, wenn du mir den Text mal rüberschickst. Nee, du wolltest doch Lieder dramatisch vorsetzen. Warte, ich werde dir gleich mal einen Text zuschicken per Mail. Und den darfst geht du aber nicht, das Telefon habe ich gerade zum, also das iPhone habe ich gerade zum Telefonieren. Na, E-Mail kann ich jetzt gerade nicht empfangen. Schade. Weil das kann man das auf dem iPhone mit der UMTS nicht gleichzeitig telefonieren und E-Mails empfangen. Jetzt hätten wir das glatt noch gemacht, aber dann geht's leider nicht. Das bringt jetzt natürlich das ganze Konzept der Sendung durcheinander. Ja, das macht ja nichts. Bisschen Ungeplantheit. Also wir hatten am Anfang schon extreme Ungeplantheit und zum Schluss auch nochmal, das ist wie so ein Kreis, es schließt sich wieder. Wir wollten ja eigentlich auch noch ganz viele Top 5 Listen machen. Welche sind zum Beispiel die... Ja, das hast du mal vorgeschlagen, das haben wir aber nie wieder erwähnt. Also das ist... Lieblingsplatten, die 5 besten Pay-Per-Views aller Zeiten, alles. Ja, Thomas, dann sag doch mal deine... Noch gar nicht, Nicht vorbereitet. Nein, deine aktuellen 5 Lieblingsalben. Aktuell. Meine, was du jetzt so gerade hörst, ne? Album. Ja, ich sage mal Christoph Schreuf, Bourgeois with the Guitar. Ja. AMD, da kann ich den Titel mir nicht merken. The Deformation of Strickling Banks heißt das, glaube ich. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Dendemann ist schon wieder rausgefallen, muss ich zugeben. Dendemann, aber Prince 2010 gehört auf jeden Fall noch dazu. Das habe ich erst einmal gehört. Das müsste ich eigentlich auch nochmal hören. Das gehört auf alle Fälle dazu. Dann würde ich noch sagen, von den Waves, King of the Beach. Mhm. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich würde sagen, doch, ja, das Arc Android würde ich noch wählen. Also von der, wie heißt die, Janelle Monáe oder so, ne? Mhm. Mein Lieblingsalbum ist momentan das von Arcade Fire. Ist das sehr gut? Das ist sehr schön, ja. Auf aber Platz 2. Ich habe zu dem Album, ich habe heute im Sunday Service Podcast, haben die 2 Stücke von dem Album gespielt. Ja. Und das eine hat mir sehr gut gefallen und das andere fand ich nicht so gut. Nee, das aber ist da, sehr, also die willst du mir ja mal ausleihen, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja, die Songs sind sehr unterschiedlich, das ist aber ganz schön, also das ist wirklich sehr unterschiedlicher. Was Schlucke. Hat die denn für eine Spielzeit ungefähr? Eine Stunde. 16 das, Songs. Das geht ja dann. Naja, Arcade Fire auf Platz 2, Roman Fischer, gleichnamiges Album. Ich hatte mir das Interview übrigens angehört, das war gut. Das war eine ganz interessante Sendung diesmal bei MDR Sputnik, da hatten sie eine ganze Menge Stücke Sachen bei... die ich auch so schon kannte und die mich auch interessieren. Mhm. Auf Platz 3, Maya. Ja. MIA meinst du? MIA, ja. Das ist, dieses Album war übrigens vor 2 Wochen im Sunday Service auch Album der Woche. Mhm. Ja, das ist auch ganz schön. Aber das ist sehr, sehr kachig, ne? Sehr eigen, es ist was total anderes. Also es ist keine ruhige Musik. Nein, also wenn ich es Papa vorspielen würde, er würde wahrscheinlich sagen, das ist auch gar keine Musik. Ja. Auf Platz 4 ist auch Prince, obwohl ich die erst einmal gehört habe. Und auf dem letzten Platz ist schwierig. Ich müsste eigentlich das Jack Johnson Album nochmal hören, zumal da auch noch die Erinnerungen an die Ostsee dran sind. Noch? Ja, der Jack Johnson, der surft ja immer in der Ostsee. Hm? Der Jack Johnson, der surft ja immer in der Ostsee. Ist das so? Warum ist denn bei dir unter den Top 5 gar nicht das aktuelle Album von Michael Wendler? Der ist doch sonst dein Lieblingsmusiker. Weil ich das aktuelle Album Jackpot, wie das glaube ich heißt, gar nicht habe, leider. Und ich muss auch sagen, ich hatte mir ja mal aus Scheiß ein Wendler-Album. Du hast doch sonst alle Alben von dem. Nein, ich habe mir da mal ein Album geholt aus Scheiß. Ja, also ist wirklich aus Scheiß, keine also falschen Gedanken mal jetzt. Mal auf deine Sprache achten, also bitte. Aus Mist? Aus Spaß. Aus Spaß habe ich mir einen Wendler-Album geholt und dann will ich das jetzt also bei Amazon verkaufen und das geht da runter und das wird nicht verkauft. Das ist jetzt mittlerweile schon bei 3 Euro angekommen und das wird nicht verkauft. Ja, das ist halt nicht besonders viel wert, ne? Nein. Die Leute erkennen das Genie, was du in ihm erkannt hast, nicht. Nee, das habe ich auch nie erkannt. Das einzige Gut von Wendler ist die Sendung Wendler-Clan, die mal kam. Da muss ich jetzt gerade mal beim iTunes-Store gucken, ob man die Folgen da wohl auch downloaden kann. Ich habe hier noch so ein Restguthaben auf meinem iTunes-Gutschein, den ich mir gekauft habe. Ich habe mir eine neue App runtergeladen. Also ich habe mir mehrere neue, aber die ist wichtig. Ich habe mir ein UNO-Spiel runtergeladen. Wir haben ja mal ein UNO-Special aufgenommen. Und du hattest dich darüber beschwert. Kannst du ja gar nicht betrügen. Wie geht denn das? Und du hattest dich darüber. Thomas. Nur nach eigenen Regeln. Du hattest dich darüber beschwert, dass ich angeblich nicht fair spiele, was natürlich gar nicht stimmt. Aber in dieser UNO-App sind auf jeden Fall die offiziellen Regeln drin. Da kann man leider nicht verarschen und sowas. Du solltest mal bitte auf deine Sprache achten. Ja, mir fiel gerade kein anderes Wort, Entschuldigung. Verdammte Tat. Man kann dieses System nicht austricksen. Und es macht aber trotzdem ziemlich viel Spaß. Ich habe da auch schon einige Spiele gewonnen. Also ich habe mehr Spiele gewonnen als verloren. Also davon her, ich kann auch fair spielen, gut. Mache ich ja sowieso immer. Wenn du das Computerspiel auf leicht stellst. Ja, habe ich, weiß. Das mache ich generell immer. Ich habe mir ja vor kurzem auch mal nach langer, langer Zeit wieder ein Spiel für meine PSP gekauft. Ich dachte ja... Oh, das habe ich gar nicht mehr. Ich habe keine PSP mehr, ich habe keinen DS mehr, ich habe nur noch meine PlayStation 3. PSP habe ich ja noch. Also mein Spielgerät ist momentan der iPad. Aber ich habe fast alle Spiele für die PSP verkauft. Ich habe im Prinzip nur noch so 3-4 Spiele und ich habe mal eins habe ich mir dazu geholt. Ich weiß gar nicht, das hatte glaube ich in der TV-Spielfilm oder irgendwie so eine ganz gute Bewertung. Oder hier in der Tageszeitung. Und dann habe ich gesagt, ach komm, das kaufst du mal. Weil ich sowieso ganz gerne Tennis spiele. Oh. Und es gibt dieses Everybody's Tennis, was so ein bisschen wie dieses Everybody's Golf, das ist dieselbe Reihe, macht was, was also so ein bisschen witzig ist und schön bunt und comichaft. Und das ist richtig klasse, das macht Spaß zu spielen. Ja, du hast mir auch mal ein Tennisspiel geschenkt für PSP, weil dir das zu schnell war, ne? Ja, das war mir zu schwierig. Das war ja so eine realistische Simulation, wo man so viel mit um die Welt reisen und so machen muss. Ja, das war ganz nett. Also das war richtig schön, das Spiel. Das hat mir Spaß gemacht. Das ist ganz schön, weil die Schlagkombinationen, die sind jetzt auch nicht so super kompliziert, dass du irgendwie 7-Fach-Tastenbelegung hast und alles zeitgleich drücken musst. Ja, das war bei dem anderen ja auch nicht. Das ist relativ einfach und du kannst halt auch ein vollständiges Spiel so in 5-10 Minuten durchspielen und das heißt, da kannst du mal in der Werbepause schnell ein Spielchen machen. Das finde ich ganz schön. Ja, bei dem UNO spiele ich momentan ein Turnier, da muss man 15 Spiele spielen, das dauert schon ziemlich lange. Aber auf jeden Fall... Ich kann keine Werbepause machen. Nee, ein Spiel höchstens. Aber teilweise sind die Spiele recht schnell, aber teilweise dauern die auch wirklich lange. Also ich habe jetzt 5 Spiele habe ich jetzt von dem Turnier gespielt, da habe ich eine halbe Stunde dran gesessen. Aber auf jeden Fall, wenn du nächstes Mal wieder hier bist und wir wieder hier aufnehmen in Emden zusammen, dann werden wir uns auf jeden Fall an diese App setzen. Die kann man nämlich auch zu zweit spielen an einem Gerät. Und da hast du ja keine Chance, weil da kannst du ja nicht betrügen. Genau, und dann werden wir die Revanche hier ausspielen und dann wollen wir mal sehen, ob Thomas auch gewinnen kann, wenn es fair zugeht. Ging das letzte Mal ja auch. Wenn es fair zugeht, ist das für mich kein Problem. Und da muss man dann übrigens auch auf den UNO-Knopf drücken. Nur wenn Betrüger spielen, ja. Dann klappt das nicht. Thomas, wollen wir sagen, dass wir das Musikquiz auf die nächste Ausgabe verlegen? Ich weiß nicht, ob ich für die nächste Ausgabe... Es kommt aber, wann ist denn die nächste Ausgabe? Wollen wir ausnahmsweise... diesen Hardcore-Pay-Per-View können wir gar nicht tippen, weil da gibt es ja nur 2 bekannte Matches. Wann ist denn der Hardcore-Pay-Per-View? Du hast doch gerade gesagt, der wäre irgendwie in der nächsten Woche, am 12. oder so. Nein, das ist der Free-Pay-Per-View, der auf im freien Fernsehen da auf dem Programm läuft. Bei TV. Also wenn das dann ist, dann müsste ja diese Woche eigentlich Hardcore Justice schon sein. Ja, also das muss ich jetzt ja gerade mal nachgucken, weil das würde mich ja interessieren. Ich habe ja morgen wieder Schule. Deshalb ich frage, tippen lohnt sich eigentlich nicht, weil es ja nur, wie gesagt, 2 Matches bekannt gegeben worden sind. Aber wir sollten irgendwie ein Review, glaube ich, machen. Ja, dann können wir dabei ja auch singen. Beim Review? Ja, warum nicht? Ja, wir können ja mal die Matches vorsingen. Ja, können wir auch gerne machen. Und der flog in den Turnbuckle. Juhu, und dann fing er an zu bluten. Tralalalala. Thomas wieder mit seiner Blutrünstigkeit, schlimm. Ja, das ist Mirko. So, wollen wir doch mal gucken. Schlechter Einfluss. Television Pay-Per-View. Pay-Per-View. Hardcorejustice.com. So, da wird ja auch ein Datum stehen. Ich war letztes Mal schon mal auf Hardcore Justice, um rauszufinden, was für Matches denn eigentlich angekündigt waren. Und ich habe die Karten nicht gefunden. Hoffentlich steht da auf jeden Fall das Datum. Also es sind zwei Matches, glaube ich, angekündigt. RVD gegen Jerry Lynn. Und... Oh ja, live on Pay-Per-View this Sunday. Auch das ist ja schön. Das freut mich. Also, ach du Schande, dann ist ja am Samstag UFC und am Sonntag quasi ECW. Ja, da weiß ich jetzt schon, was du gucken wirst, und zwar ECW. Ich werde wahrscheinlich beides gucken. Ja, hoffentlich so, dass wir auch noch aufnehmen können. Beziehungsweise, nee, wir werden, ich weiß nicht, wann guckst du denn UFC, wann schaffst du das, wann bist du wieder da? Ja, ich bin ja am Freitag wieder da und am Samstagabend ist ja erst UFC, das heißt, ich werde wahrscheinlich meine Aufnahme dann Sonntag um die Mittagszeit oder so anfangen zu gucken. Vielleicht schaffen wir es dann ja am Sonntagabend aufzunehmen, dann können wir den UFC Pay-Per-View, können wir den besprechen und können dann noch kurz was zu dem Hardcore Justice Pay-Per-View sagen. Können wir machen. Okay, so, also das Singen werden wir auch auf die nächste Ausgabe verschieben, wir können auch einfach irgendwas hinträllern. Ne? Ja, da muss ich mich auch vorbereiten, aber da brauche ich mindestens 2 Jahre, bis ich meine Stimme so geölt habe. Ja, das wird bei mir nie passieren, aber... Naja, Thomas, das war Ausgabe 100. Bisschen ging. Hättest du damit gerechnet? Ja, auf jeden Fall. Nee, ganz ehrlich, hättest du damit... Ich habe ja jetzt im Prinzip schon meine Planung für die Ausgabe 212 gemacht. Nee, als wir die erste Ausgabe aufgenommen haben, hättest du... Oh Gott, ich kann heute auch nicht mehr reden. Hättest du damit gerechnet, ganz ehrlich? Ich kann mich an die erste Ausgabe gar nicht mehr dran erinnern. Da haben wir uns noch zu jedem Match so Move für Move Notizen gemacht. Das war, als die Scramble-Matches bei No Mercy eingeführt wurden. Oh, das war furchtbar. Die gibt's auch nicht mehr, aber? Doch, die gibt's noch. Da habe ich letztens noch reingehört. Nee, ich meine die Scramble-Matches. Nee, das stimmt eigentlich. Das haben sie schnell ist ja interessant. Das sollte es ja nochmal geben, aber das ist schade. Das war so dämlich, da haben sie dann das sofort zum Glück wieder aufgehört. Das ist schade. Ich fand die eigentlich recht gut. Ja, ich finde mal alles recht gut. Naja. Ich sagte nur. Ja, ich auch. Okay. Ist noch irgendwas zu sagen? Ja, wir müssten noch das Raw Review machen. Nein, natürlich nicht. Aber das war ja jetzt die Vorbereitung für den SummerSlam. Naja, das war auf jeden Fall Ausgabe 100. Und, Ich glaube, jetzt ist schon wieder Sender. Ja, bei 101 werden wir dann UFC... Wolltest du nicht noch ein Ständchen singen, Mirko? Nein. Sing doch mal was. Nein, ich singe jetzt nichts. Ich singe in der nächsten Ausgabe. Ich singe in der nächsten Ausgabe. Ich kann nicht mehr singen. Morgen muss ich zur Schule. Sag mal, geht bei dir morgen nicht wieder die Schule? Ja, morgen habe ich wieder Schule. Vielleicht habe ich morgen Musik, dann muss ich was singen. Was singt ihr denn gerade in Musik? Gar nichts, weil wir letztes Jahr keine Musik hatten und weil morgen der erste Schultag nach den Ferien ist. Was habt ihr denn vor den Ferien zuletzt in Musik gesungen? Das weiß ich jetzt noch nicht mehr. Wie war das dann mit dem Stern? Kannst du den Text nochmal singen? Oder dramatisch rezitieren? Ein Stern? Ich werde gerade mal gucken, wie der Text geht. Ich weiß nämlich nur ein Stern. Naja, morgen geht's auf jeden Fall wieder hin. Am Sonntag ist dann die nächste Ausgabe. Das war ein kurzes Lied. Am Sonntag, morgen geht's dann auf jeden Fall wieder hin. Am Sonntag melden wir uns dann wieder und vielleicht schaffen wir es dann ja auch mal, dass wir mal zu dritt eine Folge aufnehmen oder mehrere. Das wäre auf jeden Fall sehr spaßig. Ja, dann musst du mal das Handbuch fürs Telefon raussuchen, ne? Ja. So, was heute... Was machst du denn heute Abend noch? Die Folge reinstellen werde ich morgen machen. Ich werde noch eine Folge 4400 gucken und dann kommt heute Abend Rock statt Rente. Was ist das denn? Das ist so eine Sendung, wo alte Leute in so einem Chor singen und da halt nicht so alte Musik singen, sondern so AC/DC und sowas. Und auf welchem Sender läuft das? Sat.1. Na, das kann ja nicht viel sein. Das wird sehr unterhaltsam sein. Ich habe mir heute die Folge 5, weil ich nach der Arbeit mich dann doch kurz noch entspannen wollte und vor der Aufnahme habe ich dann... jetzt habe ich Kayfabe gebrochen. Was hast du? Da habe ich mir dann noch die Folge 5 von Damages angeguckt. Ja, also ich habe ja... Das fällt mir sehr, sehr gut. Ich habe von 4400 ja die erste Staffel gesehen, die umfasste 5 Folgen und ich habe die nächsten 5 Folgen der zweiten Staffel gesehen. Die zweite Staffel geht 13 Folgen und das gefällt mir auch sehr gut bisher. Ja, also geht mir mit Damages genauso. Ein Stern. Dann habe ich gestern die fünfte Folge von Entourage gesehen. Habe ich sonst noch was gesehen? Und dann habe ich mir noch die 7. Folge von True Blood angeguckt. Mann, du nimmst ja auch immer viele Folgen auf, ne? Also, True Blood ist aber übel. Also, ich weiß nicht, man sieht in dem Bildschirm fast nicht mehr vor lauter Blut, was da durch die Gegend fließt. Also, das finde ich fast schon ein bisschen zu heftig. Oh, da muss ich mir das ja auch mal angucken. Also, bei der Folge gestern habe ich kurz gedacht, ob ich das jetzt wirklich bis zu Ende gucke. Heil, Witzkarte. Ich werde ja demnächst mal bei Dexter reingucken. So, ich habe hier jetzt die Texte. Ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt, den schenke ich dir heute Nacht. Ein Stern, der deinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. Thomas, du kannst jetzt mitsingen. Ein Stern. Du, so ein blödes Lied singe ich nicht. Was hast du denn da für eine Musikauswahl? Das passt gar nicht zu deinen Top-Alben, die du gesagt hast. Nee, ja, das ist ja mein Top-Album für immer. Das ist ja klar, das brauche ich ja gar nicht sagen. Kannst du nicht mal ein Stück von Arcade Fire singen? Nee, da habe ich die Melodie noch nicht so drin. Du, das kann ich jetzt nicht so auswendig. Ich könnte mal gucken, ob ich was von Wendler finde. Wendler Michael. Gott, oh Gott. Nee, finde ich wohl, glaube ich, nicht. Lieber nicht. Ich habe übrigens jetzt doch noch eine Karte von Saltimbanco verkauft. Ah ja. Gestern abgeschickt und jetzt habe ich noch zwei Karten. Jetzt habe ich die doch nochmal bei eBay reingestellt. Mal gucken, es kann sein, dass ich die doch noch verkaufe und dann doch nicht hingehe. Tja, das ist ja deine Sache, ne? Dann hätte ich doch wieder ein bisschen Kapazität, um zum nächsten Michael Wendler Konzert zu gehen. Ja, dann musst du mich aber mitnehmen, ne? Das ist ja wohl klar. Nö. Oh. Ich werde mir heute Abend 4400 angucken. Vielleicht haue ich mich gleich noch ganz. Ach nee, ich wollte ja Rockstadt Rente auch noch gucken. Wie spät fängt denn dieses Rockstadt Rente an? 7:45. Und wenn das vorbei ist, dann sollte ich mich auch so langsam schon hinlegen, da ich morgen wieder sehr früh raus muss und das schon seit einigen Wochen nicht mehr getan habe. Wie sieht's denn aus mit Lesen? Was liest du denn dann noch im Bett? Taxi. Wenn ich das nur noch lese. Wahrscheinlich tue ich es nicht mehr. Was? Taxi. Achso, das Taxi von der Katrin Dube. Ja, gefällt mir gut. Kann man schnell lesen. Ja, also wie gesagt, als Hörbuch hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Naja. Ja, morgen geht's wieder hin. Habe ich das schon erwähnt? Ja. Wo geht's morgen hin? In den Knast? Ach nee. Weiß ich auch nicht mehr so genau. Naja. Ja, das ist ein Ding. Tja. Naja, wollen wir uns verabschieden? Also das Singen und alles andere gibt es in der nächsten Sendung und wir steuern darauf hin, vielleicht mal zu dritt aufzunehmen. Ich glaube, das wäre wirklich sehr spaßig. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Du das schaffst. Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Und ja, das muss ich natürlich auch noch sagen, wir werden bald, sollten wir nicht sollten wir da nicht durchfallen, haben wir bald auch unseren Podcast bei iTunes zum Abonnieren. Hast du irgendeine Rückmeldung bekommen? Wie läuft denn das? Muss man das an Apple per E-Mail schicken oder stellt man das per iTunes irgendwo hin? Nee, man schickt per iTunes, schickt man da die Feed-URL, schickt man da hin. Und das per E-Mail oder macht man das im iTunes? Das schickt man über iTunes dahin, aber es ist letztlich wohl Mail mehr. Okay. Und ja, die kontrollieren das jetzt gerade, habe ich eine E-Mail bekommen und wenn die nächste E-Mail da ist, dass es frei ist, dann funktioniert das halt. Sollten wir da nicht durchfallen, aber das denke ich. Wenn das da reingestellt ist, sie macht Bilder und zusätzliche Beschreibungstexte und so, macht man das dann alles über die MP3-Text in der Musikdatei selber oder hat man dann auch eine Möglichkeit, da noch irgendwas dazu zu schreiben? Also die Folgen, die werden da so reinkopiert, wie ich das das ist das Praktische, wie ich das hier in meinen Blog reinstelle, das kommt da dann automatisch hinzu. Da musst du sehen, dass du die Textbeschriftung und die Bilder zu den Folgen, dass du das immer ordentlich machst und dass du das dann nicht vertippst und dass vor allen Dingen überall auch immer ein Bild dabei ist, weil bei vielen Podcasts im iTunes, da sieht man dann kein Bild, da ist dann diese Standardgrafik, das finde ich, das sieht ziemlich blöd aus. Ja, das weiß ich und ich weiß nicht genau, wie das läuft und zwar noch ist da so ein WordPress-Zeichen, was ich da automatisch hingesetzt habe, weil der Blog von WordPress kommt. Das habe ich auf jeden Fall beim Verschicken gesehen. Ich weiß nicht, ob es denn da auch ist und wenn ich da dann beim folgenden Cover hinzufüge, ob das da dann automatisch auch hinzugenommen wird. Ich hoffe schon. Dann müsste man sich nochmal ein vernünftiges Cover erstellen. Ja, auf jeden Fall sollten wir da nicht durch die Probe da durchfallen, was ich doch mal hoffe, werden wir bald auch bei iTunes sein. Ich stelle mir das jetzt so vor, diese Sendung ist ja jetzt nicht mehr zur Prüfung, aber ich stelle mir das so vor, da sitzen Leute bei Apple in irgendwelchen komischen Büros. Ja, ja, und die hören sich das dann zusammen. Jeden Tag 20.000 Audiodateien zugeschickt und irgendwelche armen Leute müssen sich die den ganzen Tag anhören und gucken, ob da irgendwelche obszönen oder rechtsradikalen oder anderen blödsinnigen Inhalte sind, um die dann... Am besten wäre es ja, wenn die eine Ausgabe erwischen, wo wir singen, wo Thomas am besten direkt am Anfang singt. Die hören sich jetzt das, 2 Stunden lang Glockenklammer an. Am besten eine Ausgabe, wo Thomas ganz viel singt oder den Elefantenwitz erzählt. Das war ein super Witz. Ne? Dann wären wir auf jeden Fall direkt weiter. Also dann hätte ich schon eine Mail bekommen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber super war der trotzdem. Wir müssen den nochmal raussuchen, aber egal. Ich hatte den Titel sogar, ich hatte den mit Elefantenwitz betitelt. Also das dürfte kein Problem sein. Ich muss gerade mal überlegen, wie war denn das noch? Da gab es einen Kühlschrank und der ist irgendwie auf und zu und sowas. Und irgendwas wird da reingestellt und wieder rausgenommen und so. Nee, Elefant wird da reingepackt, ne? Genau, wie kriegt man einen Elefant in den Kühlschrank? Ja, genau. Auf, Elefant rein, Tür zu. Nee, erst Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Ja, sagt er. Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Ja, genau. Was ist da eigentlich der Witz dran? Man weiß Brüller es nicht. Brüller ist das, ein Brüller ist das. Ja. Spannwitz. Herrlich. Es artet schon wieder in einen Blödsinn aus, aber... Was Blödsinn? Das kann man so kann man das nicht direkt sagen. Unsinnigkeiten. Ja, also um 7:15 kommt die Sendung. Dann muss ich jetzt sehen, dass ich mein Zeug hier fertig packe. Und wo geht's denn hin? Ich glaube, ich werde mir... Ach ja, habe ich dir übrigens erzählt, der Brian Alvarez von Figure 4 Weekly, der hat ja jetzt geheiratet. Großes Interesse flammt auf. Der hatte am Wochenende wohl seine Hochzeitsfeier und der Dave Meltzer hat da wohl auch eine Ansprache gehalten. Und bei der aktuellen Brian und Vinny Show, die ich jetzt gerade höre, da fangen sie jetzt gerade so ein bisschen an, über seine Hochzeit zu erzählen. Im Moment ist ja auch beim Wrestling, dadurch, dass die ganzen Sendungen voraufgezeichnet sind und WWE auf Tournee sind, ist da ja auch nicht so furchtbar viel drüber zu erzählen. Deshalb kann ich das durchaus verstehen. Ich habe die vorletzte Sendung, die es umsonst auf Figure 4 Weekly Online gab, habe ich mir angehört. Die war gut, also sehr zu langsam ist es auch mit dem Verständnis 1A, also da muss ich mal gucken. Für alle Leute, die sich wirklich für Wrestling interessieren, kann ich nur sagen, der Figure 4 Weekly Podcast, der ein bisschen Geld dafür übrig hat im Monat, ist ja nun nicht ganz billig, aber so viele Sendungen, wie die machen, wenn man da die Zahl der Sendungen also betrachtet, dann muss man wiederum sagen, dann ist es auch nicht so super teuer, zumal die auch immer ziemlich viele Interviews mit vielen bekannten Leuten auch haben. Also für alle, die da ein bisschen Geld für übrig haben, das ist der Podcast, den man sich wirklich zulegen sollte. Ich höre mir immer die Free-Sendung. Da kommt allerdings dann auch, muss man dazu sagen, eine ganze Menge MMA vor. Wer sich überhaupt nicht für MMA interessiert und wen das stört und wer nur Wrestling hören will, der kann sich im kostenpflichtigen Bereich auch für den Pro Wrestling Torch Podcast entscheiden. Der ist auch ziemlich gut. Nicht so gut wie Figure 4 Weekly, aber auch gut. Ja, da habe ich mal kurz reingehört. Der ging so. Und ich stelle fest, dass ich wahrscheinlich zu viel Geld dafür ausgebe, weil ich ja beide abonniert habe. Oha. Was kostet denn der PW Torch? Also Figure 4 Weekly Online weiß ich wohl. Ich habe, glaube ich, für den Pro Wrestling Torch einmal, weiß ich gar nicht, 50 oder 60 Dollar bezahlt und dafür kriege ich den jetzt ein Jahr lang. Ja, doch. Habe ich dann gleich ein ganzes Jahr gemacht. Ja, aber das sind ja auch, was sind das dann, 5 Dollar oder so im Monat. Wenn du Wie viele Sendungen machen die denn? Mindestens pro Tag eine Sendung kommt, manchmal auch 2 Sendungen. Ich weiß gar nicht, wie du das alles schaffst. Also 5 Dollar sind ja dann, weiß ich nicht, so 4,50 Euro oder so im Monat. Das ist ja nicht so teuer. Da bezahlst du, wenn du dir im Monat Stern, Spiegel und sowas öfter mal kaufst, bezahlst du deutlich mehr für. Ja. Ich habe mir übrigens den aktuellen Spiegel, habe ich jetzt da, ich habe meine iTunes-Card, habe ich mir wieder als E-Paper auf dem iPod geholt. Finde ich ist mir ein bisschen zu klein zu lesen für die langen Artikel. Zu klein nicht. Es ist ein bisschen teuer, aber das geht wohl. Ich habe das einmal gemacht, das war mir dann, das war zwar so ganz gut technisch gelöst, aber das auf die Dauer so einen ganzen Spiegel durchzulesen, hat mir dann nicht so gut gefallen. Finde ich sehr schön. Naja, das... Bei der neuen Ausgabe dieses Interview mit dem Kachelmann, wo viele drüber geschrieben haben? Das kann sein. Ich habe jetzt gerade den das sehr gute Titelthema zur Love Parade gelesen. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das muss aber ziemlich lang gewesen sein, oder? Das war lang, ja. Wie war denn das vom Lesen auf dem iPhone? War das dann nicht irgendwann anstrengend, wenn du da 50 Seiten blättern musst, um alles zu lesen? Nein, ich muss sagen, also, dass ich auf dem iPod den Spiegel eher schneller durchlese als in der Zeitschriftenausgabe, weil man da immer mal wieder schnell gucken kann und es ist wirklich gar kein Problem, den so durchzulesen, den Artikel. Das ist sehr angenehm. Okay. So, jetzt habe ich meinen Computer hier alles zusammen. Ich glaube, Klamotten habe ich jetzt. Thomas on Tour. Wo geht's denn hin, Thomas? Wir fahren für 2 Tage nach Bremerhaven. Wir haben da von der Arbeit aus so eine Teamklausur. Ist das Sitzung und abends gehen wir noch. Ach so, ja, das wollte ich dich sowieso noch fragen. Das ist ja gut, dass du mir das, dass wir noch dran sind. Ihr wart ja schon mal in diesem Klimahaus in Bremerhaven. Ja, und der Konferenzsaal ist genau daneben, ne? Warte mal, ich habe irgendwie gehört, euch hat das gar nicht so gut gefallen. Mir schon. Wir haben nämlich als Abendveranstaltung noch erst haben wir eine Führung durch dieses Klimahaus und dann gehen wir irgendwo essen. Und da wollte ich dich mal fragen, wie ist denn das im Klimahaus und hast du da irgendwelche Tipps, ob man auf bestimmte Dinge besonders achten sollte? Erstens ein bisschen Zeit mitbringen, falls das etwas voller sein sollte, da kann man erst ein bisschen anstehen. Und zweitens, falls ihr auch in diese Klimazone gehen solltet, kannst dich darauf vorbereiten, es wird an einigen Stellen sehr warm und an einigen Stellen schön angenehm kalt. Die Frage ist ja bei diesem Wetter, ob man eine Jacke mitnimmt oder nicht. Nein. Ich würde vielleicht irgendwie so ein Überziehpullover, also so ein Sweatshirt oder irgendwie sowas mitnehmen. Sweatshirtjacke oder irgendwie sowas. Weil es doch an einigen Stellen sehr, sehr kalt wird. Also nicht, du sagst auf kurzen Ärmeln. Nee, es ist ja immer so langsam runter, also es ist nicht so dramatisch. Und das mit dem Anstehen weiß ich nicht, wie das ist, weil wir, glaube ich, eine Führung haben, die man ja irgendwie vorher anmeldet. Ob man dadurch dann schneller wird. Habt ihr das selber euch angeguckt oder hattet ihr auch eine Führung? Ja, wir haben uns das selber angeguckt. Dann könnte das natürlich entfallen mit Führung. Und noch eine Frage. Das Hotel, ist das direkt neben dem Klimahaus? Das Hotel, das habe ich mir gerade aufgeschrieben, das heißt Atlantic Hotel Sail City. Okay. Das soll da in der Nähe sein. Also da soll wohl Klimahaus zu Fuß erreichbar sein. Oh, das ist gut. Die haben da nämlich so ein sehr, sehr schönes Hotel, so ein sehr aufwendig gebautes. Und das da ist auch. Muss sein, ja, das ja und halt, da ist auch. Und da ist so ein Konferenzsaal drunter. Ja, wir haben da auch in dem Hotel unser Sitzungsraum, wo wir dann. Aber wir sind nur eine kleine Gruppe, also es sind, weiß ich nicht, 10 bis 12 Leute oder so, wo wir dann unsere Veranstaltung haben. Naja. Mal gucken, vielleicht ist das. Wart ihr denn auch in dem Hotel oder weshalb? Nein, man hat es dann nur halt gesehen, ne? Also. Drin war ich dann natürlich nicht. Das heißt, von außen war das verglast, sodass man da direkt dann reingucken konnte? Es glich so ein bisschen diesem Hotel in Dubai. Es war natürlich weit nicht so groß, aber es glich so ein bisschen diesem. Könnte sogar sein. Mal sehen. Das wird ganz interessant. Aber du sagst also, dass Klimahaus wäre gar nicht so schlecht gewesen, weil irgendwie Oma hat mir erzählt, euch hätte das nicht so gut gefallen. Dem kann ich mich eigentlich nicht mehr anschließen, soweit ich mich an meine Meinung daran erinnere. Nee, also ich fand's eigentlich gut. Na, vielleicht vielleicht hat es den anderen nicht gefallen, weil sie da irgendwie lesen mussten oder so. Da sind wahrscheinlich viele Tafeln, wo man irgendwelche Infos lesen muss, ne? Ja, auch. Also überhaupt, um das alles da technische Informationen, was es da so alles gibt, durchzubekommen, muss man da wirklich morgens rein und abends raus. Ja, das schafft man nicht. Wir sind nur 2 Stunden lang. Ja, dann einmal durch die Klimazone und gut. Naja, das war. Aber wenn da jemand dabei ist, der so ein bisschen die Zusammenfassung erzählt. Ja, dann braucht man natürlich nicht mehr. Und man nicht alle Tafeln dann halt lesen kann, dann ist das ja okay. So, du sagst, ich müsste noch irgendwie einen Überzieher mitnehmen. Was kann ich da denn mitnehmen? Ist ja auch blöd. Oder irgendeine dünne Jacke, die man so auf und zu machen kann. Ich weiß nicht, ob ich eine zusätzliche Jacke mitnehme. Kannst auch lassen, ist nicht so dramatisch. Die werden ja eigentlich darauf. Ich weiß sowieso noch nicht, wie das abends ist. Vielleicht nehme ich abends doch die Jacke mit. Ich weiß noch nicht, wie das Wetter morgen wird. Falls wir dann noch draußen laufen, abends wird es ja manchmal noch ein bisschen frischer. Vielleicht nehme ich die Jacke mit und wenn es zu warm ist, habe ich die dann nur unterm Arm oder so. Ja. Mal gucken. So, wir haben jetzt 3 Stunden und 40 aufgenommen. Insgesamt. Und das ist ja mal eine kurze Sendung. Ja, ich würde jetzt so langsam mal sagen, dass wir zum Ende kommen. Wie jetzt schon? Würde ich mal behaupten. Hast du gar nicht gesungen? Nee, also singen nächste Ausgabe da. Nee, jetzt nicht mehr. Ach so. Nee. Vielleicht auch besser so für die Hörer. Ja, ist nicht so abschreckend. Und wenn wir dann bei Sendung 250 sind, dann werden wir kostenpflichtig. Ich bezahle nichts. Nee, du kriegst dein Geld. Das war richtig gleich. Ja, Geld kriege ich ja sowieso. Es sei denn, du schmeißt mich jetzt als Co-Moderator raus, weil du eine bessere Alternative gefunden hast. Ja, mal gucken. Vielleicht ist Chris ja günstiger. Vielleicht will der ja nicht so viel Geld. Das wäre natürlich blöd für mich. Ja, aber jetzt als sozusagen Gast kriegt er natürlich noch nichts, ne? Das ist klar. Nein, natürlich nicht. Das müsstest du sonst versteuern. Also wenn du da jetzt schon Geld rausgibst, dann müsste ich dir Steueramt auf den Hals schicken. Ach, wir steuern hier kein Geld. So, wir müssen mal zum Ende kommen, wolltest du gerade sagen. Ja, das versuche ich schon seit 20 Minuten zu sagen, aber egal. Ja, wer unterbricht dich denn einmal? Das ist ja ein Ding. Ja, das weiß ich auch nicht. So, ich wollte eigentlich noch eine Folge hier Dingens gucken. Wie heißt das denn nochmal? 4400? Ja, mach das doch. Ja, erstmal muss das ganze Zeug hier abgespeichert werden. So, das ist für die Hörer jetzt so langsam nicht mehr so spannend. Ich grüße nochmal Chris, ja, falls er das jetzt hören sollte. Was? Bonjour, Armbanduhr. Ach nee, das sagt man ja nur am Anfang. Aber du hattest mal irgendwas gesagt zum Schluss. Palim, palim. Ja, genau, palim, palim. Ja, damit verabschiede ich mich. Und das war die große Nummer 100. Jawohl.